Geben wir mal eine Sekunde. Danke, Gregor, das ist nicht notwendig. Gern geschehen, aber so kann ich es wenigstens Gregor, dann da klatscht anlegen. Er wieder. Er kann seine Begeisterung gar nicht zurückhalten. Ist das wieder, Ja, das war's. Du letztes Mal schon wieder sowas gemacht. Was, wie ich mach das doch immer. Das, weißt das du Ritual. Ich höre das nie. Ja, genau, weil ich schneide das ja auch immer weg, weil das für mich das Anlegen ist, damit ich weiß, wann ich bin. Das ist der Renegade, Mann. Ja, genau, der Renegade. Das habe ich letztes Mal schon nicht verstanden. Ich hab's tausendmal erklärt. Ja, und wie, beim letzten Mal glaube ich auch schon. Ja, aber ja. Ich habe echt auch ein schlechtes Gedächtnis. Das ist, deshalb bin ich für diese Podcast auch überhaupt nicht gut geeignet, es ist weil auch ich immer nie aus meiner Vergangenheit erzählen kann, weil meine Vergangenheit immer nur so 3-4 Tage zurückreicht. Geht mir genauso. Das heißt, Gregor wird den Großteil des Podcasts bestreiten. Macht er eh, eben, genau. Wahrscheinlich Monolog mit so einem Background-Chor. Eigentlich ist es genau der Hintergrund dann dieser Hintergrund. Geschichte. Hintergrund. Das ist der Griechenchor sozusagen. Ja, ich brauche immer, genau, ich gebe meinen Monolog, ich schütte mein Herz aus und dann muss jemand zu mir zustimmen. Ja. Von hinten dort aus. Gregor. Da hat Gregor echt wieder recht, muss man echt mal sagen. Das war der Trollolo-Song. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Moin Mono und Hallo. Der Game on Plauschangriff ist angesagt. Das finde ich gut. Und wenn ich da mal gleich unterbrechen darf, ja. Irgendwas piept hier. Meine Pizza. Deine Pizza. Mach die immer weiter. Ja, das ist, ich finde es sehr gut. Das Thema heute werden wir ja nicht verraten. Oder doch, sonst macht es ja keinen Eigentlich, Sinn. Eigentlich, vielleicht hat man schon gesehen, wenn man dann den Titel dann da drin hat. Stimmt, stimmt. Zumindest vielleicht verrätst du einfach gar nicht, wer du bist. Nee, dann, aber das Gute ist, dass wir sind ja echt so drauf, also letzte Woche haben wir Teil 1 aufgenommen, jetzt machen wir Teil 2, ja. dass wir jetzt echt nicht so lange damit gewartet haben, dass ich nee, jetzt nicht irgendwelche Erwartungen... Nee, ich habe mir auch gesagt, das ist so ein Ding, da müsstest du eigentlich gleich hinten dran dann sofort genau. aufnehmen. Und ja. ich werde mich gleich im Anschluss da jetzt dran setzen, das sofort wegschneiden und vielleicht gleich sofort online stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da... auch nur die kleinste Sekunde an Delay gibt zwischen Online-Stellen. Eben, und aber ich denke auch, also obwohl, wie gesagt, es ist ja kaum Zeit vergangen. Ne, praktisch ist es auch. Was hast du dir eigentlich für Silvester 2012 denn gedacht? Ach, ich muss mal gucken, also da geht bestimmt noch einiges. Ich meine nur, aber vielleicht solltest du trotzdem sowas machen wie Previously On, dass die Leute nochmal ganz kurz, das macht man ja auch, wenn in der Woche vorher was lief, einfach nur, um sich das nochmal wieder... Eigentlich schon, dass da so random Sätze zusammengeschnitten werden, einfach damit man das Gefühl hat, man hat mitbekommen, was da war, aber im Endeffekt nichts weiter weiß. Aber es macht einem trotzdem Appetit auf noch ein bisschen mehr vielleicht. Der Appetit entsteht vor allem dadurch, dass man ja eh die schlechten Stellen so rausschneidet. Dass Appetit man denkt, auch vor allem durch diesen Geruch jetzt. Das ist Simons Spargelpizza. Ich hoffe, dass es die Pizza ist und nicht Simon. Wenn Riemann so gut riechen würde, das wäre echt mal was Tolles. Mm. Das wär doch ein Geschäftszweig, dass man richtiges, also nicht diese Moschusdüfte und irgendwie... Ode Simon? Ode Pizza, dachte ich. Ode Pizza, oh ja. Ja, also dass du dann hingehst zum Laden und dann hast du so kleine Flakons und sagst, Salami. Das ist, wenn du damit in die Disco gehst, so, und wo so nur sehr hungrige Frauen drin sind, dann kannst du... Das sind die einzigen Diskos, wo ich hingehe. Sonst klappt's ja nicht. Echt? Wo die ganz hungrig sind. Da hat man leichteres Spiel. Ja, egal. Ja, meine ich. Verstehe ich es nicht. Wie ja. Gut, aber ja, genau da muss man hingehen. Ja. Und dann, wenn du so richtig geil nach so einem guten Mettwurstbrötchen riechst, so, Alter, da bist du aber mal ganz schnell dabei. Weil das weiß man ja, dass also... Die meiste Attraktivität und Attraktion zwischen Mann und Frau kommt ja gar nicht übers Auge und Gehör, sondern ist ja olfaktorisch, also durch die Nase. Genau, es, Liebe geht durch die Nebenhöhlen. Libido man auch. Man muss jetzt dazu sagen, sieht schon gut bis interessant auf jeden Fall aus. Hat es schon gereicht von denen? Ich habe versucht, das nach den Anweisungen auf diesen kleinen Plastikzettel zu einstellen. Was hier Wärme und Dauer geht, ist es okay? Auch die Pizza ist sehr gut geworden. Ihr hört, wie sie alle bewundern. Hast du ja noch gar nicht. Lass doch mal, halt mal das Mikro an die Pizza, damit wir die Pizza mal hören können. Pizza, was sagen Sie dazu? Ich würde jetzt gerne irgendwie knuspern damit. Probier's mal. Moment, okay. Oh. Oh, die klingt aber sehr gut. Die ist aber sehr gut. Wie wenn die Autotüren genauso klingen. Also satt, zum Auto passend, genauso klingt diese Pizza, wenn man reinbeißt. Ich habe mal einen Werbespot gemacht, wo ich so Türen auf und zu machen musste. Hattest du ein Hühnchenkostüm dabei an? Nee, aber der wurde auch nie gesendet, leider, obwohl ich das sehr gut gemacht habe. Ach, den habe ich gesehen. Wurde der echt nicht gesehen? Ich dachte, den habe ich bei YouTube gesehen. What? Also den hast du mir doch gezeigt, wo du für Audi mit dem Ohr in dem Kittel an der Tür bist und dann wird die zugeknallt. Erstens VW und zweitens kann ich dir das nicht gezeigt haben, weil das Aber ich habe den doch gesehen. Du bist du mit der Uhr. Du hast ihn nicht gesehen. Doch, natürlich. Ich habe den bei. Kannst du dich zweitverwertet? Du kannst ihn nicht gesehen haben. Wenn, dann würde ich mich jetzt mal sehr, sehr wundern. Also, oh, Gregor, hast du von mir geträumt? Vielleicht ist es das ja auch. Also, aber warum sollte ich dann von dir träumen, wie du in irgendeinem Arbeitskittel an der Autotür stehst und mit dem Ohr hörst, wenn die zugeht? Das würde ich auch gerne mal wissen. Vielleicht sieht einfach jemand aus wie Uke. Vielleicht hat sich Uke vielleicht träume ich rumgesprochen von in der Werbung. Ja. Das kann es vielleicht sein. Ich habe jemand anderen bei mir im Kopf, aber dann war Uke auch noch in meiner Gedankenwelt an dem Tag und das ist verschmolzen. Ja, der Uke hat ja auch ein Allerweltsgesicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sieht man das, in allem. Das ist mein Trick. Ja. Das passt. Willst du vielleicht kurz mal eine deiner Catchphrases für die Leute, die ich dich nicht ja auch in V for Vendetta mitgespielt. Du hast den was? V for Vendetta sieht man meine Haare. Wegen, also man sieht wegen der Maske nicht, oder was? Nee, wegen, weil achso, du der bist Frame doch ganz hinten anfängt, im Publikum ja, oder so. Ach stimmt, du warst ja wirklich. Das sind meine Haare hier. Ja. Hast du eine Catchphrase ja. aus der Werbung? Habe ich eine Catchphrase? Vettel. Mach mal, komm, mach mal, Vettel. Mach mal, du Berühmtheit, mach mal. Ach, was, einmal, sag's einmal. Sag den Satz. Sag es. Da bist du irgendwann runter. Guck mal, wie rot der wird, obwohl er keine Ahnung hat. Wie geil. Was du sagen sollst. Den mit dem, Was, der Uke ist auf dem Boden geblieben. Guck mal, freihändig. Das? Das ist echt dein Satz, Uke. Das also, ist das, womit ich... So erkennen mich Kinder freihändig. Auf der Straße. Vor allem jetzt, wo ich auch diese riesen Narbe am Kinn habe, macht das ja noch mehr Sinn mit dem... Was wird denn die offizielle Geschichte sein, die du für diese Narbe findest? Weil die echte nimmt dir ja keiner ab. Wieso? Die ist doch schon ganz gut mit dem... Also ich... Erzähl die mal. Kurz. Ja, aber wir wollen jetzt eigentlich über was anderes reden. Doch, ich kann, aber ich meine, ich bin einfach als Huhn verkleidet auf einem Trittroller von der Davidwache zu Burger King gefahren und habe mich dann auf die Fresse gelegt. Ja. Die Frage die Preisfrage ist immer da, lief da eine Kamera dabei, war das der Grund, dass ja, es hat ja, oder ja, war es ja, einfach ja, nur nein, Freitag? Nein, aber ich falle aus dem Frame raus. Also ich habe auch schon gesagt, ihr müsst es bitte zeigen, damit sich das Ganze gelohnt hat, aber... Den Rest kann man ja als Podcast veröffentlichen. Das stimmt, hört ihr? Das ist, könnt ihr es hören, das ist der Moment, wo mein Zahn nicht mehr der Zahn war, der er mal gewesen ist. Also man muss es da aber zu sagen, deshalb bin ich auch nicht so ganz artikulativ. Ist das Wort? Das ist auch immer meine Ausrede, ja. Wie sonst? Es ist, für dich lassen wir es gelten heute, ich kann heute, meinen Kiefer nicht so bewegen und ich bin sehr, sehr unzufrieden damit, dass ich diese geile Pizza nicht essen kann. Weil ich darf nicht. Hast du einen Mixer, Gregor? Ich würde sie dir wirklich pürieren, weil ich gerne wissen würde, ob sie dir schmeckt, püriert. Pizzashake? Was ist das denn? Das ist dann so total staubig, oder was? Das ist ja drei. Müssen wir es dann mit dem Schokoshake dann auffüllen? Ja, wahrscheinlich. Das muss ja übrigens, weil das knirscht alles so. Alles, was ich jetzt mit den Zähnen berühre, geht durch den ganzen Körper. Lass mal lieber. Vielleicht habe ich einen von diesen, ich habe leider keinen Mixer, aber vielleicht kann ich einen von diesen Zwiebelchoppern daneben, die man so draufpackt und dann so einfach draußen mal. Ich trinke einfach weiter dieses Flüssigbrot. Das ist aber schon interessant, wie du dich jetzt demnächst ernährst, weil das wird ja wohl ein Problem scheinbar. Ja, naja, also Nudeln, die sind ja so relativ matschig und so, da muss man so kannst du lutschen, ja. So eher lutschen und mit dem Gaumen arbeiten. So ein bisschen, es ist so wie bei Bonbons warten, irgendwann löst sich's auf. Ja. Ich lutsche an dieser Nudel mal für 4 Tage. Gut, also ich fand den Podcast ist ein schon sehr, sehr gut. Bitte nicht diesen Satz rausschneiden und mir andere Sachen verwenden. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Niemand denkt so wie du, Gregor. Zum Glück, oder? Also zum Glück für die anderen. Eigentlich. Okay, was war das Thema? Was war das Thema nochmal? Bruce Willis. Nee, Schwarzenegger. Nein, schwarzer Schlümpfe. Willis. Schlümpfe. Der dunkle Turm. Das ist der zweite Teil von dem Schlumpf-Podcast. Also mein Lieblingscomic, als ich jetzt ein Kind war, war ja Schlumpfissimus, König der Schlümpfe. Damals war das ja so, da hießen sie ja auch in den Comics noch irgendwie der lustige Schlumpf, der Überraschungsschlumpf. Okay, da hatten sie nicht noch Hihi und Ihi und Uchi später, und Schlaubi. Später hießen sie dann Schlaubi, also Moralschlumpf hieß er erst. Wenn ihr instant Schlaubi. So ein Nerdgespräch über Schlümpfe aus dem Ärmel schütteln könnt. Ich habe den Realfilm gesehen, immerhin. Habe ich euch wahrscheinlich was voraus, oder? Nee, da habe ich nicht gesehen. Du hast, Neil Patrick Harris, dadurch, dass du den gesehen hast, hast du was uns zurück, sozusagen. Nein, der ist überraschend. Dafür, dass man wirklich nichts erwartet, ist ja eigentlich ganz sympathisch. Ist also, halt ein Schlumpffilm. Aber da gibt's schon ein paar gute. Da gibt's den Narrator-Schlumpf in dem Film. Also ich habe gehört, dass man sehen kann an Neil Patrick Harris' Augen, wie seine Seele gerade verkauft wurde und seine toten, traurigen Augen da drin sind. Wenn man da durchsieht, dann sieht man auch hinter die Kulissen. Bei Neil Patrick Harris die toten Augen. Hab ich hier das Gefühl, die haben, halt, wissen, die haben so eine Art in Ingo, die haben einen Sprecherschlumpf, der hat so eine dunkle Sprecherstimme. Der Ingo-Schlumpf. Und der spricht immer das, was passiert manchmal mit so einer, weißt du, so einer Offsprecherstimme. Das so fand ich eine sehr lustige Idee. Das ist hinter mir läuft. Natürlich nicht schlecht. Na gut, aber also was ich höchstens an den Filmen gut gefunden hätte, ist, dass die ja quasi das Wort Schlumpf benutzen können, um zu fluchen. Verschlumpft und zugeschlumpft nochmal. Ey, schlumpf dich. Aber ist verflixt und zugenäht wirklich so schlimm, dass man da dreimal Schlumpf reinpacken muss? Ey, schlumpf deine Mutter. Also, hätten die das mal gesagt? Oder verschlumpft dich. Das zumindest nicht drin. Na gut, wir können auch gerne schlumpf über... Schlumpf dich. Da gab es auch mal diesen Schlumpf Star Trek dich. Über diesen Comic mit dem Nord- und Süddorf, so bei den Schlumpfen oder Ost und West. Stimmt. Wo die immer so unterschiedlich war. Der eine hätte gesagt, schlumpf deine Mutter und der andere hätte gesagt, fick deine Schlumpfe. So, und dann haben sie sich immer nicht verstanden, sobald jemand das anders gesagt hat. Wie Shelby will. Das ist dann so wie so intentional, wir zensieren einfach die falschen Worte. Ja, genau. Ja, oh, fick, ist gut. Fick deine, du. Warum wie Garfield die ohne Garfield. Aber sehr gut. Ja, Garfield, da hat Bill Murray einfach unterschrieben, weil er ans Falsche dachte, oder? Da war doch irgendwie so eine Geschichte. Ja, du meinst diesen Film, ich dachte, diese Comicstrips. Die Comicstrips sind sowieso. Wo John alleine ist, meine ich jetzt. Wo Garfield rausgefotoshoppt wurde und schon wird ein surrealer Webcomic draus. Das ist doch Robocop, der hier der Präsident der Föderation ist. Ja, Peter Weller ist es tatsächlich, ja, Robocop. Wie geil. Wir gucken das ist. Hier parallel übrigens sowohl Star Trek, Deep Space Nine, als auch den, ist es der ganz neue? Das oder ist Into der, Darkness, genau. Der ganz neue Into Darkness. Und da ist gerade Robocop, wie er eine Ansprache hält im Senat, oder was ist das? Ja. Und da ist auch der alte Captain der Pilotfolge. Captain Pike. Aus der Captain Pilotfolge. Pike. Also quasi aus der Pilotfolge, der dann, wie endet der eigentlich? Ja, damals in, in der so Pilotfolge, Kasten. Weißt du das? Eigentlich ist er Robocop nachher. Wow, okay, das ist so eine ganz komische Version von Robocop, weil er sitzt ja in diesem komischen, dieser Rollstuhlmaschine, wo er in so einem Kasten, wie diese Sauna-Nummer, diese personal Saunas. wo der dann rauskommt und ganz schlanker Mann ist, wo die dicken Leute dann reintut. Ey, da kann er wenigstens die Welt retten in der Form irgendwann mal, oder? Der kann nur blinken. Oh, das ist ja so gemeint. Also in der Zukunft kann nur blinken. Genau, eben. Ich glaube, die Geschichte dahinter war, dass, das war ja der Pilot, der damals gedreht wurde zu Star Trek, der ist in der Form nicht übernommen worden. Das wurde dann ja teils recastet, dass man statt, aber nicht nur die Namen dann behalten hat, sondern die Rollen komplett ausgetauscht hat. Captain Pike, der Name des Schauspielers entfällt mir gerade, aber da wurde ja William Shatner dann als Captain Kirk geholt, der das gleich aus dem Stand ein bisschen anders gemacht hat, um da den Schinken nochmal zu zitieren. Ja, also auch mehr Weiber. Wie Simon gerade gesagt hat, also es ist schon ein bisschen schlecht, wenn in dem Pilotfilm einer Serie der Hauptdarsteller schon so aussieht, als ob er gar keinen Bock mehr hätte und eigentlich nach Hause möchte. Er sagt das auch sogar, er ist so verzweifelt und hat irgendwie keine Lust mehr, so ständig irgendwie Unsicherheit im All. Und so, als ob die den völlig falschen Typen dahingesetzt haben, aber auch als Figur, ja. Naja. Wir können eigentlich aber da waren wir ja schon. Wir waren ja schon bei den alten Folgen. Also du wirst bestimmt einige Hardcore-Star Trek-Fans finden, die sagen, das hat ja alles total abgebaut seit dem Piloten, weil der Pilot war noch ein bisschen ernsthaftere Science-Fiction-Themen. Ja, dass da ein Alien-Volk ist, was mit menschlichen Emotionen nicht umgehen kann. Und an dem Beispiel von Captain Pike, dem sie in seinem Kopf eine Frau erschaffen, dann Liebe lernen will. Weil wir wissen ja nicht, das ist ein Konzept, das nur die Menschen kennen. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Wird Captain Pike wie im Zoo gefangen gehalten auf Talos 4? Von Aliens, die Köpfe haben, die ein bisschen wie kleine Ärsche aussehen. Ja, das haben wir auch nochmal gesehen eben. Ja. Vor allem von hinten. Wir können aber froh sein, das wurde dann größtenteils recastet. Wir haben dann Captain Pike nicht mehr. Spock ist immer noch Spock, aber im Piloten hat er gelacht die ganze Zeit oder der war wesentlich emotionaler dort. Also er war zwar immer noch ein bisschen reserviert als Vulkanier, aber das war damals noch nicht festgelegt, dass Vulkanier einfach keine Emotionen zeigen. Das wusste man ja auch damals noch nicht. Das ist alles später noch rausgekommen. In der Findungsphase gewesen. Wir hatten einen anderen Doktor, irgendwas, so ein alter Opa war es auf jeden Fall. Ne? Wir hatten keinen McCoy dort und der erste Offizier war eine Frau. Es war nicht, Spock war nicht der erste Offizier, sondern es war die Schauspielerin, die später Nurse Chapel dann gespielt hat. Schockschwere Not. Eine Frau im Weltall? Major Barrett. Die genau. Auch gleichzeitig die Frau ist. Die Gene Roddenberry dann geheiratet hat. Mhm. Und wie hat sie wohl ihre Rolle gekriegt? Mhm. Wie kam das zustande? Aber da muss man sagen, erst die Hauptrolle und dann nur noch irgendwie eine Krankenschwester und sie hat ihn trotzdem geheiratet. Sie hat ihn trotzdem geheiratet, ja. Also vielleicht war das so der Ausgleich. Ja. Der Pilot wurde gedreht, da hat sie gleich schon den ersten Offizier zugestanzt bekommen. Dann sagen die NBC-Leute, ganz kurz. Sag mal, eine Frau hier in den 60ern, das geht nun wirklich nicht. Hier, ja? Ganz kurz, das geht auch nicht. Star Trek Into Darkness ist die dümmste Szene. Was mit der? Achso, wir haben rausgefunden, alle Captains werden zusammengerufen. Er beamt sich jetzt nach Kronos. wo alle anderen so hinfliegen müssen, so mehrere Tage lang mit dem Raumschiff, der beamt sich mal eben dahin. Aber vielleicht hat er sich ja auch nur in Raumschiff in Orbit. Nee, darum ging es doch, dass er sich so irgendwie beamen kann. Genau, das war die Geschichte, dass sie wollten die Klingonen irgendwie mit verbauen. Weiß ich jetzt schon nicht mehr, offen gesagt. Ein Transport, ich hätte es auch nicht mehr gewusst, ich habe den jetzt vor ein paar Tagen auf Blu-ray bekommen und dann nochmal angeschaut, um die Details dann festzulegen. Ja, übrigens, ich will das hier auch nochmal aussprechen, für die Leute, die Star Trek Into Darkness noch nicht geguckt haben, wir werden über den Twist sozusagen sprechen, wer sich noch nicht spoilen konnte, welche Rolle Benedict Cumberbatch spielt oder nicht, da werden wir ausführlich drüber reden, das wollen wir jetzt nochmal. Ist es A? Mir würden gar nicht so viele einfallen. Ich hatte eigentlich nur eine. Also ich hatte zwei Sachen. Ich hatte zwei Sachen, die er sein kann. Nein, nicht die Borg. Die Borg-Königin. Ist es B? Also das eine war die Rolle, die er gewesen ist, aber das führt dann gleich... B, Gary Mitchell. Ist doch total logisch. Oder C? Oder C hätte er auch einer der Q sein können. Nurse Chapel. Oder das zum Beispiel. Oder wie heißt der böse Data? Law heißt er. Das ist, sieht aus wie Benedict Cumberbatch. Dota. Aber Dota. Uke also falls Cumberbatch da nicht noch, wenn sie TNG recastet hätten, der Cumberbatch hätte einen super Data gemacht, oder? Ja, aber nee, hätte ich nicht gern gesehen, weil... Nee, zu limitiert für das, ja, was er kann? Ja, nein, weil das Tolle an Sherlock ist ja immer, dass er, obwohl er ja auch so ein leicht unemotionaler Typ ist, dass er immer wieder ein bisschen was rausbricht. So. Kann Data ja Emotionschips anmachen. Ja, aber ich glaube, ich möchte ihn lieber mit mehr Emotionen sehen. Ja, es wäre ein bisschen verschenkt auch, glaube ich. Ja. Zumindest sieht er ein bisschen danach aus. Nein. Eine super. Die beste Szene aus der Serie, wir reden nicht gerne darüber. Alter, du musst das alles im Nachhinein erklären, was wir gerade so hin und her stauen. Ja, erklärt es jetzt. Da werden wir gleich drüber. Um das Anfangsgelaber hier nochmal abzuschließen, das, was ich dachte, welche Rolle dort verdeutlicht wird, Gary Mitchell ist dann in der richtigen Pilotfolge von Star Trek, wo dann die erste Folge, wo Captain Kirk aufgetaucht ist. Der hatte einen ersten Offizier namens Gary Mitchell dort. Und dieser Gary Mitchell war irgendwie ein Kumpel von ihm, von der Akademie. Und in der Folge ist es dann passiert, dass er dann die Kräfte eines Gottes bekommen hat. Ach ja. Ja, und zum Übermenschen sozusagen geworden ist. Und natürlich als eine der vielen Folgen, die dann eine Moralpredigt sozusagen im positiven Sinne sind, dass ultimative Kraft ultimativ korrumpiert. Ultimate Power corrupts ultimately, oder wie auch immer das dann genannt wurde. Und dieser Gary Mitchell hatte dann silberne Augen und den konnten sie irgendwie nur durch einen Trick dann aufhalten. Silberne Augen, ja, das ist auch echt schwer. Mit den silbernen Augen bist du natürlich ein Gottwesen. Das gab es ja auch mit Captain Riker irgendwann mal später, ne? Dass er von Q. Guck mal, der Riker von Q, wollte ich gerade sagen. Genau, dass er von Q diese Kräfte bekommen hat und dann dieses komische französische Revolutions. Doch, aber es ist komisch, dass alle Götter silberne Augen haben. Aber ich denke, ganz kurz, wenn ich kurz unterbreche, Entschuldigung. Ja. Ich denke, an dieser Stelle können wir mal verraten, was das Thema heute ist. Meinst du echt? Ich dachte, man soll es raten. Also, wir haben jetzt schon ein paar Hinweise gegeben. Ein paar kleine. Da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen darauf hingewiesen und der eine oder andere hat es jetzt vielleicht erraten. Ja. Es ist der dritte Teil des Star Trek Podcasts hier angelangt. Ja. Zwei erfolgreiche Teile. Ich hätte nicht gedacht, dass der zweite Teil mit 17 Stunden der längste Podcast überhaupt wird. Das war echt ein bisschen hart. Es war auch ein bisschen hart, aber ey, so gut und so auf den Punkt und präzise und lustig werden wir nie wieder sind. So offen, Alter. Und als dann hier diese Mädels gekommen sind, sind das deine Nachbarinnen gewesen? Oder wer war das eigentlich? Die waren gerade zugezogen tatsächlich. Ich hätte nicht gewusst, dass die hier wohnen und dann waren sie auf einmal vor der Tür. Und dass die auf Star Trek sind. Sie sind mittlerweile auch wieder weg, weil die haben Kinder gekriegt. Ja. Und deswegen mussten die wegziehen. Aber ich hab ja Besuchsrecht, also ist alles gut. Ja, schönen Gruß da mal, passt, Grüß mal, wenn du sie mal siehst und so. Ich grüße sie dann auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt im dritten Teil mittlerweile angelangt, weil aus den ersten beiden Podcasts sind noch ein paar Sachen übrig geblieben, über die wir nicht zu reden oder keine Zeit gehabt haben, darüber zu reden, respektive einige der Filme, über die wir dann im Nachhinein sprechen werden, also ab Star Trek 7, aber auch die TV-Serien. Wir haben es ja tatsächlich nur bis zu dem originalen Raumschiff Enterprise und Next Generation geschafft. Star Trek war ja da noch nicht vorbei. Nein, viele denken das ja, sie haben damit Star Trek ein bisschen abgeschlossen, haben gesagt, okay, das war's jetzt, aber in Wirklichkeit ging es weiter, weiter und weiter. Wir haben, womit das erste Thema ist, wo wir auch dann gleich einsteigen, Star Trek Deep Space Nine, die erste große TV-Serie, die eigentlich parallel zu Star Trek Next Generation gestartet ist in der fünften Staffel. Da gab es eine Crossover-Folge, wo, glaube ich, auf Worf auf Deep Space Nine kurz gewesen ist und dann Sins of the Fathers hieß es, wo er dann zu seinem eigenen Planeten die Überlebenden von irgendeinem Klingonenvölkchen dann sehen wollte. Aber da gab es nicht auch eine Star Trek? Oder, na, also Picard ist da irgendwie aufgetaucht. Picard ist dann aufgetaucht, ja, die haben so das Crossover gemacht, es sollte dann sein, nachdem Next Generation so erfolgreich gewesen ist, wir wollen eine weitere Serie etablieren. Next Generation geht bald zu Ende, lass mal gucken, was wir dort machen können. Und die Grundidee ist gewesen, wir wollen diesmal nicht ein Raumschiff haben. Achso, wir wollen es so ähnlich machen wie dieses Babylon 5. Da hat uns letztes Ja, da wollte ich gleich drauf hinaus, bitte. Ach, da hat uns letztes so ein Typ, der war hier, der hat so einen komischen russischen Namen, Straczynski Strauß, irgendwie sowas. Konnten wir nicht aussprechen, da haben wir gesagt, nee, mit dir arbeiten wir nicht, weil das ist uns zu peinlich, wenn wir jeden Tag deinen Namen falsch aussprechen. Und das war irgendwie mit so einer Raumstation. Ey, hier Jungs, mach doch mal sowas. Aber unsere nicht lang, sondern rund. Ich glaube, Babylon 5 ist ungefähr nicht ganz zeitgleich ein bisschen vorher gestartet, ein paar Monate vorher, genau. Oder? Aber die Geschichte ist, glaube ich, das Strategie. Es gibt große und lange Diskussionen. Babylon 5 ist eben eine parallel ähnlich gestartete Serie, wo es auch um eine Raumstation im Weltraum gibt und eine auch strukturell später ähnlich gewesen, dass es um große Weltraumkriege und so weiter dort geht. Ja, ist ja irgendwie logisch, du musst den Krieg ja zu der Station holen. Eigentlich schon, also weil es gibt gar nicht anders. Das war so das Problem, als Deep Space Nine selbst angefangen hat. So die erste Folge fand ich noch ziemlich interessant. Die hat ja gleich mit einer der ikonischen Szenen angefangen, die bei TNG dabei gewesen ist, der Kampf um Wolf 359. Zwei oder nicht? 259? 359. Genau, das ist der Quadrant, wo das erste Mal die Flotte der Stern oder die Sternflotte auf die Borg getroffen ist, damals als Locutus von Borg. Ja, ich weiß es wohl. Ich wollte nur wissen, welche Nummer das war. Nee, es ist 359, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es gewesen ist. Und wir haben in Next Generation nur die für uns wichtigen Folgen gesehen, was auf die Crew der Enterprise dort passiert, aber es gab große Verluste. Und wir sehen, der neue Hauptdarsteller, Captain Sisko, gespielt von Avery Brooks, hat seine Frau verloren während des Angriffs auf Wolf 359 und wird jetzt zum Commander ernannt der Raumstation Deep Space Nine. Wie ist die Terok-Nur ursprünglich, glaube ich? Terok-Nur. Terok-Nur, genau. Die Cardassianer, ehemaliger Gegner. Im Land der Mordor, wo die Schatten drohen. Also, da hat Sauron vorher gewohnt, das war seine Raumstation. Es sieht auch ein bisschen so aus, als ob Saurons Auge... Ist dann umgestiegen zum Todesstern, glaube ich. Da oben, wo die Spitzen zusammenlaufen von Deep Space Nine, könnte auch das Auge von Sauron eigentlich sein, das über den Weltraum wacht oder über den Quadranten. Ja. Wir sind da an was ganz Heißem dran. Ich glaube auch so, neue Crossover. Sobald irgendwie alles abgegrast ist an allen IPs und so, warum fangen sie an, ein bisschen mischen. Das kommt bestimmt in den nächsten 10, 15 Jahren. Das war von Anfang an so geplant. Das wissen wir jetzt nur noch nicht. Das werden die später dann releasen. Irgendwann kommen dann so die Aufzeichnungen von 87, wo da schon dann festgeschrieben war. So Gene Roddenberry hat das auf einem... Bis dahin ist CGI gut genug, dass du das faken kannst. Gene Roddenberry und J.R. Tolkien, die waren ja auch riesen Kumpels. Die haben ja immer zusammen getrunken in Oxford damals. Haben Sie das? Ist das schon Teil der Legende, die wir hier bilden, oder ist es noch Realität? Das ist C.S. Lewis, Gene Roddenberry und J.R. Tolkien, die haben in Oxford in so einer Kneipe mal zusammen getrunken. Und kurze Geschichte dazu. Ich war da mal und habe in einem Laden nebenan, das war ein Oxfam, und Oxfam verkauft ja dann auch so gebrauchte Bücher, die deutsche, und das war in Oxford, also England, nicht Deutschland, die deutsche Fassung der Annalen der Könige gefunden. Das habe ich mir dann natürlich gekauft. Mhm. Und da saßen also Gene Roddenberry und J.R. Tolkien und haben über ihr gemeinsames Universum haben gesagt, okay, sich da Gedanken drüber gemacht. Okay, Tolkien, also du darfst hier die Dunkelelfen haben, aber ich will Cardassianer haben. Dunkelelfen. Ich habe keine Ahnung von Herr der Ringe. Das ist Forgotten Realms. Was ist hier an es gibt schon mal keine Elfen. Elben? Es tut mir leid. Achso, aber ist egal. Zurück zu Star Wars. Ich bin leider nicht so ein Nerd wie ihr. So, jetzt lass mal weiter mit Star Wars machen. Also Captain Sisko bekommt diese Station, die Cardassianer, diese echsenähnlichen Wesen, die jetzt ehemals im Krieg waren mit der Föderation, jetzt einen Friedenspakt geschlossen. Also Grand Moff Sisko. Eigentlich schon. Ja. Peter Cushing hat den gespielt, dann bei Sisko. Grand Moff Sisko. Ja. Dann der abgesandte Grand Moff ist es dann gewesen. Diese Station Deep Space Nine befand sich in der Nähe des Planeten Bajor. Bajoraner, die hat man daran erkannt, dass die aussahen wie Menschen, nur komisch genoppte Nasen immer haben. Immer ihre Nasen gerunzelt haben. Ja. Was? Und sie haben gedacht, als ob, was stinkt denn hier? Immer Und die haben alle so seltsame Ohrbängel gehabt. Ja, haben die dann nicht auch ein bisschen was mit den, jetzt wollte ich Worfs sagen, aber den Klingonen, Klingonen zu tun. Ich meine, der ist quasi von der Nase hoch zur Stirn gewandert, dabei größer geworden, die Ohren sind noch größer geworden, mit der Stirn verwachsen. Ich muss jetzt sagen, außer dass in einer speziellen Ausgabe von Star Trek dann Rolaren zusammen mit Worf geschnackselt hat, wüsste ich jetzt nicht. Da war auf jeden Fall irgend in einer dunklen Epoche des Universums ist was geschehen. Deep Space Nine hatte ja auch wieder dieses Mirror Universe zurückgebracht, falls man sich daran erinnern kann. Das waren ja die Folgen aus dem alten. Weg? Wo alle einen Bart haben. Es gab eigentlich einen bösen Bart haben. Ja, mir auch gefallen, dass Jakob genau denselben Bart hat wie der böse Spock. Stimmt. Ich nenne ihn auch jetzt, nur jetzt wisse, ist Jakob der, aus dem Paralleluniversum. Nur wenn das der böse Jakob mit dem Bart ist, wie sieht denn dann der gute Jakob aus? Das ist es nämlich. Der gute Jakob ist nämlich, also wir meinen unseren Grafiker Jay, ja, oder? Nämlich, der ist nach Neuseeland ein Jahr. Ach, und stimmt. Und dann kam der Bart. Nämlich der böse. Du meinst, zurück kommt Bartkopf. Jakob Bartkopf. Bartkopf. Nee, man kann es nicht viel besser machen. Jay, nee, Jakob. Bartkowski vielleicht. Ja, Lukutus von Jay. Jakob so. Bromkopf. Bartkowski. So, zurück. Ey, wir werden nie fertig. Rausgeworfen damit zumindest. Die Bajoraner wurden versklavt früher von den Cardassianern und jetzt ist der Planet war total wieder einfach. Immer so am Ohr ziehen. Ja, so an diesen Ketten, die da dran. Aua! Ja. Manu, au! Au! Und los in die Minen. Terok Nor, die Station, die jetzt Deep Space Nine hat, heißt, war auch eine Gefängnisstation, wo dort dann auch wirklich Bajoraner gefangen gehalten wurden. In dieses volatile, in diese Situation wird dann eben die Föderation als neuer Partner reingeworfen, die sich dort neue Gebiete erschließen will und dort für den Frieden sorgen will und so weiter. Auf jeden Fall, das, was Simon auch schon aufgeführt hat. Vor allem, weil direkt neben der Station dieses Wurmloch aufgetaucht ist, wodurch man in den Delta. Ach, das war schon, das war, nee, ist es nicht erst den Piloten aufgetaucht? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Achso, das weiß ich, aber ich das kann war mich ja das mal schnell durch den Piloten durchsetzen. Weil das war ja das Interessante, dass warum soll man sonst zu diesem doofen Planeten hin und irgendwie Bajor war, glaube ich, auch vorher neutral oder irgendwie sowas. Also ich, wenn ich so, einmischen, wenn sich da zwei streiten, freut sich der genau, Dritte. Genau, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dann diese Wichtigkeit dieser Station, die normalerweise, wo du würdest ja nicht so jemanden wie Sisko, der eigentlich nichts ist in der Föderation, in so eine wichtige Station abkommandieren, der ist dort angefangen und im Laufe des Piloten öffnet sich dann dieses Wurmloch, wo die Wurmlochwesen sich dann dort befinden. Ich dachte, okay, ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Ich dachte, oh, es wird wichtig, jetzt müssen wir mal diese Station besetzen. Also du es kann sein, dass es auch falsch ist. Es ist jetzt mittlerweile so 10+ Jahre her, dass ich die Folge nochmal geguckt habe. Wenn man da rein politisch mal drüber nachdenkt, da ist die ganze Zeit ein Volk, was ein anderes Volk unterjocht. Ja. Warum greift die Föderation da nicht ein? Aber wenn dann Wurmloch auftaucht, oh, coole Sache, dann gehen wir mal hin. Kennt ihr noch die Next Generation Folge? Da gab es ja auch so ein Wurmloch taucht auf und auf einmal waren so Ferengis und andere schleimische Leute da, die sich darum gestritten haben, wer das Wurmloch dann sozusagen finanziell nutzen kann. Die Ferengis sind ja auch schon auf Deep Space Nine aufgetaucht, dann mit Quark, dann auch eine sehr schöne Rolle, habe ich auch immer oft und gerne geguckt, auch wenn da ein Fun Fact, Gregor. Ja, bitte. Armin Schimmermann, der, sag es. Auch ja, der Hausmeister, Quatsch, nicht der Hausmeister. Der Rektor. Der Schulleiter in Sunnyvale war. In Sunnyvale, Buffy. Buffy, den Schuldirektor, der in Season-Finale von Staffel 3 dann gegessen wird vom Blindwurm von dem großen. Hat er auch verdient. Warum auch nicht? Der war auch ein Arsch, ja. Stimmt. Ja, stimmt. Ein Arsch mit Ohren. Kleiner böser Mann. Wie es verdient. Nee, in meinem Kopf ist es noch so, dass für Sisko war das eigentlich, ach, den schieben wir irgendwo an der Ecke des Universums ab. Da ist zwar eine heftige Situation und so weiter, aber außen Augen, außen Sinn, damit er uns hier nicht so nervt. Da geht auf einmal dieses Wurmloch auf und da sind übernatürliche Wesen, die natürlich sich nie in der eigenen Person zeigen, sondern ich glaube, die sind in der Frau von Sisko dann aufgetaucht, als er durch das Wurmloch fliegt und sagt: Hey Sisko, du bist nicht nur hier, du bist zwar ein Mensch, du bist kein Bajoraner oder sowas, aber du bist jetzt unser Abgesandter. Du bekommst unsere Message, wir sind die Götter und wir sprechen zu dir. Ja, und die Bajoraner, für die ist das ein Zeichen. Und Insiderhandel Sisko, nennt man das auch. Fast schon eigentlich, ja, Insider-Trading. Ganz astreiner Insiderhandel. Müssen wir direkt eigentlich vor den Kandi, den universalen Kandi, schleppen, den Sisko und ihn zwingen, dass er das zugibt. Man müsste wahrscheinlich fragen, was das Vermögen der Wurmlochwesen in Bitcoins oder sowas dann ist. Die haben sicher schon etwas über Bitcoins. Die haben so Astra-Coins, Gehirn-Coins. Wahrscheinlich. Brain-Coin. Brain-Coin. Die zeichnen sich ja vor allem dadurch aus, die Wesen, die da drin wohnen in dem Wurmloch, dass sie ja vor allem immer nur so mit Weichzeichner arbeiten. Das stimmt, ne? Ja. Und immer so ein bisschen so David Hamilton, also Weichzeichner, aber ohne Sex. Genau, alles so, wow, was ist denn hier geil? Und so ein bisschen weich und wow, ein bisschen LSD, what? Und, so, und eben die Methode, dass man die anguckst, oder was? Ja, ist alles so schwabbelig und so Dream-Sequenz. Es fehlt nur noch, dass da so kleine lustige Zwerge drin rumrennen oder irgendwie so. Also dann wäre es eine richtige Traumsequenz. Sie haben zumindest immer in sehr kryptischen Worten gesprochen, immer in der Gestalt von anderen Leuten, dass man sich nie sicher sein konnte, was sie wollen. Wer hat vielleicht wirklich nur einen LSD-Trip und wer ist wirklich, so wie früher, ganz früher. Das ist wahrscheinlich die ihre Tempel Erklärung. Über den Erdspalten hatten und das ganze Gas eingeatmet, dann trippen sie halt mal ein bisschen, oh, eine neue Religion ist geboren. Ja. Wuppdiwupp, so schnell aufs kann das Regal gehen. Direkt zur nächsten. Also Sisko würde durch den Kontakt mit den Abgesandten ja auch in Bajor quasi zur Ikone oder sowas. Guck mal, da ist der Abgesandte. Religiöse Figur. Eine religiöse Figur. Anders als Kirk natürlich in der Folge. Und das erklärt aber auch, warum da immer weiter Tribbles rausfallen. Ja, das genau, ist weil, wir gucken weil sie hier rausschmeißen darunter. Ja, aus wir dem gucken Staffel 5, Episode 6, Trials and Tribulations. Eine der besten Folgen. Also da war die Computertechnik damals soweit sehr beeindruckend, wie nahtlos das funktioniert hat. Dann, dass du Bashir und Worf in einer Reihe mit Scotty gesehen hast. Es sah aus wie Kevin Spacey oder Ricky Gervais in Jung. Irgendwie so eine Mischung. Das war deren Schwibschwager Kevin Gervais. Glaube ich aber auch. Ist doch absolut logisch. Okay, zumindest das ist die Ausgangssituation dort. Sisko hat natürlich nicht nur positive Sachen dort. Also die Föderation findet es irgendwie ein bisschen ungeil, dass einfach einer ihrer Leute jetzt eine Gott oder eine Ikone, eine Gottheit dort geworden ist. Und vor allem der klerische Stamm dort aus Bajor hier, Kai Winn, ja, die eigentlich die Hohepriesterin war, die dachte, ich werde Kontakt mit den Wurmlochwesen haben. Gab es da einen speziellen Namen von Bajor davor? Ich weiß nicht mehr. Die Wurmis. Oder so zumindest. Unsere und Wurmis. Das war eine der besten Antagonistenrollen sozusagen in ja, also das war die Krankenschwester aus Einer Flog übers Kuckucksnest. Ja, Julia Fleischer, oder das war die Krankenschwester, die hier Jack Nicholson dann immer die Sachen verabreicht hat und echt? So weiter. Na, das ist die Rolle der Kai Winn gespielt hat und die hat so richtig, das war das Arschloch sozusagen dort. Ja, das stimmt, aber am Schluss, also wir wissen ja, was am Schluss mit ihr passiert ist, aber kein gutes Ende leider. Nee, ist leider kein gutes Ende. Also das muss man leider sagen, vorneweg schon, also Deep Space Nine fand ich eine echt tolle Serie, ab der dritten Staffel. Sobald die, wie hießen die, Jem'Hadar entdeckt wurden. Die Jem'Hadar und die Wechselbelger, die Gründer. Da wurde es echt richtig, also da war es echt ziemlich geil, da gab es wirklich geile Sachen, aber Das sind absolut die Parallelen, die man eben zu dem und Babylon 5 hat. Ich liebe beide Serien wirklich ohne Ende. Kann man sowas heute noch gucken? Babylon 5? Mehr jetzt, was die Staffeln, die ihr gerade beschrieben habt. Also ganz ehrlich, jetzt wo wir das jetzt hier so anhaben, ohne Ton, finde ich, das sieht wirklich so aus, als ob man es tatsächlich noch gucken kann. Mhm. Aber ist ich habe, glaube ich, Daniel Craig? Das ist ja ganz komisch, ne? Das fällt ja so total aus. Das ist ja der Geheimdienst der Föderation. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich glaube nicht, das war die temporale Agentur, nicht Sektion 31. Die temporale Agentur. Die sind ja zu ihm gekommen, weil er Schabernack gemacht hat, dann mit Captain Kirk zusammengekommen dann. Ja. Das war, für was war das? Das 25-jährige Jubiläum haben sie diese Folge gemacht, dann damals? Es gibt auch eine bei Voyager, gibt es auch eine. Bei Voyager dann fürs 30. gab es dann die, oder? Ich weiß, also, ja, kann sein. Doch, das müsste dann dort gewesen sein. Zumindest, also lange Rede, kurzer Sinn, die Deep Space Nine selbst hat in den ersten ein, zwei Staffeln noch nicht ganz gewusst, wo die dann hinwollen. Es war ein bisschen merkwürdig. Ein paar interessante Geschichten sind da gewesen, aber dadurch, dass quasi die Abenteuer zur Station kommen müssen, ja, hattest du irgendwie nicht ein bisschen wenig Dynamik dann dort mit dabei. Es ist nicht so wie ein Raumschiff, das hinfliegen kann und irgendwo passiert immer was. Du bist immer bei irgendwas Neuem. Nein, jetzt haben wir eine Delegation von komischen Leuten, die die ganze Zeit Alamarain schreien und Würfel werfen. Auf einmal bist du in irgendeinem komischen Würfelspiel drin über eine Folge. Und das waren so teilweise nicht besonders gute Folgen am Anfang. Solche Folgen gab es ja bei Enterprise auch, so die Besucherfolgen, wo irgendeine komische Rasse an Bord kam, die irgendwelche komische Regeln hatten. Die Fischmenschen, sofort, die dann. Man hat sich voll die Mühe gegeben, hat sich selbst versklavt, damit es denen irgendwie gut geht und sich hier haben fühlen. Und es war für alle anstrengend. Und dann hat einer versehentlich gefurzt und sofort war Weltkrieg. Irgendwie Krieg und alles, alles kaputt. Und die ganzen. Ich sag noch, Wesley Crusher ist auf Gas intolerante getreten. Völker. Genau. Vor allem, die wollten ja oft. Also oft war es ja so, dass die Föderation gar nichts von denen wollte, sondern einfach nur cool und nett sein wollte. Und die hatten gar nichts eigentlich. Die waren einfach nur arrogant. Die hatten ja das nichts. Das ist alles. Die hatten ja nichts. Die kennen es ja nicht anders. Hauptexportschlager. Es ist sowieso immer dieses Runterbrechen. Es gibt ja keinerlei kulturellen Unterschiede bei einem Volk. Alle Vulkanier haben den gleichen Haarschnitt. Ist ja auch komplett logisch. Ja, Romulaner tragen Punk. Immer das Gleiche. Gibt es keine Punks oder irgendwelche politischen Richtungen? Es gibt gar nichts. Ja, das hatten wir ja schon. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal nicht erwähnt habe, aber ich hätte es ja geil gefunden, ne? Wenn es in dieser seltsamen Gesellschaft, die es da auf der Erde gibt, diese Föderation ohne Geld und so weiter, als die Borg kamen, dass dann nicht irgendjemand, dass da so eine Jugendkultur entsteht, die sagt, ey, wisst ihr was, ihr sagt uns alle, wir dürfen nicht zu den Borg, ich hab voll Bock, ich hab keinen Bock mehr auf Individualität, ich hab voll Bock, eine Drohne zu sein. Es gibt eine Geschichte von Chuck Palahniuk. Bekannter Sci-Fi-Autor. Ja, der auch Fight Club geschrieben hat. Das ist so eine, ich spoil's jetzt alle, jeder, der sich hören will, ist eine Umsonstgeschichte, die heißt Zombies, die gibt's im Netz, kann man sich so runterladen. Da geht's darum, dass sich so ganz schlaue Kinder aus so einer Highschool alle selber lobotomisieren. Die nehmen sich alle so diese Herz Elektrogeräte und hauen sich so kaputt, bis die nachher hauen sich die gegen den Kopf, damit sie dumm werden. So, weil dann sind sie glücklich. Sie hauen sich die Elektrogeräte an den Kopf. Ja, dieses, wie heißt es denn? Ja, die können sich auch alles andere auch einen Stein gegen den Kopf hauen. Nein, die Defibrillatoren. Defibrillatoren. Ja. Ah, sie defibrillieren sich das Gehirn. Genau, und dann sind sie alle dumm. Wir haben es denn gemacht, die haben einmal durchgezogen. Genau. 1+1 ist... So, und okay, dann sind sie dumm, aber glücklich. Darum ging es in der Geschichte. Willst du lieber dumm oder glücklich sein? Und da, warum nicht mal, das wäre für mich eine kontroverse Geschichte gewesen. Nicht alle Leute finden die Borg scheiße, sondern da ist vielleicht eine kleine Gruppe, die sagt, ja, ich würde gern Borg werden. Das wäre für mich eine geile Geschichte gewesen. Nur mal kurz, um das einzuwerfen. Also Star Trek-Universum ist in der Hinsicht, haben sie sich nicht sehr hervorgetan. Nee. Ja, sowas ist leider wirklich nur dann in der Fiktion dann drin, was so Bücher oder weiterführende Geschichten geht. Leider hat sich in der Form im Fernsehen nicht viel gefunden. Deshalb finde ich aber auch Deep Space Nine, nachdem sie diese anfängliche Schwächeperiode da hatten, wo es dann anfängt, dass das andere Ende des Wurmlochs auf einmal dann ein weiteres Volk gefunden wurde, das rein zufällig wie einer der Bewohner, der vorher nicht wusste von Deep Space Nine, der Wechselbalg Odo, der eigentlich nur ein flüssiges Stück Metall war, der sich aber in alles mögliche verwandeln konnte, rausgefunden, oh, das ist mein Volk und oh, die sind ja böse und wollen die Welt versklaven und so weiter und sich dann diese epische über 4-5 Staffeln wirklich Kriegssituation aufgebaut hat, ja, mit Allianzen, die zerbrochen wurden, mit Gegnern, die von sonst woher kommen und das teilweise sehr spannend gemacht wurde. Ich war, Simon, du hast ja auch Kampfstern Galactica ja auch geguckt, die Neuauflage. Unabhängig davon, wie es ausgegangen ist und alles drum und dran, es ist der gleiche Headwriter, Ronald D. Moore, der Deep Space Nine auch mit ins Leben gerufen hat und dann verantwortlich war für diese Staffeln, die sehr serialisiert waren. Eine Folge ist in die andere geflossen, es gab sehr viele spannende Sachen, die dort passiert sind, dass du wirklich nägelkauend davor gesessen hast. Für die damalige Zeit natürlich fast schon revolutionär, weil da war es ja eher so Monster of the Week, dass eben jede Woche eine neue Geschichte und am Ende wieder alles auf gemacht gleichzeitig. Ich weiß nicht, wer da zuerst war. Babylon 5 hat es auf jeden Fall noch extremer gemacht, weil vor allem Babylon 5 ja auch fast komplett von JMS, von Straczynski geschrieben wurde selbst, jeder Dialog, fast jede Folge und der eine sehr klare Vision hatte. Dort hat es zumindest aber kollaborationstechnisch schon vor allem dafür, dass du so ein doch Universum hast, wo 1000 Leute eigentlich reinreden mit Star Trek. Ne? Wahrscheinlich hatte der dann 1000 Leute, die drauf gucken, Moment, wir haben da eine uralte Folge, du darfst nicht sagen, dass der und der und der mit dem dann da Zeug macht. Fand ich, war das schon sehr einnehmend und neben diesen ganzen serialisierten Figuren, wo es um den Krieg und Verrat und was auch immer geht, auch diese Standalone-Episoden. Wir haben gerade das mit den Tribbles dann geguckt. Die konnte sehr lustig sein, die Serie, wenn sie will, aber auch, ich denke an sowas wie The Visitor, falls euch das was sagt. Die eine Folge, wo Sisko in so eine Temporalspalte fällt und seinem Sohn nur alle 10 oder 20 Jahre erscheint. Lach jetzt nicht, die ist super, die Folge. Da gibt es aber eine Doctor Who-Folge, die ähnlich funktioniert. Also nein, bei der Folge war es irgendwie, Sisko ist ja alleinerziehender Vater, sein Sohn Jake. Und bei der Geschichte passiert es, dass sein Vater fällt einem Unfall zum Opfer, irgendwie in einem Warpkern explodiert was und er opfert sich, damit er sich da rettet und sein Vater wird vaporisiert. Und dann kehren wir irgendwie 15 Jahre später wo Jake erwachsen ist und auf einmal taucht sein Vater wieder auf und merkt, Moment, wieso sind 15 Jahre vergangen? Nur, der ist nur 5 Minuten da und dann verschwindet er wieder und wir kehren dann alle 15 Jahre immer wieder zum Leben zurück. Na, bis am Ende dann der Jake, der mittlerweile ein alter Mann ist, kurz vor dem Tod rausfindet, oh, die einzige Lösung ist, indem ich mich selbst umbringe, dass wieder das zurechtgerückt werden kann. Das ist aber sehr praktisch für ihn, dass ihm das erst als alter Mann einfällt. Ja, rein zufällig. Hatte sehr viel Spaß wohl in der Zwischenzeit. Das wusste der schon von Anfang an. Es ist eine super Folge. Die ja, klar, du kannst auf jeden Fall gute Science-Fiction-Geschichten auch so erzählen. Ja, das tun sie genau. Auch. Genau. Und da so. Hatten sie eben zumindest so einen guten Schreiberstamm, dass nicht nur diese Kriegsgeschichten, die natürlich auch Babylon 5 sehr, sehr gut gemacht hat, aber dort so verbaut wurde, spätestens als die Klingonen dazugekommen sind. Worf war unendlich viel cooler dort als bei den normalen TNG. Also alleine, was er dort zu tun bekommen hat mit den langen Haaren, mit den Buttlets und die anderen Klingonen, die dann alle hinzugekommen sind, was Odo alles angestellt hat, die Jem'Hadar. Hier, wie ist nochmal Veyun? Oder die Jem'Hadar, die bösen Kriegertypen dann, die sie abnehmen. Diese komische Sklavenrasse da, die immer dir zugestimmt genau, hat. Genau, Jeffrey Combs, ein ganz bekannter Genre-Schauspieler. Diese Praktikanten praktisch. Sowas hier, ne? Wo dann ein Kriegervolk abhängig gemacht wurde durch Drogen und dann gemanagt wurde durch diese geklonten Wesen, die gespielt wurden von Jeffrey Combs, der den Dr. Herbert West gespielt hat in Reanimator, falls jemand den Horrorfilm kennt zum Beispiel. Oder hier Frighteners mit Michael J. Fox. Das ist Lovecraft, ne? Ja, ja. Hm? Also bei Frighteners hat er diesen FBI-Agenten gespielt, der dann geköpft wird. Der so Hämorrhoiden hat. Genau das ist es. Also ein ganz, da sind ganz bekannte... Ja, das weiß ich noch, Simon. Ja, ja. Das hat mich emotional wirklich getroffen. Es sind ganz bekannte, ist das nicht sogar dieser die Folge, die wir da... Dieser Mann. Ah, nee, das ist, ich weiß jetzt nicht gerade, welche Folge dort läuft. Da ist gerade schon wieder hier diese Soft-Porno-Sequenz. Das Finale der Pilotfolgen. Man muss das sagen, also, der Pilotfolge. Cisco, dass der sich die Haare abrasiert hat, das war auch das Beste, was der Serie passieren konnte. Es ist, das Haare abrasieren ist Anfang der vierten Staffel passiert. Also eine Staffel, nachdem schon angefangen hat, richtig gut zu werden. Und mich hat's echt gewundert, dass er auch so mit Haaren und ohne Bart aufgetaucht ist früher, weil den kannte ich von einer so 80er Action-Serie, Spencer, glaube ich, hieß es. Und Spencer, das kenne ich, kenn ich auch. Nicht Hans Spencer. Ich wollte gerade sagen, bei mir war das keine Action-Serie. Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, ich bin's, euer Spencer. Und ab zu den Zwillings auf dem Hausboot. Da war auch schon ein bisschen Action, aber jetzt... Also Cisco ist mir dann nicht aufgefallen. Spencer war also eine Privatdetektivgeschichte Robert Urich und da hat er Hawk gespielt, einen irgendwie weiteren Privatdetektiv, der aber hier Glatze, Bart und immer war so richtig die coole Sau und nachdem er sich die Haare bei Deep Space Nine... Wie Elvis praktisch bei Hallo Spencer. Eigentlich schon, ja. Elvis oder sowieso. Nepomuk. Nepomuk war Kasimir, ist eh der Geist, in seinem, mit dem Bollerwagen in seinem Kastanienbaum. Das geht alles so weit hier gerade. Also, jeder, der von euch jede einzelne Referenz jetzt versteht, die wir hier raushauen, mein Beileid. Bitte mal bei Gregor melden. Der darf in Gregors nächsten Podcast dabei sein. Der darf den alleine bestreiten, ja. Insofern. Der darf sich in dem Test dahin. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Simon, ich finde, wenn man einmal drüber hinwegkommt, dass es eine immer noch, es sieht nach 90er Jahre aus, die Serie. Ne? So wie sie aufgebaut, die Sets sind gut, auch die Spezialeffekte, das sind ja so, die haben zwar schon Computertechnik hier und da benutzt, aber da sind immer noch richtige Modelle händisch gemacht. Und ich finde, das merkst du bei so Science-Fiction-Filmen an, dass es nochmal einen Tacken realistischer aussieht. Ne? Und einen Tacken echter, wenn da noch ein bisschen echte Modelle hin und her geführt werden. Und das hat diesseits von Star Trek 8 einige der besten Space-Schlachten. Ne, was so die 90er Jahre und Star Trek angeht, kann man sich immer noch mitschauen, selbst hier sowas, Miles O'Brien, der eigentlich nur ein Nebencharakter gewesen ist und jetzt der Chief Engineer auf Deep Space Nine, auch eine fantastische Folge. Hell on Wheels macht er gerade, ne? Die Serie. Was der echt? Er ist bei Hell on Wheels, das ist ein Motorradrocker. Nee, das ist ja diese Serie, wo sie da irgendwie diese Eisenbahn bauen. Okay, das ich dachte, da geht's um. Ich dachte, das wäre wie dieses Anarchy oder Hello Wheels ist so, nee, die bauen irgendwie die Eisenbahn im Wilden Westen. In den Wilden Westen rein, ja klar. Genau. Natürlich ins Ghetto quasi. Ja. Ins Ghetto Amerikas. Ja. Kleiner Fun Fact hier für euch. Ja, bitte. Am Anfang stand ja immer im Vorspann immer Siddiq El-Fadil. Ah, ja. Das ist ja hier Dr. Bashir, der am Anfang ja total langweilig war, dem sie dann noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben haben. Ab der zweiten, dritten, vierten Staffel hieß er dann plötzlich Alexander Siddiq. Kam wahrscheinlich besser an, so irgendwie. Das ist sein Künstlername. Der hat Kira geheiratet. Ja, Kira Nerys. Und sogar ein Kind gehabt. Sie haben ein Kind, das heißt Django. Django Nerys? Nein, warte. Das heißt Django. Nana Visitor heißt sie. Hast du irgendwie über Django. Und er ist der Neffe von Malcolm McDowell. Auch bekannt als Alex aus Clockwork Orange und auch der Wing Commander Dr. Sorin. Nicht da, ja, ja Saren. Ja, richtig, das Wing Commander natürlich auch bekannt. Das stimmt, also sowieso. Und die Musik hat sich auch geändert am Anfang. Ne? Am Anfang gab es da kein Schlagzeug und später. Nachdem es so. Nachher war dann da so plötzlich. Also jetzt nicht so, dass da so ein Drop drin war und dann so, so krass sowas. Als die Jungle, aber nee. Drop the Bass. So ein bisschen so. Und dann geht die Station runter. So ein Beat runter. Ja, das ging, glaube ich, auch einher einfach durch die Ausrichtung der Serie, die mehr in dieses leicht militaristische dann hingegangen ist. Deshalb kam so ein Softcore-Schlagzeug dazu. Ich glaube nicht, dass das stimmt, Gregor. Ja, zumindest glaube ich auch, dass da auch mehr so gegnerische Raumschiffe aufgetaucht sind. Das stimmt. Achso, im Vorspann, ja, da hast du recht. Ja. Das meine ich jetzt dann hauptsächlich damit. Ja. Also die guten Trümmer. Die haben in all den Jahren nicht viel gelernt. Kaum wird was beschossen, fallen von irgendwo Trümmer auf Leute. Da muss irgendwo ein Sicherheitsnetz. Muss es noch so ein Archiv geben, wo so ein Standard, ach, der gute alte Stahlbalken aus. Ja. Einmal die Trümmer her. Ja, gut. Die hängen dir unter das Dach, falls sie die mal brauchen. Aber in Wirklichkeit brauchen sie die nie. Die fallen nur immer runter. Falls sie nicht im Weg stehen. Ist ja an sich eine gute Idee. Alles, was wir nicht brauchen, wird an die Decke gehängt. Ja. Haben wir so ein paar Knöpfe, wo einer so auf so ein komisches Ding draufhauen kann, dann fällt irgendwas runter. Und Funken auch. Was macht denn dieser Knopf? Nein. Bring mal einer das Paket mit dem Funken. Meine, habt ihr damals so überhaupt mal für einen Zeitraum Deep Space Nine verfolgt oder ab und zu mal eine Folge gesehen überhaupt? Ich habe alles geguckt. Immer wieder mal. Ich bin hier reingekommen. Wir haben auch diese komischen, also es waren wirklich auch so ein bisschen für mich die Nebencharaktere von Star Trek, die mich nicht so interessiert haben, die hier alle eine extra Rolle bekommen haben, dass es mich nicht wirklich, keine Ahnung, es hat mich, ich weiß, es soll geil sein, wenn ich was sehe, glaube ich eigentlich auch, hätte mir es gefallen müssen, aber im Grunde bin ich nur beim Seppen dran geblieben, wegen den Klamotten, weil man das verbindet mit Star Trek. Ja. Und dann habe ich reingeguckt und bin aber nie hängen geblieben. Aber ich glaube, es hätte mir gefallen. Es ist dieser komische Wechsel immer gewesen. Wir haben ja bei den alten Serien drüber geredet. Es ist ja jetzt nachmittags nach der Schule hier gelaufen. 15, 16 Uhr irgendwie hier. Dann habe ich schon gezockt. Und je nachdem, welche... du hast seit morgens um 10 gezockt, oder ja, nicht? Ich hatte mir einen separaten Fernseher hingestellt, damit ich parallel Star Trek und zocken kann. Das habe ich auch irgendwann gemacht, ja. Also nicht Star Trek generell, aber Fernsehen nebenbei. Doch, das war recht früh am Start. Was habt ihr denn dabei denn gezockt? Was kann man denn gleichzeitig zocken? Ich bin Rollenspieler, da brauchst du wirklich irgendwas, was dein Hirn wirklich beim beschäftigt. Grinden oder was? Ja, natürlich. Ach, du spielst die japanischen Sachen, ja. Alles, genau. Auch bei Prügelspielen auch und auch bei Resident Evil Spielen und so, war das auch ganz gut hilfreich, weil man nicht so Angst hatte. Also ich habe immer gerne Fernseher dann dazu laufen gehabt und Star Trek war irgendwas, also wenn, was weiß ich, die fünfte Staffel, damals dachten wir ja noch nicht in Staffeln, aber die haben anscheinend keine neuen Folgen mehr. Ab heute fängt Deep Space Nine wieder von vorne an und da wurde das dann gezeigt. Ne? Oder irgendwie spät nachts kommst du nach Hause und da läuft das um 3 Uhr morgens in der Wiederholung, ich brauche was zum Einpennen und dann läuft dann Ciscos Baritonstimme. Also ich habe es am Anfang geguckt, einfach weil es war Star Trek und ich war ja Star Trek Fan und deshalb habe ich es auf jeden Fall geguckt und mein Bruder sagte mir, dass ich den Tag, an dem die erste Folge laufen sollte von Deep Space Nine, über Wochen hinweg bezeichnet habe als, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Ich habe es mir schon aber doch nicht aufgeschrieben. Frag ihn doch einfach. Nee, ich hab's mir aufgeschrieben. Wo hab ich's denn hingeschrieben? Sag mal, das ist ja wirklich schlimm, oder? Wie? Deep Day 9. Ich hab's immer Deep Day 9 genannt. Oh, bald ist Deep Day 9, ja. Und das ist, ich glaub, das die ist die Red Nose Day sowas irgendwie. Ich glaube, da waren die Erwartungen einfach nicht so hoch. Du fandest es einfach irgendwie geil, oder es ist mehr Star Trek. Und das ist jetzt irgendwie was anderes. Und da hat's schon gereicht, dass es im Star Trek-Universum gespielt hat. So, ja. Und sie Uniformen anhatten. Und oh, hatte noch eine Verbindung zu Star Trek. Und irgendwann, es wurde natürlich langweiliger, aber ich glaube, damals hatte man einfach, wir kannten noch kein Breaking Bad. Das gab es damals ja das noch stimmt, nicht. Das stimmt, das ist so, schon... Das höchste der Gefühle waren Geschichten auf mehrere Episoden gestreckt. Genau. Das war wirklich das Maximum des Story-Writings. Genau, insofern war es irgendwie okay und ich glaube, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ist alles doch eh ein bisschen scheiße, wurde es auch schon gut. Also ich glaube, 2 Staffeln lang war es echt nicht so geil. Und sobald die Jem'Hadar ins Spiel kam, ich glaube ab der 3. Staffel und irgendwie ab der 4. kam dann ja die Defiant auch noch dazu. Ja, oder so. Oh, die Defiant, ich die 3. mal. Da ging es echt ganz gut ab. Man muss dazu sagen, also da waren wirklich gute Sachen dabei jetzt. Diese Folge, die wir gerade so guck mal, ist Jordi rechts. Halbwegs gelaufen lassen haben. Schade, dass man es nicht sehen kann. War gerade jemand in der Bar mit diesem Visor. Entschuldigung. War ziemlich Jordi, gut. Und ich mal kurz zurück. Aber das Ding ist, das Problem ist das Ende. Ne, das habe ich habe nie das Ende geguckt, das habe ich, nachdem wir letzte Woche den zweiten Podcast hier aufgenommen haben, ja, habe ich dann mir die Folgen nochmal angeguckt, so das nachgeholt, was ich vor 20 Jahren nicht gemacht habe und die sind absolut furchtbar. Also das, sollte man sich das, nicht antun. Das ist leider das Problem gewesen, also die Deep absolut Space Nine ist schlimm. Also so, also auf Voyager-Niveau möchte ich fast sagen, also ganz furchtbar. Ja, ganz, ganz traurig. Deep Space Nine war mit einem Versprechen sozusagen gestartet, dass eine es irgendwo darauf hinbaut. Das ist vielleicht, ich will es nicht ganz mit Lost vergleichen, ne, weil ja Lost auch nicht wirklich. Na gut, das würde ich jetzt gar nicht mal vergleichen, weil am Schluss ist einfach, du siehst einfach die ganze Zeit Kai Winn, die sich in Gul Dukat verliebt, der damit, gleichzeitig sich umoperiert hat lassen zum Menschen. Nee, zum Bajoraner. Ach, so, ist weil das gleiche. Das war gerade en vogue. Wir gucken uns mal an, wie würde jetzt Sisko aussehen als Cardassianer, dann bei Voyager, wie würde die Voyager-Crew aussehen als Borg. Das war ja so ein Story-Element. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir operieren sie mal alle irgendwie um. So, und Gul Dukat war dann, das ist der größte Kriegsverbrecher praktisch. Ne? Das ist ein Cardassianer, der hat ganz viele Kriegsverbrechen begangen an den Bajoranern, ist also der Ultimate Evil Bösewicht. Aber jetzt hat er seine Zacken abrasiert, seinen Mundgeruch weggemacht und sieht jetzt aus wie ein Bajoraner und sie verliebt sich in ihn und es ist einfach ekelhaft. Also die dumme Schlampe und der Kriegsverbrecher. Und du siehst es nicht nur einmal kurz in einer Folge, sondern die ganze Zeit geht's weiter und es geht immer weiter. Du willst es nicht sehen und wieder gibt's eine dumme Dialogszene und noch eine dumme Dialogszene und noch eine dumme Dialogszene. Das ist absolut furchtbar. Ja, man kann ruhig... Gibt's noch Bier? Oder nur Schoko. Schoko und was, Bier gibt es auch, das kann ich gerne holen. Hol du mal Bier. Simon, machst du mal kurz alleine weiter. Ich gehe mal kurz so lange Bier machen. Ja? Ist natürlich maximal unglücklich, dass ihr zum selben Zeitpunkt beide den Raum verlassen müsst. Da kann ich eine Sache sagen, die ich vorhin einwerfen wollte, als keine Sau zugehört hat bei mir. Und zwar gucken wir hier parallel, zum einen jetzt gerade, ich ändere das mal, wir gucken hier gerade die Folge 1-1, wie gesagt, von Deep Space Nine. Wir wechseln jetzt aber auch gleich das Thema, oder? Ja. Okay. Was kommt dann? Voyager. Deswegen zapp ich hier bei Netflix zu Voyager. Wo habe ich das denn? Hier, da. So, und jetzt lasse ich erstmal die erste Folge laufen, Caretaker. Die erste und Folge laufen, die auf Deep Space Nine anfängt. Echt? Das gehört zusammen direkt? Ja. Jetzt Finger weg. Eine Sekunde. Ich will gerade mal sagen, mach mal. Gregor hat Bier in der Hand und hat sich schon das Headset über den Kopf gerammt, um zu reden und mir das Wort abzuschneiden. Da, lies vor, was passiert, sonst verstehst du es nicht. Okay, unhappy with the new treaty Federation colonists along the Cardassian border. Cardassians. Nee, Keeping up with the Cardassians. Ich war sehr irritiert, dass auf einmal die in den Nachrichten aufgetaucht sind, weil ich dachte, was, die Cardassianer sind hier und kriegen Babys? Das ist mal ein Spin-off. Keeping up with the Cardassians. Und das ist so ein Planet, der voll nervt und was denn? Möchtest du oder hast du noch? Ich nehme noch. Das ist schon leer. Greif es dir. Naja, auf jeden Fall die Kardashianer ist auch, also ich sag mal so, die Kardashians haben so viele Mitglieder ihrer Familie, es kann schon ein kleiner Planet sein. Gell, du siehst auch direkt Bilder im Kopf. Keeping up with the Kardashians, das wäre so lustig. Ich muss sagen, ich habe es ja Simon kurz schon gesagt, ich war irritiert damals, als ich davon gehört habe, weil ich dachte, wie, Kardashianer kriegen jetzt Babys? Warum sind die in den Nachrichten? Ich verstehe das alles lustig, nicht. Wie lustig das wäre, das muss mal einer nachsynchronisieren. Das finde ich unfassbar lustig. Weil ich das überhaupt nicht wusste. Also es gibt vielleicht ein paar Sachen, die man vielleicht noch erwähnen sollte zu Deep Space Nine. Was ich ganz interessant fand, war, dass es gab ja so praktisch so Themenkomplexe, würde ich das nennen. Mhm. Es gab die Paralleluniversum-Folgen, wo sie das Paralleluniversum fortgesetzt haben. Es gab die Ferengi-Folgen. Die Ferengi gab es ja bei TNG hauptsächlich nur so, das erste Mal sind sie aufgetaucht aus dem Planeten, waren alle so in Felle gekleidet. Mit den Peitschen, ja. Genau. Und jetzt wurden sie praktisch ausgeweitet. Also ein ganzes Volk, was sich nur irgendwie, da geht es nur um Geld und sie sind alle gierig und Finanzen und haben große Ohren. Ja, bevor die Nerds von heute sozusagen gezüchtet wurden, konnten die Nerds von damals alle 253 Erwerbsregeln der Ferengi auswendig nennen. Genau. Und das waren immer so, sobald man das gemerkt hat, es geht jetzt nur um Quark und wie ist er, Norg? Norg war sein Neffe ja. Also und sein Bruder Mok. Nee, Morg war, das ist der andere, einer der besten Charaktere überhaupt. Achso, Morn war der. Morn war Morn. Morn saß immer nur an der Bar, ist ein so Charakter, der auch einen Fanclub hat, der für Star Trek-Verhältnisse eine außergewöhnlich geile Maske hatte, weil er eben auch nicht damit reden musste, weil der einfach immer nur da saß und immer nur so angedeutet wurde, dass er extrem viel labert, wenn die Kamera gerade nicht an ist. In der Bar von Quark war er immer in so Background-Player und auf einmal haben sich Geschichten um ihn drum gereimt. Was war das einmal, wo sie dieses Latinum gesucht haben? Das hat er dann so ausgespuckt, weil das in seinen Nebenbacken drin hatte. Weißt du auch, wo das herkam, die Rolle? Sozusagen Cheers. Habt ihr Cheers geguckt? Mal? Nein. Da gibt es den Charakter des Norm. Sozusagen, der immer an der Bar sitzt und die ganze Zeit säuft. Da redet zwar ein bisschen mehr als Morn, aber... Lies es mal rückwärts. Alles klar, cool. Ja. Mach ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen, was es bedeuten würde. Was es ist, ja. So, und ich fand dann zum Ende hin, habe ich dann auch irgendwo das Interesse verloren an Deep Space Nine in den letzten Staffeln. Es wurde erst immer besser, als Worf dann rüberkam, als TNG vorbei war, haben sie einfach Worf rübergeholt. Dann ist Jadzia aber gestorben, die ja echt am Anfang auch total langweilig war, aber dann später echt immer so heißer und interessanter wurde. Und sie stattdessen, also wie ich in der letzten Staffel noch Ezri Dax geholt habe. Also Jadzia hat so einen komischen Tribble im Kopf. Ein Trill war ein sie. Ein Trill im Kopf. Also die Trill sind mal aufgetaucht in der TNG-Folge, sind Wesen gewesen, die so eine Art Symbiont, eine Art Wurm in ihrem Körper haben. Und intelligenten Bandwurm oder so. Ja, genau. So, es hat sich zu einer Person verbunden, der Bandwurm und der Geist des Menschen sozusagen. Ja. Simon ist total geflasht gerade hier von dem ganzen. Wahrscheinlich Zeug, auch von was er alles verpasst hat. Shortbreaker. Ja, die siebte Staffel. Prost. Ich habe einen Keks in der Hand. Ja, ich mir einen Keks Prost mit dem Mikro. Prost. Einfach ans Mikro dort dran. Ja, du hast auf jeden Fall recht, Duke. Ich würde sagen, die siebte Staffel hat in großen Teilen, da hast du wahrscheinlich so einen Cut-Off-Punkt, wo du sagen kannst, hier ist die Kriegsgeschichte vorbei und dann vergiss alles, was danach gewesen ist. Szene in Star Trek und dann ist, wir brauchen noch eine Frau, die irgendwo nackig rumrennt. Ich habe nichts dagegen, gegen diese Szene. Ja, ist wirklich so, warum? Na ja. Gut. Ja, naja, wovon redet ihr gerade? Es gab auch eine Duschszene bei Into Darkness, wo Cumberbatch halbnackig duscht und die hat er dann rausgeschnitten, der Abrams. Ja, das finde ich ziemlich doof, das hätte drin bleiben müssen. Ja, ist vielleicht ein Director's Cut oder so. Ja, genau, jedenfalls, da wurde es echt ein bisschen albern. Dann haben sie auch noch so eine Holodeck-Sache da hinzugefügt und da, wie gesagt, da merkst du dran, sobald sich diese Sachen häufen, mit denen wir müssen unsere Darsteller in anderen Verkleidungen zeigen, wir müssen Paralleluniversum zeigen und wir müssen Holodeck zeigen, dass irgendwie denen die Geschichten ausgehen. Da gab es dieses Holodeck mit diesem 20er-Jahre Casino-Café. Ach ja, wo sie so einen Heist machen, glaube ich. Ja, nein, oder? das ist so ein bisschen so, oder 50er, das ist einfach so ein Café und dann der. Aber der warte Charakter. Mal, du meinst nicht die, wo sie in der Zeitung dort arbeiten oder mit den Kurzgeschichten, die Science Fiction, oder die ist fantastisch. Bin ich jetzt blöd oder ist das Voyager? Nee, es gab auch die eine Folge, wo Sisko auf einmal ein Storyschreiber dort ist. Nee, aber es gibt auch so eine Bar. Oder ist das Voyager? Krieg ich das jetzt durcheinander? Nein, ich glaube, es ist bei Voyager tatsächlich die Bar, wo sie immer dort hingehen und machen. Dann nehme ich das zurück. Ich dachte, das wäre bei Deep Space Nine gewesen. Also das war keine, bei Deep Space Nine hatten sie so komische Baseball-Matches dann gemacht gegen Vulkanier oder sowas. Nee, auf das meine ich aber nicht. Und sowas. Ich glaube, die Bar, die du meinst, müsste bei Voyager gewesen sein und es gab so ein 50er-Jahre-Ding, wo auf einmal die ganzen Schauspieler aufgetaucht sind, die in Maske gewesen sind, als normal. Da gab es Worf, also Michael Dorn normal zu sehen oder auch die Cardassianer-Darstellung. Ja. Das war eine fantastische Geschichte, das wo cool. Dann Sisko auf einmal ein richtiger Mensch in den 50er-Jahren gewesen ist. Ja, das seine war Geschichte. Ja, genau. Das war eine super Geschichte. Eine der besten Folgen. Ja, das war richtig geil. Die ist super gut. Das war so eine, genau, Parallele. Das macht ja eigentlich auch dann immer wieder noch ein bisschen Spaß. Ja. Ja, Man kann sich zumindest, selbst wenn man keinen Bock auf diese Fortsetzung oder diese lange Story dort hat, bestimmt so an die 15 bis 20 richtig, richtig guten Folgen da rauspicken bei Netflix oder sowas und dann mal alle paar Tage mal kurz reinschauen. Ich glaube, da Gregor, wird man auch willst du da vielleicht Spaß noch eine haben. Liste machen, dass die Leute wissen, welche Folgen das sein werden? Ich werde noch eine Liste machen und die packe ich dann in den Blogpost dann hier mit rein, dass ihr nach Empfehlungen mal angucken könnt. Das sind dann so Mehrwert für den Zuhörer. Genau, ein bisschen Mehrwert, da könnt ihr dann gerne mal reinschauen und vielleicht den Spaß an Deep Space Nine finden und euch weiter informieren und dann schauen, was es angeht. Also diese Tribbles-Folge alleine, also wer die noch nicht gesehen hat oder wer überhaupt was mit Star Trek zu tun hat, wo sie in die Vergangenheit reisen, die ist schon die ist Gold wert. Die ist Gold wert. Oder auch, ich fand auch die eine gut, wo sie dann in Roswell landen. Die ist jetzt kein Superknaller wo sie alle rauchen wie ein Schlot und auf einmal sind die Ferengis die Aliens. Ja, genau. Ohne den universellen Translator auf einmal hörst du die Sprache der Ferengis. So herumwursteln. Okay, das klingt du hast sehr keinerlei gut. Ahnung. Wo wir, ja. Nein, aber das klingt wie eine Folge, die ich mir auch noch angucken würde. Ich mache eine Liste, da kannst du mir ja schon rauspicken. Da kann man echt ein paar schöne Sachen gucken. Da kann man kann alles, was wir hier jetzt gesagt haben, machen wir mal einen Abstrich in 50% der Qualität oder vielleicht noch ein bisschen mehr auf Voyager eigentlich übertragen. Weil Voyager hatte hier und da Höhepunkte gehabt. Es gibt einige Folgen, die ich sehr gerne mag. Davon aber weiß ich keine einzigen. Weit? Echt? Ich kenne keinen Höhepunkt von Voyager. Okay, es sind eine Handvoll Folgen. Da gibt es die eine, wo der Doktor... Ich überlege auch gerade. Ja, es gab ein paar gute Holo-Folgen mit dem Doktor. Ja, also es gibt eine, wo das Hologramm des Doktors von dem Volk 500 Jahre in der Zukunft gefunden wird und er dann rekonstruieren muss, was mit der Voyager passiert ist. Die kenne ich nicht. Und sowas. Haben die das dann gelöst im Nachhinein? Das gibt ja auch keinen Sinn. Gar nicht. Es ist einfach eine alternative Geschichte dort gewesen. Voyager, ähnlich wie man es bei TNG gemerkt hat, ist dann 95 oder ein bisschen später sogar. 94 ist gestartet. In Deutschland weiß ich genau, es ist 96 gestartet, weil damals in der Schule gab es ja nicht den Star Trek Nerd oder irgendwie sonst was. Da haben wir uns alle drauf gefreut, dass zwei Sachen 96 beginnen. Die Europameisterschaft 96 und Voyager. Ja, und die begannen, glaube ich, sogar fast am gleichen Tag. Dann dort da musste man sich dann entscheiden. Also wir haben uns echt dann hey, bald geht Voyager los, wie geil ist das denn? Ne? Und ich kann mich genau an den Tag erinnern, wo es losgegangen ist. Da haben Kumpel und ich zusammengesessen und darauf gewartet, dass es anfing und Street Fighter Alpha gespielt auf der PlayStation dann damals. Was guckst du denn da oben? Nee, was ist denn da so lustig? Warum lachst du denn da jetzt drüber? Weil es eine schöne Erinnerung ist. Ach so, deshalb. Du freust dich. Man sich drauf gefreut hat. Ja. Ist noch trauriger als Voyager. Das sowieso. Zumindest... alles, was wir gemacht haben, ist trauriger. Also Voyager, für mein Verhältnis, Sachen. Voyager hat einen immer noch ganz netten Piloten. Also eine gute Pilotfolge, finde ich, weil das Setup finde ich interessant. Weiterhin. Ja, warum nicht? Also ich meine, ich hatte damals die Voyager Bible. Ich habe das im ersten Teil ja schon erzählt. Ich habe 94, 95 in Kanada gewohnt, bla bla bla bla bla. Und habe dann da direkt, als die Premiere war, habe ich Voyager geguckt und war dann Anfang 95 in Buffalo auf einer Convention, wurde von Marina Sirtis Sweetheart genannt und haben mir die Voyager Bible gekauft. Das konnte man damals nicht im Netz kriegen. Das war irgendwie, irgendjemand hatte das irgendwo gefunden, so die Charaktere, die Beschreibung der Charaktere, die so rausgingen an die... Ja, nee, die so rausging an die Autorenschreiber. An die Schauspieler, damit sie wissen, dass nicht an die Schauspieler, sondern an die Drehbuchautoren und sowas. Okay, ne? So im Grunde das alles zusammengefasst. Das ist das Setup, das sind die Charaktere und so. Das müsst ihr bedenken beim Schreiben für die Charaktere. Okay. Ich hatte damals sehr christliche Gasteltern, die mir gesagt haben, well, there's only one Bible. Ich sage, ja, aber hat da ja nichts, naja, ist egal. Schnell so. Abkleben, das Bibel. So, drauf. Das ist, bezieht sich ja nur auf, naja. Und ich habe damals echt versucht, es gut zu finden. Aber Voyager macht es einem ultimativ ja auch, wie ich, wirklich nicht leicht. Also Voyager packt alle Probleme zusammen, die Star Trek je hatte. So dieses undynamische Design eigentlich, dass es nicht wie ich Drama gibt, sondern einfach nur so Gespräche von zwei Leuten, die voreinander stehen und irgendwie was und sagen. Und sehr, sehr schnell eigentlich alles, was das Potenzial für gute Geschichten, für Drama geben würde zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen, die auf dem gleichen Schiff da sind, sehr schnell gelöst werden untereinander. Ja. Und dann künstliche neue Feinde geschaffen werden und irgendwie wieder Standard-Sci-Fi-Geschichten. Ja, aber sie haben sich auch nicht getraut. Also die Idee ist ja, dass der Maquis, der in Deep Space Nine etabliert wurde, das war so eine Rebellengruppe, genau. Ja. Nennen wir sie ruhig Terroristen. Zusammen mit der Crew der Voyager auf dem gleichen Schiff überleben müssen. Aber du konntest eigentlich nie genau unterscheiden, wer jetzt wer ist, weil ja auch der Rebell der Voyager einfach mal aussieht wie so der Pretty Boy von den Backstreet Boys oder so. Also, du meinst Tom Paris jetzt. Tom Paris, ja. Und das sind einfach alles nur so glatt gebügelte, langweilige Charaktere. Buddy, guck mal. Ja, das Buddy. Übrigens, da sehen wir, ja, Buddy, auch bekannt bei Voyager als Harry Kim, der vielleicht, also wenn jemand irgendwas... Wieso nicht? Ich meinte den. Achso, dem Ferengi-Buddy. Buddy-Rengi. Buddy-Rengi. Harry Kim, der Steuermann später der Voyager, ich glaube, da hat sich der Schauspieler auch irgendwann dazu ausgelassen. Jemand, der 7 Jahre in einer TV-Serie mitgespielt hat, hat selten weniger zu tun bekommen als Harry Kim, die Rolle. Der hat nämlich gar nichts gemacht. Nee, aber was soll er auch machen? Also, gut. Wie auch immer, das war das große Problem. Also, wenn sie sich ein bisschen mehr getraut hätten mit Voyager, wenn das so gewesen wäre wie Battlestar Galactica. Das ist das Ding. Leute sterben, Leute kacken sich an und schreien rum und so, aber es passiert ja nichts. Und, hallo, ich bin nicht ganz derselben Meinung wie Sie, aber ich auch nicht derselben Meinung wie von Ihnen, Sie. Ich finde das auch nicht gut. Ja, aber Sie sind Janeway, also vertraue ich auf Sie. Nee, dann hätte ich die Stimme anders machen müssen. Warte. Das stimmt. Du hast es... du hast es ja auf Englisch dann zuerst geschaut, ja? Furchtbar. Ich war. Kann man sich ihre Stimme jetzt hier anhören? Also du kannst bestimmt akustisch sie hören, aber ich war schockiert, als ich die Folgen zum ersten Mal auf Englisch gesehen habe. Die Stimme von Catherine Jane war es ja die Rolle. Wie heißt nochmal die Schauspielerin? Kate Mulgrew. Hier, Orange is the New Black mittlerweile. Inzwischen, dabei. Das wollte Gregor damit sagen, Orange is the New Black. Moment. Ja, hör mal zu. Also eine ganz schlimme Stimme. Oder gewöhnungsbedürftig zumindest. Come in. Warte mal, bis sie anfängt. Dann Gentlemen, welcome aboard Voyager. Thank you, sir. Yes, sir, genau. Mr. Kim, I am a woman. At ease before you sprain something. And despite Starfleet protocol, I don't... Es hört sich an wie der 80-Jährige. Es hat ein bisschen was Muppet-mäßiges, finde ich, ja. Das ist so furchtbar. Und jedenfalls, jetzt spielt sie 30 Jahre später, spielt sie mit in Orange is the New Black. Das ist so eine Netflix-Serie. Da spielt sie eine russische Köchin in einem Frauengefängnis. Da ist sie fantastisch. Da ist sie dick und alt und hat rote Haare und ist richtig großartig und es passt. Ja, so, da soll sie auch hat, glaube ich, auch sehr viel Theater sowieso auch schon gemacht. Da soll sie auch unsympathisch sein. Und sie spricht ja vor allem auch die Hexe in Dragon Age. Natürlich spricht sie die Hexe in Dragon Age. Ja, diese böse Hexe, die Mutter von Morrigan. Ja, ich weiß. Das ist Kate Mulgrew. Das ist, macht sie auch super. So, aber ein Captain, den du eigentlich mögen willst, was ist mit diesen Haaren los, ey? Also es... Ja, allein... Also die haben sich zu sehr darauf verlassen, dass das Prädikat Frau schon ausreicht, um irgendwie revolutionär zu gelten. Aber es ist halt drumherum einfach, es ist ein Kerl. Das ist ein Kerl, der aussieht wie eine Frau. Ja. Und redet wie ein Kermit der Frosch. Es ist, das wäre geil. Das wäre mein Pitch für Voyager gewesen. Passen Sie auf, da ist dieses Schiff. Das ist am Arsch von allem. Ich muss jetzt und dann landen sie auf dem Muppet-Planeten und alle sterben und die Muppets müssen dann den Captain übernehmen, stellen. Weil Muppets nicht atmen müssen anscheinend. Ja, genau. Genial. Ja, und die Lösung ist, wie kann die Crew überleben, indem sie sich Hände durch den Hintern umstecken. Man kann es zumindest versuchen. Das hilft immer. Es hilft immer. Bei Langeweile und bei Atemnot. Ja, du hast das alles eigentlich sehr schön ausgeführt, Uke. Ich kann dir eigentlich auch bei all den Sachen beipflichten. Das ist so ein tolles Schiff, ey. Ja, die Grundidee, also ich finde das Schiff, die Voyager selbst, sieht echt gut aus. Auch das Opening fand ich fantastisch für die damalige Technik. Die Dinger können ja so hochgehen, ne? Die völlig sinnlos die Turbinen hinten. Das passiert doch sicher im Piloten schon aus irgendeinem Grund, oder? Es passiert einmal und ich glaube, man sieht es besonders schnell wieder. Fliegen wollen, dann das ist wie das Abkoppeln der Passagiermodule von Enterprise. Genau, wir zeigen das einmal, wie geil wir sind. Genau. Es passiert nie wieder oder es zweimal. Geht. Okay, ihr habt es gesehen. Guckt euch aber nochmal an, wenn ihr es wissen wollt. Also rein, bei Voyager hat das Ding angefangen, was sich später im TV bei Star Trek auch durchgezogen hat. Für die Zeit, wo die Serie gekommen ist, hat man eigentlich sich wirklich nicht mehr viel getraut. Es war so nach Deep Space Nein, ein bisschen die Überlegung, hey, lass uns mal wieder Star Trek dahin bringen, wo es hingehört, auf ein Schiff. Und was ist noch härter, als einfach sie durch den Weltraum bringen zu lassen? Gebt ihnen einen Auftrag, sie werden 70 Lichtjahre weit weg geschleudert und müssen jetzt 70 Jahre zurückfliegen auf Volldampf, um zur Erde zurückzukommen. Aber das Problem, was sie dann da eben hatten, ist eben nicht, dass Neelix nackt in der Badewanne. Sieht man auf jeden Fall nicht so oft. Nee, das ist schon ein seltenerer Anblick. Nur wenn ich die Augen schließe, sehe ich das jede Nacht. Wenn ich ins Spiel gucke, sehe ich das. Es gibt auf diesem Planeten nicht mal Scheiße, Sir. Der gleiche Darsteller aus Spaceballs. Ja, aber die Rolle, die hätte ich ihm abgekauft. Aber hier das. Das hier nicht. Es wirkt auf mich irgendwie einfach. Wir brauchen auch noch einen Vulkanier. Hallo, so einen, was können wir anders machen? Frau? Nee, ist ja schon der Captain. Okay, schwarz. Indianer ist auch dabei, oder? Der Alter leckt mich doch am Arsch. Es ist sehr. Es ist Asiate sehr dabei. Entschuldigung, aber es ist wirklich schlecht. Ja, es ist ganz so, schlecht. Also die Grundidee dahinter, wie gesagt, die war eigentlich ganz gut und auch einige Charakter haben zumindest interessante Ansätze gehabt. Der Tom Paris, der hier den Schönling da gespielt hat, der ist ja auch ursprünglich dann mal aus Next Generation dann gekommen. Da hieß er zwar noch nicht Tom Paris, sondern der hatte einen anderen Namen. Da gab es diese Folge, wo Wesley Crusher dieses Manöver geflogen hat und dann gab es seinen Toten. Kannst du dich erinnern? Ja. Na, und das war der gleiche Schauspieler, der Tom Paris gespielt hat. Und das ist auch eigentlich Ensign Locano oder sowas, glaube ich, hieß er dort. Die haben nicht die Rechte an diesem Namen bekommen. Das soll also quasi wirklich das gewesen sein. Sie haben nicht die Rechte an dem Namen bekommen. Ja, ein anderer Schreiber und Star Trek hatte das irgendwie dann nicht so gesichert. Zumindest war damals der Charakter von Tom Paris weil er ein Flugmanöver gemacht hat, das super cool sein sollte, und ein Mitschüler ist dabei gestorben, die haben versucht, das zu vertuschen, ins Star Trek-Gefängnis dann gegangen und kommt dann raus oder wird rausgeholt am Anfang von Voyager, um dort sich zu rehabilitieren. Er ist also der Ecksträfling, der versucht, den Leuten wieder zu beweisen, dass alles gut ist. Auf jeden Fall eine schöne Frisur gekriegt im Knast. Hat eine schöne Frisur oder zumindest... Aber Gregor, jetzt erklär mir nochmal, wie konnte denn das passieren? Weil, wie gesagt, die Idee ist ja gut. Das ist dieselbe Bequemlichkeit. Idee. Ist es Bequemlichkeit? Oder ist es wieder sowas, so ein Marktforschungsdesaster? Wir dürfen auf keinen Fall irgendjemanden von Kahn pissen, an den Kahn pissen. Hier, das kannst du gleich auf ein T-Shirt schreiben. An den Kahn pissen. Warum? Das ist meine These, die ich immer schon habe. Also, das guckt doch jeder, macht das doch geil. Oder ist es so aus Angst, irgendjemanden zu verschrecken, nehmen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, also so wie das ja bei Radiosendern läuft, wie NDR2 oder Antenne Niedersachsen, dass man nicht die Lieder nimmt, die Leute geil finden, sondern die Lieder nimmt, wo die wenigsten Leute sagen, I ist eklig, ich schalt um. Macht man das hier so? Es ist tatsächlich der kleinste gemeinsame Nenner. Ich hatte jetzt nicht von Voyager die DVDs, aber mir damals viele der Audiokommentare angeguckt. Ich hatte die DVDs von TNG und von Deep Space Nine. Du hast dir nur die Audiokommentare angehört? Also die Folgen geguckt und die Audiokommentare geschaut, dann um nochmal ein paar Infos daraus zu holen. Das Interessante daran ist, damals zuständig, nachdem Roddenberry ist gegen Ende von TNG gestorben. Ja, so Staffel 5, Staffel 6. So, er hat kurz noch den Start von Deep Space Nine miterlebt und dann war er aber auch schon dort am Ableben gehabt. Oder ist abgelebt dort und übernommen hat ein gewisser Mensch namens Rick Berman dann das gesamte Universum, der auch ihn begleitet hat bei TNG und alles drum und dran. Und viele meinen, und ich glaube, das ist auch eine legitime Aussage, dass Deep Space Nine nur so gut werden konnte in gewissen Teilen, wo Berman seine Aufmerksamkeit nicht mehr hatte. Ja, der hat TNG noch die Nachpflege gemacht, die letzte Staffel, die ja teilweise auch ein bisschen bedeppert gewesen ist, die siebte, wo teilweise auch dumme Plots dann mit dabei waren. Und Data findet jetzt eine Mutter, die er nicht mehr hat, und Worf mit seinem Bruder wandert durchs Holodeck. Wie viel Verwandte Data mittlerweile hat? Ohne Ende, ja. Der hat mehr Verwandte als viele andere einfach. Ja, das ist ein Roboter. Ja, schade. Ja, man muss sehen, dass Deep Space Nine dann, wo die Staffeln angefangen haben, wo einfach Ronald D. Moore sich auch primär darum kümmern konnte, da wurde schon Voyager entwickelt, ne? Und da hatte er sein Augenmerk drauf gehabt und der ist anscheinend beseelt von dem Gedanken, lass uns alles auf Nummer sicher machen, lass uns sehen, was hat damals funktioniert, lass uns gucken, ey, Konflikt, das ist ja untereinander der Crew, das wollen die Leute vielleicht nicht sehen und alles, lass uns wieder coole Aliens finden, vielleicht irgendwelche komischen Bösewichte mit Dreadlocks, die, wie hießen die nochmal, diese komischen für ein, zwei Staffeln, die komischen Nasen und die Dreadlocks hatten bei Voyager, wo es angefangen hat. Die Wasser... Also ich meine nicht nee. nicht die es hatte eine Handvoll coole Bösewichte, hier Voyager mit Dividiana, glaube ich, hießen die. Das waren die Körperteile von anderen Rassen sich holen mussten. Ja, die so eklig aussahen. Ja, genau, ja, weil die irgendwie degenerative Krankheit und einfach sich an den Organen von anderen Leuten bedient haben, um wieder eine Woche länger zu leben und allem drum und dran. Ja. Und die Haut sich drüber ziehen von anderen. Ich habe das Gesicht deines... Ja. Es gab eine Handvoll so Geschichten, aber daraus wurde nie was draus gemacht. Es sind nie durch die Konflikte, die eigentlich entstehen konnten auf der Crew, dafür, dass du eigentlich so viele Leute mit unterschiedlichen Standpunkten dabei hast, hat sich trotzdem alles untergeordnet, Captain Janeway, und es wurden künstlich Konflikte geschaffen mit, jetzt sind irgendwelche Aliens dort, die auf einmal in den Datenbanken gefunden haben, dass es Nazis gab. Also lass uns eine Nazi-Doppelfolge machen mit der französischen Resistance dann drauf, wo die Voyager auf einmal Widerstandskämpfer ist in Paris. Also ganz komischer Schwachsinn da gewesen. Und in gewissen Teilen, du hattest manche Highlights. Ich finde, der Doktor ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, der Doktor ist cool. Ja. Sie haben Robert Picard auch schon gespielt, auch als medizinisch-holographisches Notfallprogramm. Nachdem der Doktor stirbt, ist der Doktor eben ein Hologramm, der dann auch seinen mobilen Emitter irgendwann bekommen kann, damit er dann auch als Hologramm außerhalb des Krankendecks dann stattfinden kann. Also sehr schön gespielte Rolle dann teilweise auch. Später hast du auch die ganz klare Methode gemerkt, okay, wir verlieren Zuschauer. Lass uns mal eine der Rollen rausschmeißen, Cass, ja, die dann mitgespielt hat, und lass uns, also es war dieses Alien-Mädel, was dann auf einmal irgendwelche übernatürlichen Kräfte entwickelt hat, und oh, wir haben eine Ex-Borg gefunden, Seven of Nine, die natürlich jetzt in diesem regenerativen Catsuit rumlaufen muss, das ihre Brüste sehr betont. Ja, das war... Ja. Und was für ein Borgbrüste. Ja, aber hätten sie nicht einfach beide Frauen behalten und dafür irgendeinen Kleinen Kleenex rausschmeißen können? Ja, Kleenex. Den haben wir schon oder halt Kim, nackt gesehen gerade. Seien wir mal ehrlich, Kim haben wir vorhin festgestellt, Kim, macht nichts. Kim hatte nichts. Ja. Kim hatte nichts zu tun. Es gibt eine schöne Folge. Da gibt es ja viele Parallelen. Nein, natürlich nicht. Also ich werde... Jetzt hat der Krieger auch Gott. Nach Griechenland ist der Witz gekrochen. Ja, schön. Es dauert immer ein bisschen länger bei uns. Ja, also ganz ehrlich... Ey, das ist doch hier ein alter Kim. Alter ja. Kim. Old Kim. Hast du die letzte Folge gerade geguckt? Das ist die letzte Folge gerade. Ah ja, du hast angemacht. Von der ersten auf die letzte geschaltet. Auf die letzte. I am Old Kim. I learned a lot on my travels to the Delta Quadrant. Delta I can Quadrant. Teach you a lot. Also ich, your Kung Fu is strong. Der ist leider nicht George Takei. Weißt du, der hat es geschafft, der aus dieser Rolle geschafft. Was wirklich ja. der Asiate von Star Trek. Und, ah, das und, bist du. Und Takei hat zumindest auch hier einen sehr netten Auftritt bei einer Doppelfolge von Voyager gehabt, wo er auch wieder als der Kapitän seines Schiffes auftritt. Die Folge spielt dann während Star Trek 6 auf dem Schiff von... von Uhura, weil sie haben von Sulu. Ja. Schiff von also Uhuras Schiff? Voyager, Uhura, hat Uhura hier ihr eigenes Schiff gekriegt? Die nämlich was nicht. Was wäre das für ein Schiff? Ja. Nee, aber bei ihr sind Party viele... Party-Schiff! Lass mich doch den Billiggag machen. Ja. Nein, Uhura hatte nie ein eigenes Schiff, aber viele sind in ihren Hafen eingefahren. Das finde ich sexistisch, da möchte ich mich nicht anschließen. Ja. Eigentlich soll sie ja was mit Gene Roddenberry gehabt haben, die Schauspielerin. Der hat sich sicher das Beste abgegriffen. Der hat gesagt, hier, wir brauchen noch ein paar weibliche Figuren für die eine nächste nubische Serie. Schönheit. Ja. Komm doch her. Sehr viele Couchcasting. Zeig mir deinen Fächertanz. Was ich lustig finde, dass in allen Serien, wenn sie sich selbst auf alt machen, machen sich alle sehr, sehr hübsch alt. Keiner gibt sich einen fetten Tank hinten oder eine Bierwampe oder so richtig ungünstige Halbglatze. Die sind dann immer graues, volles Haar. Ja. Und zwar alle. Ich hätte mir vorgestellt, dass in der Star Trek Zukunft alle so eitel sind und einfach dann, bevor sie fett werden können, dann beamen sie einfach die Fettzellen aus sich raus oder irgendwie sowas. Ne? Darüber wird zum Beispiel, im Ernst, das ist doch eine lustige Idee. Gibt es sowas? Diese ganze Chirurgie ist doch kein Problem mehr im Star Trek-Universum. Eigentlich kein Leute, Ding, die sagen, ich möchte aussehen wie Alien X. Ihr habt, also es wurde zu Story-Zwecken scheinbar benutzt, aber es gab keine Leute, die das als Fetisch hatten. Und es gab nie einen, der so komische Alien-Praktiken, Liebe zwischen Menschen und Aliens wurde komplett ausgeklammert. Genau. Obwohl, das ist das Interessanteste, wie? Solange, habt ihr alle dieselben Schlüssel und Schlösser? Oder da, bin ich. Das genau. Es wird doch erklärt durch diese genetische Folge, deshalb sehen auch alle wie Menschen aus. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesen Borg-Dings. Okay. Ne? Wie geil das wäre, wenn du das Star Trek-Universum so als Grundlage nehmen würdest und genau solche Sachen mal beleuchten würdest, so Sexualität, so, und dann irgendwie rausfinden da würdest, dass, also wenn du Sex mit einer Klingonin hast, dass das, die haben dann so, sagen wir mal, die haben unten auch Zacken, sagen wir mal so, ja? Zum Beispiel. Brechen und das, sie danach dein Ding ab und genau, behalten. Genau, so, sowas zum Beispiel. Man oder, kann es zumindest mal andeuten, oder so, dass es irgendwie anders ist, es wird so völlig. Oder so Schönheitswahn. Dass man, genau das, was du gerade gesagt hast, es gibt keinen Grund, warum die so aussehen müssen. Ja. Und garantiert mit der, wenn man sich mal das überlegt, mit der Transporter-Technologie könntest du dich auf jeden Fall verjüngen, weil du deine alten Dinger wieder reinsetzt. Was überhaupt passiert? Ja, aber wirklich das Fett rausbeamen, du hast dann zwar die Hautlappen, aber das könnte man machen, oder? Man könnte das Fett rausbeamen. Naja, du kannst auch die Hautlappen wegbeamen. Ja. Ja, aber da muss ja dann chirurgisch aktiv werden. Oder du beamst regelmäßig, dass die Hautlappen gar nicht erst entstehen. Regelmäßiges Beamen. Ja. Vergessen Sie bitte nicht regelmäßiges, um Gewicht zu halten, regelmäßiges Beamen. Ja, so Zellgeneration. Also wie geil wäre das, Leute? Und deshalb, das war das Problem. Das war das Problem mit Star Trek. Das konntest du in den 80er Jahren alles noch bringen, aber irgendwie später dann, da war es einfach nicht mehr relevant. Also es ist nicht mehr relevant. Die Storys, du merkst, das ist einfach Fake. Das ist Barclay, ganz komischen, das ist Murdoch. Ja, das ist Murdoch. Okay. Auf so einem ganz komischen Niveau, wo Dinge angesprochen werden, die dich einfach nicht mehr interessieren. Ja. Das ist Space Opera aus den 30er Jahren, beziehungsweise, die waren damals schon weiter als das, was dabei bei Voyager gelaufen ist. Also wie ich. Und es gibt interessante Geschichten, die ich da wie ich gerne sehen möchte. Also wir haben ja letztes Mal schon über diese utopische Gesellschaft geredet, wo wir nicht verstanden haben, wie kann das sein, dass es kein Geld gibt und das alles so umsonst. Ich habe nicht verstanden. Ah nee, das war bei Omega Eli, Entschuldigung. Jeder versteht es eh nie. Ja. Ich verstehe es, aber ist ja richtig. Also es ist bedingungsloses Grundeinkommen im Weltraum. Und wer da die Putzfrau ist und so weiter, warum? Roboter. Das, ja. Bis die ihre eigene Gewerkschaft gründen und uns als Lebensform anerkannt werden, dann die Nächsten. So, aber dass man da mal ein bisschen tiefer reingeht in diese Gesellschaft. So, das finde ich, machen das die neuen Star Trek Filme irgendwie ein bisschen, da wird es auch nicht beleuchtet, aber du siehst da immerhin echte Menschen und nicht so da werden, Scheinmenschen. Da werden Geschichten erzählt durch das Drumherum einfach, ja, wo du dann das Gefühl hast, die sind näher an den Menschen dran als das, was ich diese, dass dieser Gedanke, dieser, es ist lustig, weil ich lese gerade von Isaac Asimov alle Robotergeschichten, die sind, das ist natürlich ein bisschen naiv alles und ein bisschen, man merkt schon, aus welchem Jahrzehnt es kommt, aber das sind so geile Ideen, das weiß ich nicht. 50er, glaube ich, ne? 50er? Das ist super, die drei Robotergesetze, die funktionieren ja immer noch. Und auf die wird sich auch, glaube ich, bezogen in Star Trek und TNG mit Data. Es wird gerne auf, also witzig, viele Folgen sind wahrscheinlich auf. Die sind auch, ja, speziell so The Measure of a Man, Data, wenn es darum geht, was ist Leben, was ist nicht Leben, darf er Leute verletzen und so weiter. Also, lustig, das ist in den Geschichten, in denen es um die Robotergesetze geht, geht es immer um Geschichten, wie Roboter trotz der Gesetze es geschafft haben, irgendwas Dummes zu machen. Was echt lustig ist, weil alles, was man sich erinnert, was man so mit transportiert kriegt durch die Popkultur, ist diese drei Robotergesetze, die es unmöglich machen, einem Roboter. Und der Ursprung ist wirklich darin, dass das nur erfunden wurde, um zu zeigen, wie man drumherum kommt. Ja, aber so, da, naja, so, so funktionieren Gesetze. Also, so funktionieren Gesetze. Doch. Stimmt, da lernt man gleich noch was. Also ich glaube leider, eine Folge davon, also da, das Ergebnis, das ist so gewesen, wie du ausgeführt hast, Uke, dass da wenig auf reale Probleme der Menschen oder sowas dort gegangen wurde. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob man das missverstanden hat oder vielleicht, dass ein konzeptioneller Fehler von Roddenberry dort gewesen ist. Es ging ja primär darum, da sollte auch eine idealistische Version der Menschheit gezeigt werden und sozusagen, dass die Menschheit an dem Punkt angelangt ist, dass die Leute bis auf so oberflächliche Probleme doch gut zusammenarbeiten. Entschuldigung, und da sind ganz kurz, Gregor. Warum hat Tuvok da bitte Kerzen? So, Tuvok sitzt in einem dunklen Raum und ist ein bisschen durchgedreht und schreibt auf irgendwas. Holographische Kerzen. Holographiekerzen. Also, oder replikierte Kerzen. 77. Uni. Es sind echte Kerzen, aber repliziertes Feuer. Warum? Ja. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich brauche Kerzen. Nee, und ich kann jetzt auch nur noch mit einem Füller schreiben. Ganz kurz, Picard mit seinem Earl Grey, diese ganzen. Das sind alles Nostalgiker, im Grunde sind es Hipster, weil die in der Zukunft, wo du alles irgendwie, kommen die mit ihrem Retro-Kram. So, ich hätte es gern so wie damals. Fuck you, Hipster. Ich Hipster bin im Picard. Jahr 2365 und ich höre fucking Chopin. Hipster. Ich bin durchgeknallt. Ich kann nicht mehr auf meinem Tablet schreiben. Ich muss mit dem Pulli auf Pergament und habe eine Kerze daneben stehen. Er denkt wahrscheinlich, er hat es neu erfunden. Also so, wenn ich schon verrückt bin, dann sollt ihr es auch alle bitte mitkriegen. Aber mit einem Laserbleistift. Und ich mache auch nicht, er hat so einen beleuchteten kleinen Bleistift immerhin. Wie dumm das ist. Ey, du warst gerade mittendrin. Nein, ich wollte nur den Punkt kurz ausführen, eben diese, dadurch, dass eben immer diese Aliens künstlich geschaffen werden und ein Gegenpol zur Menschheit dargestellt, die Menschheit hat sich weiterentwickelt, aber wir finden ein Völkchen, wo dieser Wesenszug der ehemalige der Menschen noch vorherrschend ist und deshalb ist immer noch diese klare Trennung da gewesen und ich finde, spätestens bei Voyager hätte sich das eigentlich so dann aufteilen müssen, hey, es ist nicht mehr nötig, die Menschheit in diesem Idealzustand zu zeigen, lasst uns Konflikte nehmen, ich kann mich wesentlich besser in die Charaktere reinversetzen, wenn die nachvollziehbar sind, relatable, würdest du auf Englisch, auf gut Englisch dann dort sagen. Und das war bei Voyager einfach konsequent ausgehebelt worden. Also ich werde es ähnlich wie bei Deep Space Nine, es sind zwar wesentlich weniger Folgen, die man rausnehmen könnte als Highlights, aber so 10 gute Folgen, die auch für sich mal stehen, auch bei Voyager mal raussuchen, die man sich auch so angucken kann. Aber es sind bestimmt in diesen 6 Staffeln auch maximal nur 10. Das ist das Problem. Du hast viel Leerlauf, du hast zwar auch Mythologiegeschichten sozusagen, die sich darum drehen, kommen sie an, wie weit sind sie gekommen, nehmen sie Kontakt auf mit der Erde, die sind auch ganz interessant gewesen. In der letzten Folge, die wir uns gerade angucken, wurde auch eine künstliche Geschichte drumherum geschaffen, dass, Spoiler Alert, die Voyager am Ende ankommt durch irgendwelche Tricksereien und die Borg, die dann missverwendet werden, um dort die letzten 30, 40 Jahre, die sie hätten fliegen müssen, dann zu überbrücken. Aber gelohnt hat sich insgesamt alles nicht wirklich. Ich habe eine Frage. Merkt ihr, was du sagen wolltest? Und zwar eine Frage, die ich mich immer gefragt habe, wenn ich da mal so reingesäppt habe, und ich bin sicher, es gibt eine Erklärung, aber erklärt es mir. Ja. Warum wissen alle immer in dem Quadranten schon, dass es die gibt und dass die irgendwie da sind? Weil ich meine, die sind ins All raus und dann wollen sie zurück. Das heißt, sie fliegen mit maximaler Geschwindigkeit zurück. Und trotzdem kennt die schon jeder. Ich habe das nie verstanden. Gibt es da eine Erklärung? Weil ich meine, das ist ja irgendwie. völlig richtig. Das ist so mein Grundproblem, was ich damit habe. Ne? Also ein paar Jahre später kam dann ja Firefly mit demselben Konzept wie auch die Serie, die wir gleich besprechen, Enterprise. Mit dem was für ein Unterschied. Ja, aber es ist dasselbe Grundkonzept. Wir müssen den Weltraum wieder gruselig und spannend und ein Abenteuer machen. Oh das Gott. War, ja, aber oh. Ja, das ist doch das Grundkonzept. Ja, das war bei Voyager auch so ein bisschen so. Wir sind in einem Raum, wo wir ganz alleine sind, wo uns keiner kennt, wo wir komplett auf uns selber gestellt wird. Und trotzdem ist es eigentlich alles wie mal kurz in den Supermarkt gehen und es ist alles eigentlich kein Problem und jeder kennt jeden und wir schalten mal hier kurz auf Warp und alles ist wieder gut. So. Das ist das Grundproblem, dass du eigentlich so eine seltsame Comfort Zone die ganze Zeit gehabt hast, die du nie verlassen hast. Was Firefly zum Beispiel gemacht hat. Bei Firefly war es ja schon hart, irgendwie mal eine Kurve zu fliegen oder irgendwie, da konnte es einfach mal schwierig sein zu landen oder wie ich einem Raumschiff zu entkommen, war wie ich ein Problem. So, es war wie bestenfalls gar nicht erwischt werden, was dann nie geklappt hat. Ja. Genau, da kannst du aber, oh, lass uns mal hier dieses Gerät anstellen und keiner kann uns mehr sehen. Und haha, das war's. Ich gehe mal kurz aufs Holodeck. Ja, Firefly hat also allein durch Whedon als Schreiber und wie er Charaktere für sich versteht, zwar auch viel geklaut bei Firefly, was so Charaktere, Motivation und so weiter angeht, aber wie er das verwoben hat und verbaut hat. Aber das ist wie ich dieses Grundgefühl, was einfach auf einem großen Missverständnis basiert bei Voyager, weil wenn du nur die Idee hörst, ist die Idee gut. Denkst du fantastisch, das wird so viel Potenzial haben. Aber genau das, was Simon gerade angesprochen hat, wie kann es sein, dass die eigentlich alle schon Bescheid wissen? Das ist alles so ein bisschen einfach und leicht und logisch und nachvollziehbar und gemütlich. Dann haben sie auch ständig diese Folgen, wo, wir schaffen's, wir haben das Mittel X, für den Antrieb Y. Aber ich müsste dazu irgendwie eine Rasse an lebenden Bakterien opfern. Oder und vielleicht. Es geht gegen die Prime Directive, also mache ich das nicht. Und wir stehen hinter Ihnen, Janeway, dass Sie es gemacht haben. Natürlich, wir verstehen. Ja, normalerweise müsste die Folge so enden, dass alle irgendwann meutern und obwohl sie immer die richtige Entscheidung getroffen hat, alle immer mürrischer werden. Ja. Es müsste fucking Bürgerkrieg auf diesem Schiff geben. Bürgerkrieg, glaube ich schon, ja. So, es müsste eine verlockende Sache geben, wo die eine Hälfte sagt, jetzt reicht's aber wirklich, so Folge 7. Ja. Quoten gehen in den Keller, jetzt reicht's aber, wir müssen jetzt was machen. Ja, so, und wir nehmen das. So war es ja eigentlich auch angelegt, da ist ja der Marquis mit an Bord, das sind ja die Bösewichte. Ja, aber das war ja, ich wusste das nicht, als ihr vorhin drüber geredet habt, hatte ich bei mir wirklich so, okay, ich verstehe, Marquis, jetzt. Ich habe immer nur zwei Leute gesehen, der eine hatte dieses Tattoo. Genau, das war Chakotay, der erste Offizier dann, obwohl er eigentlich nichts mit der Föderation zu tun hat. Ich wusste aber nicht, ich dachte, das wären einfach zwei Föderationsoffiziere, die sich halt unterschiedliche Ansichten die ganze Zeit anbellen. Und das war für mich Voyager und das war für mich zu lame. Also weil es wurde ja immer genau, der Konsens wurde ja immer gemacht, ja, ich vertraue ihnen. Sie haben recht. Und dann wurde auch mal dem anderen vertraut. Und dann wieder ihm. Diese zwei Parteien, die dann eben sich dann gegenüberstehen. Der Maquis bestand ja eigentlich nur, also da die beiden Schiffe, die Voyager und das Schiff des Maquis, die dann durch das Wurmloch 70 Lichtjahre weggeschleudert wurden. Da das Chakotay, der dann eigentlich nichts mehr gemacht hat, außer sein Tattoo zu zeigen und auf irgendwelche Vision-Quests dann zu gehen und irgendwelche Indianer Ehrenworte dann auszusprechen. Der wie so ein George Clooney Worf. Ja, also so ein bisschen. Und Worf, du hattest dann George Clooneys Frau Worf, dann Belana Torres, eine Klingonin, die ein bisschen wild gewesen ist, aber auch ein verdammt guter Chief Engineer. Ne, die hat dann Tom Paris gezähmt und die haben dann ein Kind bekommen. Ach so, verdammt. Der ehemalige Sträfling. Da in der Sekunde. Und Tuvok war auch ein Markier, aber er war ein Doppelagent. Diese drei Leute, was soll da für ein Konflikt entstehen, wenn du gleich so zwei Beiflöten wie Belana und das meinst du, du hast dich ja mal nicht getraut. Da hat keiner gesessen und gesagt, komm, jetzt erschießt mal einer. Also, da hätte man ja mal drauf kommen können. Der eine erschießt es mal den anderen. Das Gegenteil, gerade wenn alle erschossen bei Star Trek. Ja, stimmt, morgen wird mega geschossen, Revolution auf dem Schiff. Das ist jetzt, und rechts wird geredet. Also in Star Trek Into Darkness wird sehr viel geballert. Ja. Und das ist nämlich genau das Ding. Da werden diese Konflikte, die ja im Ansatz vorhanden sind, auch zwischen solchen Leuten wie Kirk und Spock, einfach mal ausgelebt und nicht einfach nur mit ich sehe das anders. Da war ja sogar so im Original Star Trek mehr Konflikt, weil immer Pille keinen Bock hatte auf Spock und immer noch einen reingedrückt, auch wenn eigentlich die Lösung nun mal die logische, bessere Wahl war. Ja. So, es ist wirklich mehr Konflikt als in Voyager. Also sieben verschenkte Jahre. Sieben Staffeln, 26 plus Folgen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Ich habe auf jeden Fall versucht, Janeway nackt zu googeln, habe natürlich Bilder gefunden, die haben auch gereicht, aber es war halt nicht meine Lieblingsserie, aber jede Frau im Star Trek-Universum wurde von mir nackt gegoogelt. Natürlich sind das alles Fake-Fotos, aber wen kümmert's? Wen kümmert es? Ich kann... Ich bewerte diese Serie danach, wie gut die Qualität der Nacktfotos ihrer Darstellerin ist. Ja, ich gebe dem einen 3 von 4 Photoshops, ja. Ich gebe 3 von 4 Photoshops. Das ist sehr gut. Ja, um das traurige Voyager-Kapitel abzuschließen, ein kleiner Trivia-Effekt noch reingeworfen. Kate Mulgrew war nicht die originale Janeway. Damit wurde nicht sondern Ian McKellen. Nein, Genevieve Bujold heißt die, eine französische Schauspielerin. Ist das nicht die Freundin von Artus? Wahrscheinlich. Nein, es ist dann anscheinend eine bekannte Schauspielerin, die auch in den 70ern viele Rollen gedreht hat, und die ist um einiges älter als Kate Mulgrew als Janeway, und die haben schon Teile der ersten Folge mit ihr gedreht und nach 1-2 Wochen gemerkt, Seven of Nine sehen wir gerade. Wir sehen gerade hier Chakotay, oder? Nee, nicht Chakotay, wie heißt er? Tom Paris, war das gerade, oder? Ja, Tom Paris und die Bossfrau. Seven of Nine. Beide mit ihrem, weißt du, ihrem Ding über dem Auge, so, die verstehen sich. Achso, ja, wir stoßen gerade. Das ist Voyager, die beiden stoßen an mit einem fucking Sekt. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin ein Indianer, Borg, du bist eine Borg. Ich bin ein Beide trinken Sekt. Ohne Alkohol natürlich. Ja, genau, es ist aber kein echter Alkohol. Das schmeckt nur wie Alkohol. Stimmt, das ist wahrscheinlich die schlimmste Variante von allem. Es ist Tirol, ja. So, verdammt, man muss, das Schlimmste, was Voyager noch gemacht hat, es hat sowohl die Borg versaut, als auch die Qs. Oh, das war so schade. Beides völlig versaut. Also mit Q den Borg, so, Q Q Borg. Nein, die wurden da auch überwollt. Ja. Also Q selbst ist mehrfach aufgetaucht, 4 oder 5 Mal, und jeder Auftritt progressiv schlechter. Wie ich schlimm nachher. Also da gab es nachher einen Bürgerkrieg. Ach nein. Im Q-Continuum, wo sie dann reingeflogen sind. Hat, ne? Ja, das mit dem Baby gab es auch noch, aber sie sind reingeflogen. Und da war dann Krieg, das geht nie gut aus. Soll man das dieser Föderation, das sind ja alles, vor 200 Jahren gab es ja mal Amerika, und ihre Gehirne interpretieren das jetzt so wie den Bürgerkrieg zwischen Südstaaten und Nordstaaten, und so sieht jetzt der Krieg in diesem unfassbar großen, göttlichen Q-Continuum aus. Es war absolut furchtbar. Allein diese dadurch, Bürgerkriegsnummer haben sie wirklich ein paar Mal mit den Qs gemacht. Exakt genau das war eben die Folge, wo Riker seine Kräfte bekommen hat. Da war auch Bürgerkrieg, nur da hatten Aliens so französische Legionärsuniformen. Schweinefranzosen. Schweinefranzosen waren es. Genau so, wie sie aussehen. Bonjour, je suis je suis le pic. Das war auch so schlecht. Ich weiß nur noch, dass ein Worf hinter so einem Felsen die belauert hat, und sie sahen so schrecklich aus. Dabei sieht Worf selbst so scheiße aus. Ja. Und er hat dann so, sie sehen widerlich aus, gesagt. Und man war versucht zu sagen, Spiegel. Wer im Glas aussitzt, der soll nicht in die Steine schmeißen. Wer im Glas aussitzt, soll keine Spiegel werfen. So, und die Borg, die Borg waren gerade so dermaßen cool geworden durch den First Contact Film, wo sie ja nochmal so ein bisschen reimagined waren, so ein bisschen so Zombie-esker. Das war ja so geil mit der Queen und allein, so. Allein ihr Auftritt dann, wie sie reingesetzt wurde in ihren Körper. Und dann bei den Borg, also dann haben sie mit denen ja auch genauso angefangen mit diesen Konflikten. Ja, aber das sehe ich anders. Na gut, dann arbeiten wir jetzt einfach mal zusammen, okay? Na gut, wir verstehen uns jetzt. Also du Schelm. Das hätte sich nie verändern dürfen. Weißt du, so wie Spock ja auch immer Spock bleibt, müsste die Borg-Drohne, auch wenn sie geil aussieht, immer noch eine Borg-Drohne bleiben. Und das Ding ist, bestimmte Sachen darf man auch nicht aufklären. Die müssen auch ein bisschen im Dunkeln bleiben. Genauso wenig, wie man Darth Vader sehen will als Kind. Ja. Beim Kacken. Das Kind beim Kacken. Ja. Ich fand es auch ein bisschen, also es hat mich ernüchtert, dass ein Charakter wie Janeway, der wirklich nicht stark gewesen ist, einfach so in die Rolle reingeworfen. Sie ist die, was die halbe Föderation nicht geschafft hat, wo Picard fast daran gestorben ist. Sie hat die Borg eigentlich im Handumdrehen selbst besiegt. Dadurch, dass sie Janeway ist. Q und ist sie an böse sie angeguckt hat. Ja, ey, sie hat den Heimatplaneten der Borg gefunden, hat dann super dumme Tricks, wo kein Borg je drauf reingefallen wäre. Aber dann ist sie da nicht eigentlich ein Kriegsverbrecher? Hat sie da nicht Genozid begangen, oder hat sie die Borg anders? Ich weiß es nicht genau, wie es war. Sie hat wahrscheinlich den Borg ein Gewissen gegeben. Und dadurch mussten sie sich alle so wie Hugh, schämen. Also der Borg, der von Picard gefunden wurde. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, da gab es diese Unimatrix 1 oder irgendwie sowas. Ach ja, oh das waren dann die Oberborg. Und es gab noch die Spezies irgendwas, gell? Von der Borg. Spezies 8472. Aha. Wie sahen die denn nochmal aus? Die sahen aus wie nicht die Locust aus Gears of War, sondern die sahen aus wie so große Praying Mantis. Wie Starship Trooper Viecher. Genau, sowas, relativ frühe CGI-Effekte, aber für damalige Zeit sahen die ganz gut aus. einer der Antagonisten, der, das ist einer, der zumindest ein bisschen in den, im Mysterium dann dort geblieben ist. Also ich suche eine Handvoll Folgen dort raus, die man sich angucken könnte, aber man hat nichts verpasst, was da ist. Auch exponentiell alles, was wir für Voyager gesagt haben, gilt umso mehr für Enterprise, die wohl, we've come a long way. Schönes Intro. Also du, weißt du, wo das erstmal aufgetaucht ist, Gregor? Erzähl's mir doch bitte. Fest, ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Im Francis Ford Coppola Film Jack. Ja. Dargestellt, Robin Williams spielt einen 10-Jährigen, der durch eine Krankheit so altert, dass er aussieht wie 50. Ist das nicht ein bisschen so wie Benjamin Button? Ein bisschen, aber rückwärts. Sag mal, kannst du das vielleicht auf der Gitarre kurz spielen? Kann ich machen, ja. Ja, los, komm, Gregor. Aber solltest soll ich das? Ja, natürlich. Ihr solltet euch fragen, sollte er? Sollte ich. Das fragt sich Gregor nie. Vor allem, weil ich in das der Gitarrenecke stehe, oder? Ach nee, du hast die Gitarre, okay. Als ob Gregor die Frage, ob er sollte, je aufgehalten hätte. Das ist siehe wahr. Diverse Brian Adams Videos auf seinem Kanal. Diverse Kanäle. Das ist die einzige Videokassette, die ich noch habe von Brian Adams sogar. Was? Ich habe eine Videokassette behalten mit Musikvideos von Brian Adams. Von all den anderen Kassetten mit Musikvideos von Brian Adams? We've been a behalten? Long road. Getting from that. Ja, mir fallen die Akkorde nicht mehr ein. Und die Wörter. It's been a long road. Es wird nicht besser. It's been a long time. Time. But my time is finally near. I can see my dream come alive at last. I can touch the sky. But I'm not gonna turn you down no more. No, I'm not gonna change my mind. My mind. I've got faith. Faith of the heart. No one's gonna bend or break me. Break me. I've got faith. Faith to believe. Believe. I can do anything. I've got faith. Face of the soul. Ich kann nicht mehr. Okay. So, Alter, Faith of the Heart, Faith of the Soul. Okay, da sieht man schon gleich, das war eine richtig gute Star Trek Serie, die zum ersten Mal in der Geschichte von Star Trek erstens nicht das Wort Star Trek im Titel hatte, nee, sondern nur Enterprise hieß, und zum zweiten erstes Mal Gesang im Titelsong hatte. Ja. Muss sagen, ab der dritten Staffel stand dann doch Star Trek drin. Nur und für den der Fall, Gesang wurde, es wurde ein Abtempo-Stück verwendet. Da ist es wohl gut gelaufen, ne? Ja. Da hat sich dieser mutige Schritt ausgezahlt. Genau. Also, ah, scheiße, das hat nicht geklappt. Das Einzige, was an der Serie falsch läuft, ist, dass nicht Star Trek im Titel steht und jemand singt. Das müssen wir ändern. Alles andere ist okay. Das ist alles Sahne. Also wenn man die schlechtesten Star Trek Staffeln sozusagen zusammenfassen müsste, die zweite Staffel von Enterprise ist vielleicht das mieseste insgesamt, was ich dann je gesehen habe. Zusammenhanglose Folgen, schlechte Plots, keine guten Schauspieler, keine Ideen. Alles Mutlose, was man sich für zusammengedacht hat für Voyager, gilt eigentlich auch für Enterprise. Wobei, ich habe mich echt drauf gefreut, weil ich mag Scott Bakula, den Hauptdarsteller, zurück in die Vergangenheit. Wollte ich gerade sagen, großer Fan. Ja, Quantum League, hätte ich gerne gesehen, auch so als nochmal Comeback für ihn, hätte ich wirklich gerne gesehen. Ich habe auch die Serie, ich habe mich selten auf eine Serie, weil TNG kam für mich out of the blue. Mhm. Und ich so, oh, okay, das ist geil, das ist ja ganz anders, als ich Star Trek kenne. Und die Serien danach haben mich nicht so sehr interessiert. Da dachte ich zum ersten Mal irgendwie, okay, das könnte geil werden, so ein bisschen auf Nostalgie getrimmt, so ein bisschen auf Oldschool, aber bisschen, mit neuen Techniken. Ein bisschen mehr Kirk habe ich mir erhofft. Ich cool finde, ein bisschen Kirk, ein bisschen, da wird ich gehauen, da geht's noch, da wird noch alles gevögelt, was bei 3 noch nicht auf den Plasma-Bäumen ist oder wie das da heißt. Und irgendwie hätte man das cool machen können, weil wir waren ja auch schon in der Story-Schreiber-Zunft ein bisschen weiter zu dem Zeitpunkt. Ich meine, von wann war das? 2005? 2000. Okay, 2000 ist direkt nach Voyager dann gestartet, oder? Ja, ein paar Jährchen oder Voyager ein Jährchen nach 2000. Voyager war 99 zu Ende, glaube ich. Oder so, aber und genau Endgame das war, glaube ich, eben egal. Und genau das ist ja derselbe Gedanke wie bei Voyager. Also, oh scheiße, Jungs, wir haben die letzten 10 Jahre so viel Quatsch gemacht mit dem Schluss von Deep Space Nine und mit Voyager. Leute, wir haben es echt gelernt. Ne? Jetzt gehen wir back to the roots. So, das spielt noch vor Enterprise. Das spielt in einer Zeit, wo alles ungewiss ist. Was? Ja, aber also das war der Idee. Das wurde Idee nicht von echt dem, so gesagt. Ich habe es interpretiert. Nee, du hast es aber richtig interpretiert. Nur alleine die Tatsache dort aus, wo ich erstmal bei all den ganzen Prequel-Gedanken, ja, finde ich es ein bisschen bedenklich, dass du so viel eine reiche Geschichte geschaffen hast. Das Späteste, was wir in der Chronologie von Star Trek gesehen haben, ist das Ende von Deep Space Nine. Danach haben wir in dem Universum ja nichts mehr gesehen. Jetzt wird ein Prequel geschaffen. Wie das Späteste? Das Späteste oder das Ende von Voyager? Nee, ich glaube, chronologisch spielt das nach dem Ende von, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest liegt das innerhalb von ein oder zwei Jahren dort. Also danach. Ach, guck mal, Effekt, Achtung. Der fließt da unter der Tür raus. Schau dir das an, das ist Star Trek, oder? Geil. Ja. Das ist die Unique-Fähigkeit von diesen Aliens. Sie können Türen aufmachen, indem sie durch sehr, sehr breite Spalten unter der Tür durchgehen. Auch nur Türen. Oh, jetzt springt einer aus der Tür oben, wo die eigentlich ein Fenster sein könnte. Die können nur unter Türen durchfließen, die auch eine gewisse Breite haben. Und? Also es geht nicht komplett unter versiegelte Türen, nein. Schau, wie enorm gerade ein Getreidesilo explodieren kann. Was ist denn da drin, bitte? Getreide. Das Ding explodiert, als wäre es eine Atombombe. Space-Getreide. Atommais. Space-Getreide. Guck mal, du hast doch jetzt schon keinen Bock mehr. Der Bauer taucht auf. Den Farmer und jetzt bedroht er den Worf 2. Spiegstling und Holoch. Korn. Und jetzt wird er erschossen. Korn. Der Korn. So. Alter. Das ist ja der erste Zwischenfall direkt. Ja, aber erschossen worden ist das Stephen King? Sieht ein bisschen so aus, aber ist kein gutes Zeichen. Oh, hier, das ist der Text. It's been a long road. Nein, hör auf. Get from there to here. It's been a long time. Du bist viel lauter. Ja. Time is finally here. Man muss auch ein bisschen knödeln. Let's see my dream come alive at last. I will touch the sky. And the night's gonna hold me down no more. No, I'm not gonna change my mind. Cause I've got faith of the heart. No, I'm gonna run. Und so weiter. Man muss das dazu sagen, in dem Vorspann sieht man auch alle Schiffe, die Enterprise hießen. Ey, was geil ist. Komm, ja, ist ein gutes Intro. Wie gesagt, es war eine gute Idee. Als ich das gehört habe, habe ich genau das wieder gedacht. So, du hast recht. Endlich mit der Mythologie, ne? Aber ich fand so als Gedanke, dass man sagt, komm, wir müssen jetzt mal mutig sein. Und ich interpretiere das jetzt mal als Mut. Ich weiß, guck mal, wie du deine Hände knetest. Du willst unbedingt was sagen. Ich auch noch in die Länge. Ich breche mir die Finger, ja. Aber guck dir mal Voyager. Nur Planeten und Schiff fliegt vorbei. Das ist ein anderes Info. Genau. So, und das Ding ist, ne, ich weiß, was du meinst. Man muss an der eigenen Mythologie vielleicht nicht rumficken, aber mutig ist es, zu sagen, wir gehen ganz weit zurück. Wir gehen jetzt dahin zurück, wo uns nichts einfach mehr zurückhalten kann. Das ist ja der Gedanke, oder das war für mich der Gedanke. Wir gehen jetzt, ich habe auch gedacht, wow, ihr wollt noch davor gehen, finde ich auch nicht so geil. Wie, da ist jetzt noch ein Schiff, was Enterprise hieß, das ist ja aber schon ein bisschen beschissen. Es ist dein neuer erster Kontakt, der komplett konträr zu dem geht, was in Star Trek 8 gezeigt also wurde. Es ist alles aber guck dir den mal an im Film. Ich meine, der geht 5 Minuten, passt rein, jetzt mit einem besoffenen, wie heißt der Typ? Cochran, genau. So, also es ist Schweinchen halt schon, also das ich fand super, aber das, es ist halt nicht ne, dasselbe. Ich dachte so, Leute, wenn ihr so mutig seid und das machen wollt, finde ich das gut. Nur, es ist ja, ne, und dann siehst du aber diesen, wie gesagt, der Vorspann schon ganz cool und wir nennen es nicht mal Star Trek, weil wir so cool sind, weil wir jetzt so edgy sind und down to earth. So, und dann hörst du aber diesen Country-Song, so, dann ist schon erstmal ein bisschen komisch. Ist ein bisschen zu amerikanisch auch. Ja, und dann das hättest du auch mit Streichern, irgendwie eben, Orchester. Das ist ja nicht dasselbe Problem mit Streichern. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das so Strichern im Boden gesendet wurde. Ja. Aber dann hast du dasselbe Problem wie bei Voyager, also Mutlosigkeit. Ja. Obwohl ich jetzt auch, also ich von den... Ganz kurz, ich habe die 30 Stricher, die sie wollten. Stricher, ich habe gesagt, Streicher! Die müssen wir jetzt irgendwie vorbei, die sind schon bezahlt. Die sind schon alle. Ein Monat später haben sie mal. Zumindest wird das interessanteste Hafenkonzert, was wir hier gesehen haben. Herrlich. Nein, ich fand nur diese Bösewichte, als ich von den ersten Bösewichtern hörte, diese komischen Zeitreisedödel, habe ich auch so gedacht. Ja. Nee, ich dachte, man kann ja was damit machen. Da könntest du ja sagen, okay, wir sind jetzt ganz am Anfang von dieser Mythologie und mach dasselbe, was der Star Trek-Film dann nachher gemacht hat. Dass wir ein bisschen mit unserer eigenen Mythologie rumspielen. Aber das ist auch, guck mal, allein die Geschichte. Du siehst hier, die Kapsel sieht aus wie die Mondkapsel, die kommt ins Bild und dann geht sie in so einen Raumhafen und dann siehst du aber erst die Enterprise. Und der hat ganz schön dicke Augenbrauen. Da war schon, glaube ich, ambitionierter Anspruch also hinter der Bildsprache und allem. Auch hier die... Aber halt, nee. Die erste Folge an sich ist auch in Ordnung, ne? Also ich verstehe es, da mag wahrscheinlich der Hardcore-Nerd in mir dann aufgreifen und sagen, scheiße, das beißt sich ein bisschen mit der Story und warum ist das jetzt Tom dort Paris schon wieder, guck ihn dir an, der sieht aus wie Tom Paris. Nein, ja, aber guck mal, Scott, Mann. Ich weiß auch, sieht aus wie Tom Paris. Wenn ich jetzt Scott Bakula sehe, gerade mit dieser Schirmmütze, und dem der Kinn. Sieht halt aus wie ein Farmer in den 50ern. Er ist der ein sieht Farmer, halt nicht genau aus da wie, kommt er her. Ja, aber nicht mehr, wenn du in dem Raumschiff bist und gerade zu der Enterprise fliegst, dann nicht mehr. Der sieht auch bei J.J. Abrams Kirk nicht mehr so aus. Also zumindest... Der hat keine Schirmmütze, Entschuldigung, das ist einfach lame. Das ist wirklich 80er. Das Versprechen der Serie, die haben ja wirklich tatsächlich damals so gesagt, auch wieder... auch wieder der Rick Berman, der eben die ganzen anderen Voyager und so weiter Serien dann ins Leben gerufen hat. Brannon Braga, glaube ich, heißt auch der Hauptschreiber, der eigentlich auch viele gute Sachen geschrieben hat, aber auch einige der schlechtesten Star Trek-Folgen auch dort mit dabei. Wir haben das Universum vor uns, dass wir die ganzen Sachen, die Kirk, diese Abenteuerlust, die da gewesen ist, das können wir nochmal ein bisschen das Gefühl uns wieder zurückholen und vielleicht diese ganzen Origin-Stories zeigen, hey, wir gehen wieder zu den grünhäutigen Slave-Girls, die tanzen, und das sieht man ja auch, die gehen ja auch in so eine Star-Wars-eske Space-Bar da dort in der ersten Folge, wo dann auch Leute dort tanzen, alles Mögliche da ist, aber das Gefühl wurde schon ein bisschen vermittelt, aber das ist alles dann so verflacht, dass du im Grunde dann auch wieder Voyager nur mit anderen Gesichtern hattest. Genau, und das nochmal ganz kurz, die Idee, dass man zum Beispiel keine Transporter hatte, ne? Transporter ist ja das Einfachste, um auf den Planeten rauf und wieder runter zu kommen, was ich gerade gesagt habe, bei Firefly ist das ein Riesenproblem, landen, guten Landeplatz finden, wo du nicht gleich erschossen wirst, macht es sofort spannender, es ist plötzlich wieder ein Abenteuer. Hier, ne? Und die Klingonen sind eben, nee Quatsch, die Vulkaner sind eben nicht nur Leute, die andere Frisuren haben und andere Augenbrauen, sondern das ist noch wirklich was Besonderes. So, das, wenn das die Prämisse kann ist, dann weiß ich, was die wollen. Alter, und wie heißt die? Das habe ich ganz vergessen. Jolene Blalock? Ja, die ist ja super. Sah ein bisschen aus immer wie so ein Fischgesicht, aber ja. Mann. Stell dir mal vor, so eine Alienrasse, die alle so Duckfaces haben von Natur aus. Also, ich will, schaut euch da mal an, die verdammte Unisex-Frisur, das war der erste Offizier dann hier, wie hieß der nochmal? Lieutenant DePaul, glaube ich, war der Name, ne? Schaut sie mal mit ihren normalen, langen, schwarzen Haaren an, die ist schon mega heiß. Echt? Was macht die heutzutage so? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die hat irgendwie so Nebenrollen in TV-Serien gehabt, wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe die auch schon länger nicht mehr verfolgt. Aber okay. Heißer erster Offizier. Ja, Hast du mal gegoogelt, Simon? Nee, die nicht. Hm. Meine Interesse, irgendwann war ich dann noch zu alt. Ja. Noch Star Trek um dir einen zu googeln, oder was? Zu googeln? Ja, was, bist du zu alt, um dir einen zu googeln. Das ist der neue Begriff dafür. Das würde passen. Ja, das ist der Begriff fürs Alles, für alles eigentlich. Aber eher tubeln. Hast du einen getubelt? Das passt. Auf deiner YouTube gegoogelt. So, hier, sind aber rausgekommen. Hier stürzt jetzt gerade massiv, spektakulär die Enterprise ab, bei den Neuen, während rechts Dr. Phlox weiter geredet wird. Allein was links an Action zu sehen war, in derselben Zeit wurde rechts immer nur geredet. Könnt ihr euch an irgendeinen Charakter konkret erinnern? Gar nichts. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und dann war ich echt enttäuscht und habe nie wieder reingesappt. Nie wieder. Keine Folge mehr. Also was die Enterprise ist, nicht die 7 Staffeln gelaufen, die ja mittlerweile erwartet wurden von der Serie seit Next Generation, sondern wurde nach der 4. Staffel abgesetzt. Die erste Serie, die abgesetzt wurde. Sie wurde mehrfach umgebaut nach jeder Staffel. Ja. Die erste ist ein bisschen so dahin geflossen und die zweite ist dann richtig schlecht geworden mit so Stories, jetzt mal diese Folge machen wir es mal, diese Staffel machen wir es richtig schlecht, okay? Alle richtig schlecht, okay. Die Idee für die 3. Staffel ist dann gewesen. Was war bei der 2. Staffel? Warum war die so schlecht? Also die ist einfach sehr ziellos herumgeschwört. Die haben so Day of the Week Stories gemacht und teilweise wirklich sehr schlechte Folgen, wo der Hund des Captains krank geworden ist durch Käse, den er gegessen hat für die ganze Nacht auf der Sickbay. Oh Gott, der arme Hund. Ja, genau, das war die Folge. Ja gut, das finde ich jetzt emotional sehr bewegend. Schau dir mal teilweise an. Du hast die Space-Nazis gefunden, toll. Die Space-Nazis und Zeitreisen auch. Da sind wir ja fast dabei. Also für die 3. Staffel wurde die Serie ein bisschen mehr serialisiert, dass du nicht diese einzelnen Folgen hattest, sondern eine durchgehende Geschichte. Und die haben quasi das Äquivalent des 11. September nachgebaut in der Serie. Das war ein Jährchen oder so zuvor stattgefunden und da ist irgendwie eine Waffe erschienen aus dem Weltraum und hat irgendwie einen Großteil der Erde zerballert. Ja, und alle haben so, alle betroffen geguckt, 11. September, unsere halbe Erde ist tot, wir schicken das Raumschiff um die bösen Sindhi, so hieß das Volk, dann zu suchen, die für dieses Attentat verantwortlich sind. Das haben sie innerhalb der 3. Staffel dann gemacht und das bisschen serialisierte gemacht. Interessanter als der Part vorher. Die haben sogar Hakenkreuz, Flaggen. Ja. Aber wie kommen die denn? Es sind Space-Nazis. Ja, naja, aber sind es Nazis? Und die haben Schwarz-Weiß-Filme. Nein. Die haben wir mitgebracht, der neueste Shit. Es sind Nazis. Keine Nachgemachten. Nazis aus dem All, die quasi von der Mondbasis damals dann sich ins All abgemacht haben. Also, oder nein, ich meine, das muss doch erklärt worden sein. Das sind Aliens. Wir sehen hier Anzügen. Das erklären. Wir sehen Aliens mit Hakenkreuzflaggen. In Anzügen. Ja, die 3. Staffel ist. Und dazwischen ist Adolf Hitler in Schwarz-Weiß. Es ist Adolf Hitler, ja. Ja, natürlich. Natürlich, Alien Hitler. Nein, es ist nicht Alien Hitler, es ist der richtige Hitler. Geil wäre, wenn sie ihn manipuliert hätten, sodass er aussieht wie ein Alien. Ja. Das hätte ich wiederum originell. Ach, aber sie haben ihn schon manipuliert, dass er jetzt gerade vor der Freiheitsstatue lang lief. Was ist denn da los? Die Geschichte wurde ein bisschen angepasst. Ach, so ein bisschen. Ein kleines Detail. Also, das ist aus der Rubrik, lass uns einen Cliffhanger für das Ende der Staffel haben. Wir haben keine Ahnung was, aber lass es machen. Wir überlegen uns die Geschichte nachher. Die dritte Staffel ist so zu Ende gegangen, dass irgendwie die Folge vorher, das mit den Sindhi aufgelöst wurde und die Enterprise hat Rache geübt oder zumindest ist das einigermaßen geklärt. Auf einmal pennt, oder ich glaube, er pennt nicht ein, aber dann, wie hieß denn Scott Bakula nochmal als Captain? Captain Archer hieß er. Mhm. Ne? Captain Archer wird irgendwie angegriffen und dann wacht er auf und er ist auf einmal in einem Lazarett. Wo, in der Vergangenheit? In der Vergangenheit oder nicht. Was genau der Beweggrund gewesen ist, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber Aliens haben, ähnlich wie diese eine Folge bei dem alten Raumschiff Enterprise, wo Aliens dann ein Buch finden und auf einmal so Gangster nachstellen. Mhm. Hier stellen die dann Nazis nach, inklusive allem drum und dran. Und irgendwie muss sich das dann auflösen. Weil ihnen das so gefallen hat. Es ist innerhalb von der Folge aufgelöst. Und dann sind sie wieder zurück, wo es da ist. Aber wo kommen jetzt diese Schwarz-Weiß-Filme her von Hitler? Selbst geschneidert. Also die haben einfach so zusammengekommen. Wir fassen die Geschichte nochmal zusammen. Oder was? Also die, auch Enterprise hat eine Handvoll Folgen, die man sich angucken kann. Das sind die aber, die wirklich losgelöst sind von dem Ganzen. Es gibt eine schöne Folge, die sozusagen die Borg da schon zeigt. Und wenn man sich denkt, Borg, wie ist das denn 300, 400 Jahre davor? Ja, die sind da doch noch in irgendeinem Quadranten. Ja, das Coole bei dieser Folge, das ist wirklich auch eine der besten, die ist, glaube ich, sogar auch in Staffel 2 gelaufen, eine der wirklich, die man sich angucken konnte. Enterprise D mit Picard trifft ja das erste Mal auf die Borg. Ja. Aber diese Folge zeigt, wie die Borg überhaupt die Idee bekommen haben, in unserem Quadranten zu suchen. Ne? Da entdecken die auf einem Eisplaneten die Enterprise so eine Borg-Gruppe, die abgestürzt ist. Ja, und die können sie dann so im allerletzten Moment besiegen. Aber die letzte Szene der Folge ist dann, dass er sagt, sie haben ein Signal losgeschickt, aber das ist jetzt unterwegs, das konnten wir nicht aufhalten. Und es ist wahrscheinlich jetzt 200 oder 300 Jahre unterwegs. Ne? Sozusagen. Es wäre also nicht möglich, technisch, nee, es ist mit jetzt ist Lichtgeschwindigkeit jetzt vor diesem Signal und dann anzukommen. Zu fangen und dann so. Weil das ergibt, Moment, 70 Lichtjahre. Die Enterprise ist im Delta-Quadranten, da wo sich zeitlich auch jetzt die. Ist im Alpha-Quadranten, die Enterprise. Na gut. Der Delta-Quadranten. Nein, ich meinte jetzt Voyager, meine ich. Voyager ist im Delta-Quadranten, ja. Und da sind doch die Borg zu derselben Zeit. Was ich damit meine, ist, die Borg sind noch weit entfernt. Genau, die Borg liegen, ja, aber zumindest einen Kubus haben sie losgeschickt als Erkundungsschiff. 200 Jahre brauchst du, um es anzukommen? Nee, 200 Jahre braucht das Signal, damit es bei dem Borg ankommt. Wisst ihr, was die beste Waffe gewesen wäre? Ich glaube, das ist nicht ganz... Die beste Waffe gegen die Borg, ne? Hättest du mal so einen riesengroßen Ian Buddyman hingeschickt. So. Der hat sie... Oh, Cube. Und löst und löst. Der hätte, ja. Hätte er den gelöst gehabt. Ich würde mir diesen Film anschauen, tatsächlich. Ian vs. Borg Cube. Aber das müssen wir irgendwann mal drehen. Auch da hätte ich gesagt, wäre doch geiler gewesen, hättest du da noch Proto-Borg gesehen. Es gab Borg zu sehen, nicht Proto-Borg, sondern die sahen schon aus wie riesige. Ja, Borg, das wäre doch geil. Also, wir haben diese Idee, wir sind so ein paar Jugendliche und wir würden gerne uns... mein Name ist Queenie und du siehst dann die Proto-Queen. Wie das entstanden ist oder so. Ja, ich meine, das ist doch das Geile, wenn du so ein Prequel machst, dass du irgendwie so darauf hinarbeitest, was passiert da eigentlich. Das ist schon okay, aber das ist wieder die mutlose Variante. Es kann voll sein, dass Voyager bereits das gezeigt hat, wie die Proto-Borg entstanden sind. Echt? Da gab es eine Folge, wo sie auf dem Borg-Planeten gewesen ist, wo man die Borg gesehen hat, bevor sie zu dem Borg geworden sind. Ach, das möchte ich. Ist. Ja, müsstest du, ich vielleicht suche ich, ist das in der Liste mit drin, weil ich kann mich erinnern, dass die gar nicht mal so schlecht gewesen ist. Hm. Zumindest die vierte Staffel haben die dann einfach gesagt, scheiß drauf, wir machen, worauf wir Bock haben. Die haben das jetzt nicht so serialisiert gemacht, sondern in so zwei oder drei Teile aufgeteilt, die sich um ein bestimmtes altes Thema von Star Trek dann drehen. Da gab es den Dreiteiler. In einem Dreiteiler die Antwort auf die Frage, die nie jemand gestellt hat, wie haben die Klingonen ihre Ritzen im Kopf bekommen? Wollte keiner wissen, wurde dort beantwortet. Aber es gab dann auch eine Dreierfolge, wo es dann so das Goatee-Universum wieder, das Mirror-Mirror-Universe besucht wurde, was wieder auch ganz lustig war, wo das erste Mal die Gorn wieder aufgetaucht sind und dort gegen den bösen Captain Archer gekämpft haben und was auch immer. Also das konnte man sich hier und da noch anschauen und hat Spaß gehabt. Und dann ist es zu Ende gegangen mit einem der schlechtesten Finales. Ja, was dann gedacht wurde, vielleicht kriegen wir eine fünfte Staffel, aber lass uns das mal machen. Wenn wir eine fünfte kriegen, senden wir das Finale später. Die letzte Folge ist eine Star Trek Next Generation Folge. Letzte Folge findet nicht auf der Enterprise statt. Dann gucke ich mir die vielleicht sogar an. Also es sind hier Commander Riker und Deanna Troi sind dabei. Im aktuellen Jahr sozusagen, wo der spielt, auf der TNG, auf der Enterprise D. Das ist ja. Da ist es, da siehst du es gerade. Und die letzte Folge ist eine Holosimulation. Sie spielt viele Jahre, nachdem das Abenteuer der Enterprise vorbei ist. Also der alten Enterprise, der ersten. Ah, da gucken Archer. Sie sich die alten Abenteuer an. Archer ist Präsident mittlerweile geworden oder hat irgendwie eine ganz wichtige Rede gehalten, die die Föderation quasi gegründet hat. Das war das Ding, was Archer irgendwann gemacht hat. Der hat eine super tolle Rede gehalten und das hat die Erde so zusammengeschweißt, dass sie sich weggegangen ist von ihrem, wir kämpfen alle gegeneinander und haben Misstrauen, sondern eine werden, Rede, ja? Eine Rede von Archer. Eine Rede kann die Welt verändern. Die sollten ein Gedanke, ein Traum. Also, und? Die sollten nicht so ins Detail gehen, die sollten das mehr im Dunkeln lassen, dann wäre es besser. Sie haben es absolut im Dunkeln lassen. Haben sie auch gesagt, die Rede, Geld brauchen wir nicht mehr. Die Rede wird zu keinem einzigen Moment gezeigt oder irgendwie angedeutet. Dort. Also zumindest Riker hat Zweifel. Irgendwie so, er steht vor einer schwierigen Entscheidung und Deanna Troi sagt, hey, hier Will, was ist denn das Problem? Ach, ich bin so unentschlossen. Hier, schauen wir uns doch mal an, hier, was eine der größten Koryphäen der Föderation, die damals diese Rede gehalten hat, schau dir doch mal an, was mit der gewesen ist. Und die gehen durchs Holodeck und schauen sich Szenen an aus Enterprise, wie dann Trip Tucker, der den Engineer gespielt hat, den Schiffstechniker gespielt hat, wie der stirbt bei einem Holodeck, bei einem Engine-Unfall und so weiter. Und es gibt eine Handvoll Szenen, die die Geschichte irgendwie abschließen. Und die letzte Szene ist, dass Riker das Holoprogramm ausmacht und aus der Tür rausgeht. Enterprise vorbei. Oh, war nicht so gut. War ein bisschen langweilig. Es hat Star Trek fürs eigentlich quasi getötet, nicht nur fürs Fernsehen, sondern das war es eigentlich mit Star Trek dann dort gewesen. Es war keine weitere Serie im Plan gewesen. Eigentlich hat Riker am Ende Star Trek getötet. Passt. Und er hat ja auch so einen Bart. Vielleicht ist er ja auch derjenige Evil aus dem Riker. Bart. Der erste Riker hatte keinen Bart. Das stimmt, das ist Thomas Riker. Thomas wieder. Riker hatte Schnack. So einen Bart, aber der spätere Riker hatte wieder... Gibt's noch Bier? Sind wieder fusioniert. Ja, ich hole mal gleich ein kleines Bier. Kriegen wir zeitweise auch mal einen Bart. Wo warst du? Warst du im Urlaub währenddessen? Ich war nie weg. Ich weiß nicht, wovon du redest. Erzähl doch mal. Marina Sirtis sieht immer noch gut aus dort für 2004. Die habe ich auch nackt gegoogelt übrigens. Da gab es auch Fake-Videos. Da habe ich auch nackt gegoogelt. Ja, natürlich habe ich das. Da geh von aus. Das waren Zeiten. Das war schön. Als man sowas noch googeln musste. Ja, als sowas noch neu war. Weißt du, wenn du das Finale von einer... Ich kann jeden nackt sehen, den ich will. Alle von Star Trek. Schau dir diese Szene an. Wenn du das Finale von der Serie guckst und sagst, ich hätte die 4 Jahre viel lieber diese Abenteuer geguckt. Die Riker und hier Deanna Troi. Diesen Gang lang laufen. Dieser geile Gang, der geht wahrscheinlich nur so im Kreis. Es ist ja, das ist garantiert ein Kreis. Das ist der bekannte Gangkreis. Ich hab's ganz vergessen. Eine der dümmsten Folgen von Voyager, die spielt nur in diesem Gang. Ja, okay. Es gibt eine Folge, wo dann irgendeine temporale Scheiße passiert und gehst durch die eine Tür rein und kommst durch die andere raus. Und diese ganze Folge dreht sich darum. Pack Benny Hill Musik drunter. Es ist genau so eine Folge, wo sie durch die Tür gucken und sehen ihren eigenen Hintern, wie sie durch die Tür Vielleicht gucken. Vielleicht waren im Studio Ratten und sie hatten nur eine einzige Kulisse, die noch ging. Ja, hier übrigens als Andorianer Vejun, hier der Jeffrey Combs. Ah, da ist er wieder, der gleiche Schauspieler, der hier als Andorianer mit den beweglichen Antennen auftritt. Sieht für mich aus wie Will Ferrell in Zoolander. Ja, ich hole noch mal ein bisschen Verpflegung und du sagst mir doch ein bisschen was über Star Trek 7. Ich muss ganz kurz Pipi machen. Ach Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr seid die beiden Star Trek Nerds und jedes Mal lasst ihr mich zusammen alleine. Da kann ich jetzt mal hier was sehen. Ich sehe jetzt gerade links Star Trek der nächste Generation. Ich rede nicht, ich kenne ihn nicht. Ich kenne diese Serie nicht. Hören Sie auf mit dieser Serie. Ich kann was erzählen, was ich vorhin schon erzählen wollte, doch dann kam doch dummerweise der Gregor wieder dazwischen. Ich gucke hier, wie gesagt, die Blu-ray zu dem neuen Star Trek. Und da ist nicht Gene Roddenberry. Der würde mittlerweile auch in HD ein bisschen anders aussehen. Benedict Cumberbatch. Und die haben dem armen Mann so viel HD-Schminke aufs Gesicht geklatscht, dass der aussieht wie so ein Gipsabdruck von sich selbst, der mit so einer komplizierten Robotiktechnik sich bewegen kann. Und das ist krass so, dass das Make-up so schlecht ist, in so krassen Filmen, danke, dass die, dass man das sieht. Also ich meine, das darf man doch eigentlich nicht. Die haben doch garantiert richtig gute Schminke dafür. Warum sieht denn der aus wie eine Leiche? Warum hat der so eine dicke Pampe hier? Benedict Cumberbatch? Weil er da halb tot ist, wo du ihn gerade gesehen hast. Na gut. Das akzeptiere ich, aber warum ist er halb tot in dem Moment? Naja, weil da gerade das Finale des Films abgelaufen ist. Wir sehen hier den Abspann gerade. Ja, das, okay, aber ich habe ja eben bisschen. Die ganze Zeit. Ich wollte es ja schon ein paar Mal sagen. Jedes Mal, wenn ich angefangen habe, kam mir jemand dazwischen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich finde, Enterprise ist die Zeit nicht wert, die man investiert. Wir haben. Ungefähr so, als würde man Gregor jetzt nochmal bei seinem Song zuhören: Bryan Adams. Wie heißt es? I've Come a Long Way. Nein, das war Russell Watson. Russell Watson und von Rod Stewart. Ach Gott. Warum hat Rod Stewart eigentlich nie mal so einen Captain gespielt? Hast du das Bier mitgebracht, Gregor? Ach so, gut. Oh no, Schokoladen. Es gibt eine Menge Leute, die ich gerne als Enterprise Captain mal gesehen hätte. David Lynch zum Beispiel. Der ist ja auch gut in hier Twin in Peaks Louis. Ist das richtig geil. Hm? Wo? In Twin Peaks spielt er ja den. Ach echt? Hab ja, da spielt er gesehen. Da spielt er den so einen FBI-Agenten und macht mit Mädchen Armig rum. Er hat sich selber eine Kussszene mit ihr geschrieben. Es ist schon sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja. Der Mann weiß, was zählt. Achtung, Achtung, da ist Riker im Hintergrund. Pass auf. Was für ein Stalker. Sehen. Ist in den Erinnerungen von Leuten und guckt die sich an. Es ist echt? Ein Hologramm. Es ist ja, ist doch selbe eigentlich. Es ist auch eine Erinnerung. Star Trek Porn gibt's auch, oder? Ja, habe ich gesehen, wo die angemalt werden und dann machen die Sachen. Nein, die sind also... Doch. Nein, das sind echte Außerirdische. Ich kann schon mal sagen, ohne da jetzt weiter ins Detail reinzugehen, die Geschichte des Star Trek Pornos ist wesentlich besser als die Gesamtheit von Enterprise. Echt? Weil die wesentlich bessere Schreiber und Schauspieler hatten. Gibt's da auch Pornborg? Pork. Ah, it's the pork. They're trying to assimilate us. Und die haben dann so riesengroße... Natürlich. Sie müssen ihre Implantate ja in dich hineinbringen. Das ist widerlich. Okay, erzähl doch mal ein bisschen was. Lass uns doch zu dem Film gehen über Star Trek, Treffen der Generation. Ja. Ich glaube, das war im Jahr... War es 95? Nee, es war... Doch, ich mache übrigens nicht mehr so lange, gell? Ich kann nicht mehr so lange. Ja, ist so gut alles, oder was? Willst du ankündigen? Alles es so ist zu gut. Ja, ist doch noch eine Pizza. Ich sag's ja nur. Also ich will's nur schon mal ankündigen. Guck mich doch nicht so mit großen Enterprise-Augen an. Eine Sache. Das sind meine Fühler, die sich bewegen. Eine Frage kurz, Moment. Ich komme ja nie dazu, meine Geschichten hier weiter zu erzählen. Ja. Enterprise, ja? Ja. Die fliegt, macht den Warp-Antrieb an, wird wie ein Kaugummi langgezogen. Was passiert mit den Leuten darin? Sehen die sich 16 zu 9 plötzlich, werden die in die Länge gezogen. Wie fühlt sich das an? Weiß das jemand? Ja, natürlich. Wurde das jemals thematisiert? Ja, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, weil das hängt ja mit der Relativitätstheorie zusammen. Dieser Stretch-Effekt, wie wir Profis ihn nennen, hängt ja mit der Lichtbrechung zusammen. Ne? Das ist... Es sieht nur für mich als Beobachter aus. Ja, genau. Wenn du selber überall gleichzeitig Genau. Ah. Sobald du da drin bist, ist es, ne, es ist ja dieses Eindringen in diesen Hyperraum. Und drinnen sieht es so aus, als ob draußen sich alles stretcht. In etwa so, deshalb da gucken die auch nicht raus. Her. Genau. Also im Grunde, also die thematisieren es nie genau, was passiert, wenn du gerade auf Warp gehst. So, im Grunde müsste es dir vielleicht ein bisschen schlecht werden. Außer sie haben, genau wie ihre komischen Trägheitsdämpfer, haben sie irgendwelche Maschinen, die dem entgegenwirken. Du siehst es ja in anderen Filmen mal, was passiert. Ansonsten weißt du ja, was passiert. Dann ruggelt es ein bisschen, sprühen Funken und es fallen so Stahlträger von oben. Ja, genau. Im Zweifelsfall einfach die Stahlträger. Wenn du nicht weißt, was los ist, schmeißt irgendwelche Sachen runter. Aber also ich glaube schon, dir wird wahrscheinlich ein bisschen schlecht werden. Aber ich denke, da werden sie sich gegen abgesichert haben, dass in diesem Fall, wenn man eintritt in diesen Hyperraum, dass nicht alle Leute von dieser Mission zurückkommen und alle so total langgestreckt sind. Ja, aber es steht vor, genau, du willst die Wäsche aufhängen und hast gerade so ein echt ein teures Hemd. Ja. Und dann das ist Warp und dann ist es plötzlich passt einem Riesen. Ja. Ja. Einem breiten Riesen. Ja, aber das Tolle ist ja, dass nicht nur das Hemd lang geworden ist, sondern in dem Fall du ja auch. Sag ich ja, du kommst von dieser Reise wieder, von dieser 5-Jahres-Mission, ist alles so seltsam langgestreckt, so nach hinten. Ja, also das sind die Nebeneffekte. Deine Muskeln, die nachgeben, wenn du zu viel im All bist, ja, weil die ja schrumpfen, so, so wirst du halt breiter, genau. Wenn du viel im Hyperraum so unterwegs länglicher bist. Länglicher und auch deine Gedanken werden so lang und glitschig. Ey, Das finde ich das geil, wenn man das nochmal so anfasst. Lang und glitschig und wir sehen Riker, wie er wieder mal mit einer Eulen rummacht. Wieso ist denn Riker jetzt mit, ach so, weil er ja im Holodeck ist. Ja, ist die beste Folge von Enterprise, Riker drin vorkommt. Schneidet er gerade an so einer Wurst rum? Nee, er hat vor allem Bock auf diese Elbin. Das ist wirklich eine Elbin, kann mir keiner was erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Elbin. Das ist richtig. Und hot. Und er ist so ein bisschen so der Reiter von Rohan. Computer, Freeze Program. Was ist das denn? Schmatz aufgedrückt. Alter, der Riker ist das einer, ist gell? Schon ganz schön ekelhaft. Was passiert denn da? Dieser Riker war da mit der Elbin im Holodeck und hat dann Freeze gemacht und hat sie dann abgeknutscht. Er darf das. Er kann immer. Er hat noch nie eine Absage. In keiner Enterprise-Folge hat der eine Absage kassiert. Also, wir haben es ja schon, das Hipstertum da schon erklärt. Riker spielt fucking Saxophon. Ja? Jede. Faxophon. Ohne hier mal Faxophone. Du machst jede Transwarp-Hose damit auf im 24. Jahrhundert. Ja? Ja. Das knackt er ohne Ende. Der gute alte Riker. Jetzt läuft hier links wieder TNG. Warum ich mag, wie sie alle so dramatisch gucken. Weil es ganz gut passt, weil wir jetzt über den Kinofilm reden, dem Next Generation gestartet hat. Also es war 1994 oder 1995. Eins von beiden. Im Kino habe ich den gesehen. Es war Generations, ich auch. Und das war wieder dieses selbe Jahr, von dem ich jetzt schon oft gesprochen habe. Also alles Wichtige in meinem Leben ist 1994, 95 passiert. Da war ich gerade in Kanada. Habe da ein Austauschjahr gemacht und habe dann diesen Film geguckt. Und das ist ja immer so, man guckt es dann auch durch die Fanbrille. Ja? Ja. Und sobald es nicht völlig versaut ist, bist du ja total glücklich. Und ich fand Generations echt toll. So, und man kann dem echt vieles, natürlich, also jetzt nach dem siebten Mal gucken, weißt du auch, oder nach dem zweiten Mal gucken schon, ist das Ende ist schon echt nicht geil, hätte alles geiler sein können, war schon nicht so interessant, aber allein diese Nummer mit Data, der seinen Chip kriegt. Den Emotion-Chip, der ja schon angekündigt war in der TV-Serie. Und das war einfach eine, wie ich, gute Idee. Das war, wie ich, eine progressive Weiterentwicklung dieses Charakters, die sie am nächsten Film gleich wieder rückgängig gemacht haben, weil das war dann wohl zu viel. Das war so geil. Ein Typ, der nie Emotionen hat und jetzt zum ersten Mal Emotionen hat und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Auch noch in der Notsituation, ja. Super. Genau, gerade in der Notsituation. Kleine Gags, das schmeckt ja scheußlich. Wollen Sie noch mehr? Ja, gerne. Ja, gerne. Genau. So, und genau in dieser Notsituation, wo er dann plötzlich so von Angst überkommen ist, dass er nicht mehr weiß, was er machen soll. Wie brillant, das war echt eine tolle Idee und wie ich mal die Möglichkeit, irgendwie so mit diesen Charakteren zu spielen, auch emotional. Also ich muss auch sagen, auch erst im Nachhinein, ich fand den ganz gut im Kino. Ich habe mich auch darüber gefreut, vor allem, weil der viel Probleme, die ich im Nachhinein mit dem Film habe, mit schönen, interessanten Ideen wie der Data-Nummer, aber auch mit viel Bombast überspielt. Ich habe mich sehr gefreut, die TNG-Charaktere direkt auf dem großen Screen zu sehen. Alleine die Sequenz, wo man auch wieder sagen muss, Frau am Steuer, aber wo Deanna Troi dann die Enterprise für 10 Minuten lang crasht und dann wirklich zerstört. Also das ist mir ein bisschen auch das Herz runtergerutscht, weil es ist die fucking Enterprise, mit der ich so lange Zeit verbracht habe. Ja, das war ein emotionaler Moment. Kaputt geht. Also das Ende, wo Picard dann seinen Goldfisch da noch rausholt, der es noch überlebt hat dann. Und alle sich noch einmal dann umschauen mit Riker auf der kaputten Brücke. Okay, gehen wir dann zur nächsten Dano-Tür. Das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Insgesamt im Nachhinein muss ich sagen, also dafür, dass dann ein sehr komplizierter Weg sich gesucht wurde, um Kirk und Picard in einen gleichen Film reinzubekommen mit diesem komischen Nexus. Der eine fällt in dieses Zeitband rein und da hast du noch den Bösewicht, der warum auch immer nicht, wieso nimmt er kein Schiff und fliegt da einfach rein, sondern lässt es auf einem Planeten umleiten, diese Energiewelle, damit er reingezogen wird. Es vergehen 40 Jahre und der Typ hat gerade mal Zeit gehabt, um ein paar Eier zu braten und Speck und irgendwie das seiner Frau zu bringen. Das ist so 40 Jahre in diesem Nexus. Das ist genau wie in dem Wurmloch. Alle Zeiten sind eins. Ja, genau. Alle Zeiten sind eins. Da existiert die Zeit komplett nicht linear, sondern nicht linear. Ja, aber dann hätte ja Picard besser in die Zeit gesprungen, wo Kirk schon 1000 Jahre in dem Nexus ist und keinen Bock mehr hat, um ihn zu überzeugen, rauszukommen. Zumindest gefiel Picard wieder, oder Patrick Stewart hat Gelegenheit bekommen. Ich muss das kurz erklären. Er geht doch in den Nexus, um Kirk, Picard geht in den Nexus, um Kirk zu überzeugen, rauszukommen, um ihm zu helfen, was überhaupt keinen Sinn ergibt am Ende, oder? McDowell, wie springen die plötzlich aus dem Nexus in der Zeit? Egal. Und das will er ja nicht, weil er doch, das ist doch der Tag, an dem er sich entscheidet, zur Sternflotte zu gehen. Ja. So diese Liebe dann wieder. Jetzt hat selbst er noch postum noch eine Liebe ans Revers geklebt bekommen. Ja. Ja, das war ja irgendwie. Ja, das war nicht so gut. Nee. Darüber habe ich noch hinweggesehen, einfach, dass es dazu geführt hat, du hast Captain Picard oder zumindest, dass du eine Szene bekommst, wie vielleicht bei Heat, dem Film, wo sie dann gemerkt haben, nachdem sie das Drehbuch fertig haben, ey, wir haben für Al Pacino und Robert De Niro keine Szene, wo sie sich untereinander begegnen. Man hätte es auch getrennt lassen können, aber das war so der hanebüchene Weg, die dort zusammenzuholen. Einen ikonischen Charakter wie Captain Kirk, wie William Shatner aus der Serie ausscheiden zu lassen und da ein er war schon irgendwie heldenhaft, aber dann fällt er von der Brücke runter und stirbt. Oh my. Ja, ziemlich dumm, ja. Relativ dumm. Das geht eigentlich nicht. Das hätte man ein bisschen cooler machen. Und es kam aber wir wissen, er ist ja nicht gestorben. Er hat ja Bücher geschrieben, wo er weiterlebt. Ist das in Tech War? Shatner hat sich selbst so geschrieben, wie er es überlebt hat. Und Spock fliegen dann weiter und erleben noch mehr Abenteuer. Natürlich. Oder sowas. Die 5-Jahres-Mission ist ja nicht vorbei gewesen. Er ist raffiniert. Ich weiß auch nicht, ob die gesagt haben, du darfst es jetzt schreiben oder ob er es einfach gemacht hat, weil er ist William Shatner. Also, er darf machen, was er will. Wenn es seinerzeit nicht die Überlegung gegeben hätte, diese Combo zu machen, dass nochmal die alten Schauspieler auftauchen und irgendwie man Picard und Kirk auf der Leinwand zusammenbringen will, im Produktionsablauf die Dreharbeiten zu Treffen der Generation ist so knapp eine Woche nach dem Ende von TNG losgestartet. Direkt auf den gleichen Sets, die ein bisschen umgebaut wurden, die neuen Uniformen. Deshalb hat man das auf dem Schiff dort auch gesehen. Da waren teilweise die Mixtur aus den alten Uniformen, oben schwarze Schulterpads, unten die Farbe und dann die Deep Space Nine Variante, wo du oben die Schulterpad-Farben hattest und die sind gemischt. Die waren während des Films, waren die so clever, okay, lass uns die dann da währenddessen ändern. die letzte Folge von Next Generation, gestern, heute Morgen, das ist, wenn das der Film gewesen wäre, ja, das ist für mich wirklich immer noch eine super tolle Doppelfolge, ein tolles Finale, absolut. Eines der besten Serienfinals, die es gegeben hat, auch tolle letzte Szene. Ja. Es sind die gleichen Schreiber, die beiden Filme gemacht haben. Ne? Ja. Also die letzte Woche, Ronald D. Moore und Brandon Braga, also der Chef von DS9 und der Chefschreiber von Voyager. Das sind so Sachen, die man sowieso nicht versteht, wie das jemand schafft, einerseits die brillantesten Sachen zu schreiben und dann in der nächsten Sekunde irgendwie so einen totalen Blödsinn zu machen. Ich sage nur Batman 2 und Batman 3 jetzt so. Aber es versteht einfach nicht. Aber wie gesagt, für mich damals, also wenn ich das jetzt objektiv betrachten würde, wäre es vielleicht auch anders. Damals war ich total glücklich und fand das total toll. Und es gab, wie ich, viele schöne Momente, die mich dann auch über die etwas nicht so geilen Momente haben hinwegsehen. Du hast dich über die Oberweite von Losa und Betor gefreut. Ja, ne? Die habe ich auch getroffen. Die habe ich auch getroffen in Buffalo damals. Ja, ja, ja. Die und zwei Hugh war Klingonen. Auch da. Auch Hugh, der Borg. Ja. Ja, sehr große Augen. Kleiner junger Mann. Muss er in den Conventions Alter, immer... Weißt du was? Was denn? Ich glaube, das war Rey Mysterio. Rey Mysterio war Hugh. Google das mal, ich bin mir relativ sicher. Die sahen sich sehr ähnlich. Nee, Gregor, das brauchst du nicht googeln. Ich wollte eigentlich nur den Witz machen und sagen, dass sie sich sehr ähnlich sahen. Weil er unter der Maske ist, immer Rey Mysterio. Ja, und der hatte, das war ja, also, der, ja. Da läuft übrigens gerade eine typische Isaac Asimov-Folge. Wirklich. Weil da sind die kleinen Helfsroboter mit Schuhen. Die haben wirklich fucking Schuhe, obwohl es unnötig ist. Die können schweben. Ist das hier so eine tschechische Sandmännchen-Animation? Also, was passiert denn da gerade? Das sind kleine Helferlein, die sehen aus wie Opa genau, aus Twilight Zone. Das ist die Folge gewesen. Also das ist die Folge gewesen, wo diese Helferlein irgendwie so ein Bewusstsein entwickeln und Data sie weigern sich gefährliche Arbeiten auszuführen, genau, weil sie dabei sterben und kommt Data ins Spiel. Data interpretiert das dann so, hey, ich nehme das mich als Beispiel und ich versuche für die Rechte dieser doch eigentlich Maschinen da einzutreten, da entsteht wieder ein philosophischer Konflikt. Da soll man ganz schön vorsichtig sein, seine Rechte sind ja auch nur so ganz halbseidenlegal geklärt. Ja, gibt's auch. Da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Im Fall Gregor gegen elektronischer Mülleimer wird für den Mülleimer entschieden. Nee, ich meinte nicht dich, ich meinte Data. Der wurde doch als Person eingestuft. Ja, und dann gab es doch die Folge, wo er... Rechtlich ist er ja Mensch. Eigentum. Nicht mehr Eigentum. Deswegen, er war eigene Person. Eine Folge, da gab es ja The Measure of a Man, Season 2. Fantastische Folge. Und deswegen, da sollte man vorsichtig sein, nicht direkt wieder für die Nächsten den Hals riskieren. Da kann man übrigens auch, da nichts jetzt gelernt. Mittlerweile diese ganzen Remaster... Auf keinen Fall. Sobald du deinen eigenen Hals gerettet hast, erstmal schön die Klappe halten. Wenn es um andere Leute geht. Genau so ist es richtig. So muss man das sehen. Wir haben ja darüber geredet im letzten Cast, dass diese Blu-ray-Neufassungen von TNG mittlerweile gekommen sind. Ja, aber du hast sie offensichtlich nicht. Nee, die habe ich nicht. Das sind die DVDs von damals noch, die ich gekauft habe. Die wurden ja nicht nur neu abgetastet und die Effekte neu drüber gemacht, sondern teilweise auch einige Szenen verlängert. Speziell diese Folge, wo Data vor Gericht... Das ist von Riker höchstpersönlich abgetastet. Ah, meine Nähte platzen. Ich stelle mir gerade vor. Steht auf dem Filmrollen. Ja. Oh. Na, erzähl weiter, Gregor, tut mir leid. Nee, aber zumindest gibt es diese Folge mit einer Handvoll mehr Szenen. Und wenn ihr ein Trinkspiel draus machen wollt, schaut mal, wie oft Riker entweder an jemanden daneben steht, wo der sitzt, wo er mit seinem Bein direkt sein Gemächt ihm ins Gesicht hält. Abtastet. Und Riker, also der Schauspieler Jonathan Frakes, hat einen Rückenleiden und er konnte sich nie normal auf Stühle hinsetzen. Deshalb ist er immer, weil er so groß war, über die Lehne gestiegen. Ihr müsst mal drauf achten, wenn irgendwo ein Stuhl ist, da gibt es auch ein YouTube-Video, wo er einfach durch über 500 Lehnen steigt und sich dann hinsetzt. Ein bisschen Trivia. Tut mir leid für ihn, dass er einen Rückenleiden hat. Jordi, guck mal, auch der Evil Jordi mit seinem Goatee schon. Ah, ich bin Jordi, ich bin Evil Jordi. Der kennt ihn ja beim Schnurrbart. Ganz schön geil, diesen Kleinen mit den Füßen. Also, ja, gell, die haben echt Schuhe, das ist unglaublich. Warum? Treffende Generation zumindest, also wir haben leider da keine Auftritte mehr gesehen von Spock dann dort oder Leonard Nimoy ist dann nicht mehr aufgetaucht, weil er zu wenig hätte zu tun bekommen. Auch, wen hast du gesehen? Du hast Scotty dort gehabt und du hast Chekhov gehabt und natürlich dann Captain Kirk von den Geinen. Geinen, die sowieso dann als Bindiglied dann geherrscht hat. Ist sie auch ein Wesen aus dem Nexus gewesen? Ich glaube, irgendwie Geinen habe ich nicht verstanden. Wurde nicht so hundertprozentig erklärt, aber irgendwie ist ja der Nexus, ich weiß nicht. Geinen war alles, die ist 1000 Jahre alt, sie trifft Picard in der Vergangenheit. Und hat mit Mark Twain geschnickselt. Und ist gleichzeitig Whoopi Goldberg. Ja, das auch noch. Aber das Mysterium ihrer Augenbrauen wurde bis heute nicht gelöst. Und wieso ist denn dieser Roboter rosa von denen? Ist das ein Mädchen? Wahrscheinlich. Von einem Mädchen gebaut, glaube ich. Oh, ja. Ist wirklich so. Ich glaube, die haben die Farbtemperatur einfach. Guck, es ist wirklich so. Sie ist von einem Mädchen gebaut und ist innen rosa. Wollt ihr mich verarschen? Ja, der echte Grund ist wahrscheinlich aber eher der Plasma hinten ist auch rosa. Die DVDs haben einen ziemlichen Rotstich. Ach doch, da hinten, stimmt. Dann sollte es halt, das ist Jordys persönliche Plasmaspule. Rikers. Der will auch nicht, dass die Leute drüber reden. Seine die ist halt rosa. Red nicht über, don't talk about seine Plasmaspule. Don't talk about my pink plasma. Ja. Zumindest. Aber ich habe mal erzählt, dass mein Kumpel Onno. Die haben sogar kleine Flügel. Mein Kumpel Onno studiert Plasma. Okay. Heinrich Plasma? Nee, ja. Plasma. Und er hat es mir schon 5-mal erklärt. Das ist wohl was ziemlich Geiles. Ist Plasma nicht einfach Blutkonserve, oder? Nein, Plasma. Blutplasma so Plasma, ist was so anderes so, als Plasma. Was so rosa leuchtet dann irgendwie auch später. Ja, aber... What? Kannst du es nach dem 5-mal erklären, einmal uns erklären? Nein. Nee, gell? Okay. Das hat wahrscheinlich damit mit diesem Glibberzeug zu tun, was man auf dem Jahrmarkt Habe ich bekommt, auch gesagt, ist das Zeug, was in Ghostbusters 2 unter der Stadt fließt? Aha, ja. Er hat mehrfach verneint, dass es so ist, aber ich habe trotzdem in meinem Kopf mir immer vorgestellt, dass er damit forscht. Er hat da sogar seinen Doktor da drin. Er wurde gelenkt von dem Schleim, während er das gesagt hat, damit es nicht verrückt. Wie die Schleim-Dinger bei Futurama. Nein, hier gibt es keine Probleme. Also gut, Treffen der Generation ist zumindest erfolgreich sowieso genug gewesen. Es ist der beste Film mit Next Generation, muss man auch. Echt? Wirklich? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, nee, sorry. Du hast recht, der nächste war besser. Ganz im Ernst. Also einer meiner Lieblingsfilme von Next Generation ist der danach gefolgt ist, The First Contact. First Contact ist fantastisch. War auch schöne Steigerung. Da hatte man echt noch Vertrauen. Ja. Also wo sich dann, das war der letzte Film, der sozusagen dieses alte Ammenmärchen, na gut, Ammenmärchen nicht, aber diesen Grundgedanken, alle geraden Star Trek-Filme sind gut, alle ungeraden sind nicht so toll. Und alle von Riker sind auf jeden Fall auch nie gut. Ja, naja, der achte war von Jonathan Frakes. Achso, verdammt, also, First Contact wurde gedreht von Jonathan Frakes. Also der war so gut. Umgekehrt. Alle mit Riker sind super. Ja, der war ja so geil. Der hat richtig gemacht. Obwohl im Nachhinein weiß ich nicht, ob man den noch gucken kann. Aber doch, geht immer noch. Habe ich so oft gesehen. Klar, ist halt Star Trek. Ja. Aber es geht also schon. Es gibt einige Borg Sachen. Erneuert, Borg Queen. Ja, es gibt einige Sachen bei First Contact, die dann eben, wo du gesagt hast, oh, schon wieder Zeitreise und die Borg tauchen auch und so weiter. Aber was mit den Elementen gemacht wurde, ein Picard, der sich dem Borg neu ausgesetzt sieht und alte Ängste wieder aufgebaut werden. So die Symbolik war echt cool. Ne? Da, wo er dann mit, wie ist nochmal die schwarze Frau, die dann in der Vergangenheit mit dazugekommen ist, wo er dann dieses Gespräch mit Picard in seinem Zimmer hat und wo er das Schiff zerbricht, ne, in seiner Wut. Also so richtig schön diese Wutrede von Picard. Ja. You broke your little ship und alles. Ja, auch gerne, wie er die Rede auch hält vorher und so. Es ist zurückweichen. Es ist alles der gute Zug. Diesmal nicht mehr. Da kriege ich Kribbeln. Also sie annektieren ganze Welten und wir weichen zurück, weil es genauso wie die Enterprise, wie die Föderation wirklich ist, einfach auch Weicheier. So mal im Ernst, die nehmen irgendwelche Außenposten ein, machen alles kaputt und die machen nichts. Ist doch schon irgendwie Das machen sie. Nee, Picard hat keinen Bock mehr. Hier wird die Linie gezogen, bis hierhin und nicht weiter. Und das sagt er ziemlich geil. Ein toller Satz. Genau, es ist halt ein guter Darsteller auch. No farther. Ja. Also der Film hatte diese schöne Kombo eben aus das bisschen Lockere, was ich sonst bisher nur in der Form so verwoben bei Star Trek 4 gesehen habe. Es gibt ein paar nette kleine Gags, die zwischendurch drin auftauchen. Es werden auch ein paar quasi hier den Hut ziehen vor so ein bisschen hier Robert Picardo ist kurz dabei, das medizinisch-holographische Notfallprogramm. Stimmt, ja. Und alles als kleiner Gag. Picard wird dann zum Actionhelden ein bisschen hochstilisiert, normalerweise das, was Riker übrig gewesen Picard wäre. Als Actionhelde. Also komplette, der ist wieder ein kleiner Roboter mit den Schuhen. Also wenn du es runterbrechen willst, da ist sehr, sehr viel hier stirbt langsam im Weltraum, ein wenig. Ne? Picard, der als Actionhelden. Auf dem Schiff, was langsam infiziert sozusagen immer mehr überwuchert wird von dem Borg. Und geil. Wirklich, wo du auch merkst, ein Konflikt bei Picard drin, der überhaupt nicht mit der Wimper zuckt, wenn er jemanden, der zum Borg geworden ist, ich erlöse dich von deinem Schicksal. Genau. Also das spielt sich so viel im Gesicht von Picard ab. Und was ich so geil fand bei diesem Borg war, wie sie die weiterentwickelt haben und diese Idee von diesen praktisch organischen Maschinen, die dich jetzt nur noch berühren müssen und dich infizieren, dann wachsen auf deinem Gesicht auf einmal so Maschinentumore und dann hat sich das, also wie Zombies, es ist wie Techno-Zombies. Ja, wie coole Techno-Zombies. Ja. Genau, die ganze Zeit auch nur so minimal hören und so richtig abgehen. Es ist auch viel Visuelles von Zombie-Filmen in ihrem Kopf. Also allein diese Szene, die so ähnlich an Alien ein bisschen erinnert hat, wo die zwei Ensigns dann in die Jeffreys-Röhre dort reingucken, genau sehr viele Horrorfilm-Elemente mit übernommen, die da mit drin sind. Der erste Auftritt von der Borgkönigin, wo dem Borg endlich ganz mal groß ein zentrales Gesicht gegeben wurde, alleine, wo ihr Körper, habe ich vorhin schon erwähnt, runtergelassen wird, in diesen Plastikkörper nahtlos übergeht. Der kleine Rest, der noch übrig ist. Data, dessen Menschlichkeit zum Gegenstand so wird, dass mit seinen Emotionen so gespielt wird, dass er jetzt Furcht und solche Sachen dann dort erlebt. Alles fantastisch gespielt. Ja. Auch die Szene, wo die richtige Haut, die Data verpflanzt wurde, die Borg Queen dann draufpustet und er dieses ekstatische Gefühl dann im Gesicht hat. Ja, Borg-Sex. Ja. Tolle Geschichten mit bei gewesen. Und natürlich super Effekte, fand ich. Das war einer der, ich glaube, fast schon der einzige Film, der von ILM die Technikeffekte macht. Dieser Kampf am Anfang, der Borg-Kubus, und da siehst du auch die Defiant, wie Worf zufälligerweise dann auch mit auf die Enterprise kommt. Diese er war gerade in der Gegend. Ja. Es war, auf seinem kleinen Scheißschiff. Es war super, das in der Qualität auf der Leinwand zu sehen. Das fand halt der beste Star Trek-Kampf bis dahin. Auch diese Szene im Weltraum, in dieser Antenne dann dort, wo sie in der Schwerelosigkeit gewesen ist gegen die Borg. Ja, sehr gute... Assimilate this, zwar ein bisschen käsiger Spruch, aber schon cool. Ja, das ist wirklich cheesy, aber allein wie die langsame Bewegung... Das muss man machen in Actionfilmen. Ja, okay. Ist ja okay, aber allein wie lang dieser Kampf eigentlich dauert, obwohl er ja so... weil er ja so ein bisschen in Schwerelosigkeit stattfindet und das ist eine Dramatik für einen Star Trek-Film schon fast arzi-fazi. Das stimmt, ja, das ist schon... Hast du gerade gemerkt, dass ich zum ersten Mal, dass ich gar nicht zu hören bin, Gregor? Nee. Die ganze Zeit komm, sag. Nein, ich justiere immer mal ein bisschen, ich justiere immer mal ein bisschen bei dir nach, wenn ich sehe, die Levels gehen ein bisschen zu runter, damit das nicht übersteuert. Das ist das Gute dran, wenn ich so ein Setup habe, wo ich immer ein bisschen nachjustieren kann. Sag doch was, du kannst dich doch da sehen. Spur Simon wirklich löschen? Fragezeichen. Ich hätte gern, dass du auch so kleine lustige Schuhe hast, Gregor. Wie die? Meinst du wie Jordi oder wie die Roboter? Kleine Roboter. Die sind so süß. Lustige Schuhe. Und jetzt hat es auch noch ein Kopfband bekommen. Ja, genau. Niedlich. Ist das nett? Sie gucken beide sehr, sehr verwirrt. Da ist irgendwas Wichtiges gerade durchgerufen worden. Ja, nee, Data realisiert, Moment, könnten die Gefühle entwickelt haben? Er ist der Einzige, der es sieht. Er kennt ihre Probleme. Also zumindest... Dann nimmt er ihn. Ups. Und ganz schnell sogar. Nee, das war ein bisschen wie Zoidberg. Das war Zoidberg. Data hat ein bisschen was von Zoidberg. Also was haben wir noch? Man kann sich heute First Contact, finde ich, noch angucken, auch wenn er ein bisschen der Zahn der Zeit hat dran genagt. Welcher Film nicht... Oder wo viel liegen gelassen wurde, finde ich, war Star Trek Insurrection. Ab da, nee. Nur noch Scheiße. Also Entschuldigung, das war so widerwärtig. Ganz das schlecht. Das war so, so, so dumm alles. Und der lustigste Moment war noch mit den Gurten. Oder war das der Moment, wo die den 80er Jahre C64 Joystick... Der Joystick, der da rauskommt. Umstellen auf manuelle Steuerung. Ja, aber das habe ich noch nicht mal als parodistischen... Ja, man weiß es Punkt eben nicht. So, nee. Für mich wirkt es wie, die meinen das jetzt wirklich ernst. So. Ja. Und dann ist es halt einfach also, schlecht. Da, und da sehr, sagen, sehr traurig. So sehr ich Patrick Stewart mag und seine Darstellung des Picard oder sowas, dass Insurrection schlecht geworden ist, liegt leider hauptsächlich an ihm. Das erste Skript, was für Insurrection... Ist es so? Also wie kommst du darauf? Ich meine nicht an seiner Darstellung, sondern das, was im Vorfeld passiert ist. Das erste Skript, was für Insurrection geschrieben wurde, die Geschichte war wesentlich anders. Die hat sich an Heart of Darkness gerichtet, auf dem ja auch Apocalypse Now sich dort richtet. Und wenn du den Anfang siehst, Data geht rogue sozusagen und muss dann von Picard überzeugt werden. Das, was sich in den ersten 10 Minuten auflöst, ist eigentlich der Gegenstand des Filmes gewesen. Ja, und dass dann... Ach, dass Data rogue geht also, und also das, es sollte dann sozusagen kulminieren, dass Picard Data töten muss. Ne? Oh. Und ja, das sollte gewesen, eigentlich ja? Also ja. ein sehr emotionales, sehr persönliches Ding und was auch immer sich drum gedreht hat, also ich habe das Skript selbst nicht gelesen, aber von den Leuten, die so Analysen gemacht haben, wo das dann bekannt geworden ist, hieß es, ey, wenn das so verfilmt worden wäre, das wäre cool gewesen, aber Patrick Stewart hat mir sein Veto gegeben gegenüber diesem Skript und hat gesagt, nee, ich glaube, ich finde es nicht gut, wenn das dann so ist und wir können Data doch jetzt nicht umbringen. Und ja, aber sie haben ihn doch trotzdem umgebracht. Im 10. Teil, da war es ja auch dann egal, sozusagen. Ja. Vor allem, da gab es ja auch einen sehr hanebüchenen Weg, um ihn wieder zurückzuholen, wenn es dann nötig Datas wird. Datas behinderter Zwillingsbruder ist ja auch noch da, alles ist gut. Im Grunde ist bei Insurrection dann alles zusammengekommen, dass das Skript so umgebaut wurde, dass es nicht mal die Qualität eines Zweiteilers hatte mit diesem Jungbrunnen auf dem Planeten, mit der Hippie-Kommune, die dann Hacky-Sack gespielt hat und den Sona und den Baku, die Leute, die dann die Haut sich immer strecken müssen. Das wirkte unscheiß wie eine Doppelfolge auf 3 Folgen gestreckt. Ja, sogar eine der schlechteren Doppelfolgen. Ja, keine gute. Da und auch die Effekte, ILM hat die Effekte nicht mehr gemacht, wenn man sich dann den Vergleich direkt wenn man First Contact gesehen hat und den dann schaut, ist es so, naja. Ich weiß auch nicht. Na, ja, aber wie kann man denn nach so einem Film sowas abliefern? Da muss man eigentlich sagen, nee, war gar nichts. Wir bringen es nicht raus. Aber da ist dann auch. Weil damit haben sie alles kaputt gemacht. Das auch. Ist mein altes Argument. Ey, du weißt, du hast Star Trek und sobald du Star Trek schreibst, kannst du eigentlich alles machen, was du willst. Du kannst irgendwie, du kannst da sonst was machen. Die Leute würden es trotzdem gucken. Ja, also wenn du heute noch einen Star Trek Film rausbringst, okay, jetzt ja, inzwischen ist es ja anders. Nur nachdem es wirklich enorm gepflegt wurde und alle wussten, J.J. Abrams, da sind jetzt coole Jungs drauf, hätten die einfach nur einen Star Trek Film ankündigt, keine Sau außer Nerds. Ja. Nicht mal ich wäre reingegangen, wirklich. Also, aber das ist ja offensichtlich ein riesengroßes Problem von, ich weiß nicht, ob es da so ein Gebäude gab, wie man sich das vorstellen muss, wo alle drin waren, die für Star Trek gearbeitet haben und die alle einfach irgendwie blöd waren nach einer Weile. Weil wie man darauf kommt, so einen Film wie Insurrection oder auch dann den nächsten zu machen, ich kann es nicht mal nachvollziehen. Also, na gut. Also die haben wahrscheinlich wirklich in ihrer eigenen Blase da dort gelebt, in ihrer eigenen Bubble, wo die von sich selbst überzeugt waren. Vor allem, das Gefühl war ja da gewesen, es sind die Tage, wo Star Trek Blockbuster im Kino gewesen ist, aber waren vorbei. Aber ich muss dich da sofort unterbrechen. Okay. Weil wenn du von dir selber überzeugt wärst, bist, ja. seist, Konjunktiv. Also, ne, wenn wir lassen die Antwort offen. Ja. Ne, was du dann machst in ist, Hosenstall. Also genau, du ziehst dir irgendwie Klamotten an, als Frau und hängst dich mit Gemüse voll und sagst irgendwie, Simon ist Simon Maria Kretschmer. Ob das jemand sehen will oder nicht, ist dir dann scheißegal. Das ist mir scheißegal. So, nein, ich mach das für den Zuschauer natürlich. Natürlich, weil du so überzeugt bist von dir selber, machst du es einfach. Wenn du jetzt sagst, die wären so von sich überzeugt, dass sie denken, sie können alles machen, warum machen sie dann was total Langweiliges? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber das, also ich glaube, jeder ist von sich überzeugt auf die andere Art gewesen. Wenn ich dann jetzt diese Nummer, dass ausgerechnet Patrick Stewart sein Veto dann dort gibt und im Nachhinein erkennt, oh, das ist vielleicht doch nicht die beste Art gewesen, eine Geschichte zu erzählen. Es ist auch bei den Leuten nicht angekommen. Im Endeffekt hat uns das Geld gekostet. Du hast nicht eine singuläre Stimme, wo alle dort mit reingehen, dass sie irgendetwas wollen. Irgendwann klatschen dann die Egos aneinander und die Ideologien und alles. Und ich glaube, das war das Ergebnis, was Insurrection dann ergeben hat. Letztendlich, also was ich so denke, ist natürlich, da war Corporate Kane, nenne ich ihn jetzt irgendwann mal, und irgendwie diverse Marktforschung, und die hat ergeben, mach wieder so ein blödes Geschwurbel, Gewischiwaschi-Scheiße, wie die ganzen Serien, die wir gemacht haben. Aber es ergibt doch keinen Sinn. Du weißt, du hast noch irgendwie 2-3 Filme, bis die Story auserzählt ist von Next Generation. Go out with a bang. Ich meine, machst doch immer größer und größer und geiler und geiler. Und wenn du am Schluss alle tötest, was soll's? Ich glaube nicht, dass das der Hintergedanke war, weil wenn die es hätten machen können und vielleicht sogar die Einspielergebnisse gesteigen, die haben stagniert seit Star Trek 4, glaube ich, sind die immer graduell runtergegangen. Ja, da muss man mehr machen und nicht weniger. Ja, aber dann, die haben sich irgendwann damit zufrieden gegeben, mit einer Fanbase, die so eng gestrickt war. Irgendwann waren wirklich die Hardcore-Leute dabei, da war Star Trek nicht mehr ein interessanter Film, den du guckst, sondern etwas, wo du gesagt hast, ey, die Fans haben wir sowieso und die gehen 6-mal rein. Ja, das reicht uns Comfort Zone, ne? Comfort Zone. Genau. Ja, wer geht denn 6-mal in Nemesis? Also, wer geht doch nur 2-mal? Ich meine, ein Fan hat eine gewisse Ehre und Würde und nee. Bei Nemesis ist nicht. Noch so ein Sonderfall. Wann ist es rausgekommen? 2002, 2003? Ich habe mich auf wenige Filme so sehr gefreut wie auf Nemesis damals, weil gerade nach dem Insurrection, man hatte im Hinterkopf noch immer, okay, jetzt kommt Teil 10, der muss eigentlich wieder geil werden. Und die sagen jetzt, ey, wir holen einen neuen Schreiber, wir haben hier den wie ist er nochmal, Logan irgendwas, der Batman Begins. Dann mit. Aber gerade wir als Leute, die in den Medien arbeiten, Gregor, wir wissen doch. Ich habe damals nicht in den Medien gearbeitet. Ach so, stimmt. Du hast in so einem Internetcafé gearbeitet. Ja, aber es ist ja nicht Medien. Das sind auch Medien. Wir wissen doch, dass Leute niemals alleine schreiben, dass nie ein Regisseur alleine Regie führt, dass da 1000 Produzenten, Marktforscher, Product Manager, PR-Typen daneben sitzen. Und wenn die dann sagen, hier, pass auf, du hast dein Gehalt schon gekriegt, du schreibst deinen Namen trotzdem drunter, wenn wir dir nochmal 300.000 eher mehr geben und dann machst du einfach, was sie sagen, kommt da trotzdem irgendwelchen Müll raus. Also ich bin verbittert. Ja, ich sage es. Ich bin auch Star Trek Nemesis verbittert. Hat mich verbittert. Star Trek Nemesis ist ein grauenhaft schlechter Film, der von Leuten gemacht und geschrieben wurde, die keinerlei Bindung mehr dann gehabt haben. Also ich habe die Person, die haben sich so angefühlt, hier, du bist der neue Storyschreiber, weil du irgendwie bekannte Filme gemacht hast oder einen Gladiator mitgeschrieben hast. Schau dir 2 Folgen an und interpretier dann, wie diese Charaktere sich verhalten. Worf ist auch einmal wieder da. Es gibt Space Pickle, war das der Teil dort? Picard scheißt auf die erste Direktive. Stimmt. Und macht dann eine Buggy-Schieß-Szene in einem Planeten mit unterentwickelten Völkern. Es werden Datas aus der Tasche gezaubert. Ein eigentlich interessanter Charakter, ein ein junger Klon von Picard, der warum auch immer als Klon auch eine Glatze hatte mit 17, gespielt von hier, wie heißt Bane. Tom, von Tom Hardy. Tom Hardy, einer hier nicht nur Bane, sondern eben auch bei Inception und tausend anderen Sachen mit bei gewesen. Einer eigentlich der interessantesten Schauspieler, den man heute hat. Krass. Ja, Tom Hardy ist Shinzon, also der von den Romulanern gezüchtete Klon von Picard. Und trotz einiger interessanter Effekte... Nee, nicht den Romulanern, hallo, den Remulanern. Remulaner, stimmt. Remulade. Stimmt, die Romulaner, die auf die dunkle Seite des Mondes verbannt wurden und dort... Und man weiß, wie ich immer sofort bei Star Trek, und dass sie das nicht längst mitgekriegt haben, sobald einer böse aussieht, ist kann man böse. Ihm nicht trauen. Ist auch böse, der ist immer böse. Hundertprozentig böse. Ja. Und er ist doch der quasi nicht den Sinneswandel erlebt hat eines Picards, nachdem dieser nach einer Rauferei beinahe gestorben wäre, weil sein Herz irgendwie verletzt wurde. Ja, nicht nur das, dadurch und ihm eben fehlt, klar, ihm fehlt die Disziplin auch der Sternflotte, aber im Grunde ist es Picard nur halt ohne die... Ja. Oh, ohne das Umfeld hat die ihn... Die Wende, so, ja. Genau, das Umfeld hat dazu gesorgt, dass aus ihm eben trotz des gleichen Ausgangsmaterials ist kein Mann von Größe geworden, nicht dieser große Mann, der Picard dann geworden ist durch all seine Fehler und Sachen, sondern aus ihm wurde der ultimative Antagonist, der komplett den romulanischen Konsul dann versteinert am Anfang des Filmes. Aber und er selbst sieht sich so ja natürlich nicht. Also er hat ja schon was erreicht in seiner aus seiner er Position hat eigentlich, heraus, eigentlich hat er Übermenschliches was erreicht. Also, was so Feinde angeht, wir werden ja auch gleich über den, also falls du da noch Zeit dafür hast, Simon, über den Star Trek von Abrams sprechen, da ist ja der schwächste Punkt auch der Bösewicht. Meines Erachtens nach. Siehst du, du hast ihn schon vergessen, deshalb musst du gerade nachdenken. Karl okay, Urban. Nee, nicht Karl Urban, das ist Karl Urban ist Pillemann. Ja. Hier, wie heißt er nochmal? Siehst du schon? Ne? Der böse Romulaner. Ja, wie heißt er denn? So. Ja, der Romulaner, aber wer war das nochmal? Welcher Schauspieler war denn das nochmal? Das war auch so einer. Einer aus der Ecke, so Karl Urban. Ja, ja. Dort. Wer war das nochmal? Dort irgendwo. Da gucken wir auf die Welche Folge ist das denn? Dass die Leute wenigstens... Ah, Datas Hypothese. Datas Hypothese. Ist Datas genau. Lustige. Da bin ich einmal nerdiger als der fucking Gregor. Ey. Yo, fucking Nerd in the house. Jetzt sitze ich hier, sind alles Nerds in der Haus. Da gehe ich nicht rein. Das mag ich. Offensichtlich an so einer Angel gehalten, die Dinger, weißt du? Ja, nein, nein. Irgendwo haben dann drei, Praktikanten genau drei Schnüre. Sehe ich die Nylonfaden? Oh, ist gut. Ich würde tatsächlich gerne mal die Blu-ray gucken, um die Nylonfäden alleine zu erkennen. Und wo die Naht aufhört. Ihr wollt den drehen? Da reicht einer nicht. Selbst das. Er hat sogar einen rosa. Ja, genau. Er hat sogar einen rosa. Alter, geil, Picard mit einem rosa. Endlich passt was alles zusammen. Was ist denn da los? Ein rosa Plasma, das rosa. Die rosa also, Schuhe. Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas stimmt doch also, hier nicht. Das große Ding an Nemesis ist gewesen, dass sie Data dann doch getötet haben. Mittlerweile ein sehr alt gewordener Brent Spiner, der auch, also da sind schon die Hautlappen teilweise fast abgefallen, indem ich dem ewigen jungen Roboter nicht mehr abgenommen habe. Sich eine Notlösung überlegt mit einem weiteren Klon neben, also nicht Klon, sondern noch Roboter, der B4, dann hieß der neben Lore. Das war so dumm. Das ist so, nothing compares to you. Ja, allein die Namen auch. Ja. Also Beefy. Wenn du irgendwann diesen emotionalen Impact haben willst und dass sie Spock wieder zurückgeholt haben, das hatte ja schon, ey, da hat es gerade erst angefangen. Aber warum Data dort nicht endgültig töten? Ja. Dann, das hat doch gerade getötet. Weißt du, es war alles gut. Ja, er war jetzt tot und Ende. Aber da sitzt der Klon, während vor allem diese echt dumme Szene am Ende, wo dann die alle trauern um Data und dann geht die Kamera weiter und da sitzt der identisch aussehende Data Nummer 4 oder sowas dort und dann fängt er dieses Lied an zu summen, was vorher Data aber eigentlich ja, nur gesummt hat. Das ist alles, was Data ausmacht. Dieses blöde Lied, was er in der Folge 1 mal gesummt hat. Also rein, ich habe zur damaligen Zeit, das mache ich heute eigentlich noch immer ganz gerne, so Box-Office-Ergebnisse dann verfolgt, wie die Filme so laufen, sind sie erfolgreich, sind sie nicht. Das Ding ist so gefloppt, Nemesis, das ist nicht mal so auf Platz 1 gewesen in den Kinocharts, das ist eigentlich fast schon automatisch, wenn sowas kommt. Es hat an die $60 Millionen gekostet und hat über weltweit insgesamt so 35, 36 Millionen eingespielt. Das ist also der Film, der wirklich wesentlich weniger noch als Star Trek 5 eingespielt hat, das sowieso schon als großer Flop galt und hat effektiv, Enterprise war im Arsch, Nemesis hat nichts mehr getaugt. Das Einzige, wo Star Trek Nerds wie ich daran zu hoffen hatten, war die TV-Serien auf DVD sich nochmal zu holen und zu gucken. Das hat mir weiterhin auch noch Spaß gemacht. So toll TNG ist, so toll gewisse Staffeln von Deep Space Nine sind und die ganz alten Serien, Star Trek war eigentlich vorbei und ich war auch ganz okay damit, dass ich jetzt erstmal nichts mehr Neues bekommen habe. Warum machen die TNG nicht einfach neu? Was ein Resurrected Reboot. Kommt ja, bestimmt. Ich kann mir vorstellen, ja, auch, dass das auch in der Filmserie irgendwann dann. Ja, also selbst, du hättest selbst die alten Charaktere noch alle. Also sie drehen jetzt Teil 3, ne? Teil 3 wird jetzt gedreht. Abrams ist nicht mehr als Regisseur, glaube ich, dran. Mhm. Weil also weniger Lensflares dann? Weniger Lensflares, dafür hast du die alle bei Star Wars jetzt dann. Ja. Ne? Star Wars 7 dann mit dabei. Zumindest, ich habe mich über die Ankündigung dann viele Jahre später, dass Star Trek jetzt nicht eine neue TV-Serie kommt. Es war immer mal angedacht, hey, lass uns jetzt die Starfleet Academy-Serie machen. Das war ja das, was immer rumgeworfen wurde. Ich habe dann gedacht, Moment, ich kann mir niemand anderen vorstellen als William Shatner, als hier als Kirk oder dann Leonard Nimoy als Spock. Das sind eigentlich nicht nur ikonische Charaktere, sondern ikonische Schauspieler für mich. Und dann die nochmal zu sehen in einer anderen Serie, jetzt den Jungen neu gecastet. Dieses Konzept ist dann auf einmal wieder zurückgekommen, als der Film angekündigt wurde. Und 2009 ist er dann rausgekommen, gedreht von J.J. Abrams, der ja filmmäßig neben Lost sowas wie Mission Impossible 3 gemacht hat, den ich ganz gut als Film gefunden habe. Und ich muss sagen, ich bin damals mit Kollege Pepper, habe ich mir uns so Mitternachtstickets geholt, dann wo die englische Version hier im Kino gelaufen ist. Also auch mit so einer Star Trek Nerd Crowd dann dort dabei gewesen ist, die ihre Plastikphaser dabei hatten und whatever. Und ich hatte super viel Spaß an diesem Film. Ja, der ist toll. Und es ist genau das eigentlich, was Enterprise hätte werden sollen. Ja. So, wir gehen zurück zu den Anfängen und wir machen alles neu, ungebremst von Kontinuität. Und wir suchen uns das raus, was es eigentlich ausmacht. Wir suchen die Konflikte, die interessant sind. Und das hat das Ding gemacht. Es hat das genommen, wo ich auch, wie ich, dieses Konfliktpotenzial, dieses Dramapotenzial bestehe zwischen einem impulsiven Kirk und einem total rationalen Spock. Nur, dass sie dann eben nicht wie Janeway und Chakotay voreinander stehen und sagen, ich bin sehr rational. Ich bin aber sehr wütend. Nein, ich bin sehr rational. In der Tat. Haben sogar oft so Sätze gesagt, wie die Logik bestimmt oder bla. Das war ja gerade jetzt hier auch mit dem Vulkanier noch. Mhm. Also es war so völlig losgelöst von dem, was Menschen eigentlich sind, nämlich emotional einfach. Ja, ich wollte nicht wieder zurück. Keine Angst. Mach weiter. Und zack. Und das war das, was das Ding ausgemacht hat. Hat das auf das Grundkonzept zurückgeführt, was es eigentlich sein müsste, wenn es jetzt in der aktuellen Zeit ist, was die Serien seit TNG, meinetwegen seit Deep Space Nine, also nicht mehr geschafft haben. Es hat vor allem, also Star Trek, auch wenn als Sci-Fi-Fan mag man natürlich zwangsläufig Star Trek und Star Wars auf die andere, auch wenn sie ähnliche Ideen aber anders ausgedrückt sind, mehr eben dieses Space Adventure, was Star Wars ist, gegenüber wirklich ein bisschen diese verkopfte Sci-Fi, die Star Trek gerne sein kann. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich nie im Leben gedacht hätte, dass Star Trek einmal, also dass es zu verkopft vielleicht wäre, um daraus ein bisschen diesen Action-Charakter aufzudrehen. Ich freue mich jetzt immer noch, wo wir haben auch gerade dann eben Into Darkness laufen lassen, dass ich Star Trek-Universum in der Qualität visuell dann sehen kann, realisiert. Ja. Diese Welt, diese bunte Welt, die eigentlich auch das Philosophische immer noch auf einer gewissen Art behält, aber auch das Abenteuer verdeutlicht, die Charaktere, die dann da sind und so super realisiert und visuell dargestellt. Es freut mich immer noch, eine geil animierte Enterprise da über dem Bildschirm jauchen zu sehen. Das ist fantastisch. Ja, und du kannst ja praktisch in jedes Universum, in alles, was es gibt, kannst du ja mit dem richtigen Blickwinkel was Geiles machen oder eben was total Langweiliges. Das haben wir ja auch gesehen. Ja. Und das ist eben ein Space Opera Universum, wo einiges geht oder wo anderes nicht geht. Also, wie gesagt, also wenn jetzt jemand bei Kickstarter einen Fanfilm machen würde über diese Jugendkultur, die gerne Borg sein möchte im Star Trek-Universum, das würde auch funktionieren, würde auch irgendwie Star Trek sein. Und das wurde jetzt mal geschafft durch eine gewisse Art von Mut. Also was mich, wie ich, noch interessieren würde über die letzten 20 Jahre Star Trek ist, wie das alles passieren konnte. Welche Entscheidungen zu so langweiligem Quatsch geführt haben. Und dann auf einmal nicht mehr. Hoffentlich ist das mal Gegenstand irgendeines Dokumentarfilms, wo sich jemand recherchemäßig wirklich darum kümmert und das nicht durch oder vielleicht ein bisschen unabhängiger von Augen. Kann Simon doch machen, der will doch jetzt weg. Ganz genau, das könnte er dann. Nur ich stellt sich hier mich einpacke langsam. Naja, derjenige, der gerade abhaut, der muss es dann auch machen. Der kriegt die Arbeit zugeordnet. Der kriegt das dann auch zugeordnet. Aber du kannst uns Simon gerne sagen, bevor du dich von dann machst, der Star Trek, die Neuauflage und dann noch die Fortsetzung Into Darkness. Wie hast du die empfunden? Ich finde es super. Ganz im Ernst, ich war sehr geflasht einfach, weil das irgendwie mein Herz getroffen hat. Und jetzt gerade haben wir eben nochmal gesehen, die Lensflares nerven mich immer noch. Ja, sie muss nicht sein, ist völlig unnötig. Sie wurden extrem runtergedreht in Into Darkness zumindest. Und ich hoffe, es wird noch mehr in den neuen Star Wars Filmen. Hm. Aber allein die Enterprise, das ist gerade perfekt beschrieben, auch nochmal fliegen zu sehen in geiler Optik, ohne dass man denkt, das ist jetzt das Highlight vom Film, weil es toll aussieht und der Rest scheiße ist. Und nach diesen zwei fürchterlichen Folgen, Filmen, ja. War das einfach eine Offenbarung. Entschuldigung, da hat sich jemand wirklich mal dieses Nerd-Thema zu Herzen genommen. Und egal, was die Leute sagen, der hat sich mehr Mühe gegeben, als die Leute teilweise, die lange schon daran beteiligt waren, mit den Filmen vorher. Also das muss aber ja auch vielleicht mal sein, dass hier jemand Neues rangeht und sagt, ja? Ey, ja. Einerseits behandle ich das mit Respekt, andererseits fick ich auf eure dummen Konventionen. Diese Spock Mischung. Und dieser ganze Universal, dieses neue Universum, fick it, ey. Das ist doch scheißegal. Du lachst immer noch. Es sind immer noch, jetzt sind drei Roboter mit Schuhen da. Und Worf und Prinz Fauntleroy-Frisur. Ja, doch mit dazu. Also dafür, dass sich der Film, es gibt bestimmt einige Hardcore-Star Trek-Fans, die sich auch darüber echauffieren. Oh nein, wie konnten die jetzt Vulkan explodieren lassen, was eine enorme Szene ist, die gleich gezeigt hat, Bams, wir sind hier anderswo. Ja, ja, die Karten wurden alle neu gemischt und ich bin ist zum doch Beispiel, ordentlich, ich meine, es wird trotzdem Vulkanier geben, die Leute brauchen keine Angst zu haben. Aber Leute, ich sage das gleich, er macht Star Wars neu, ne? Und plötzlich explodiert Alderaan nicht. Oh nein. Explodiert nochmal, meinst du? Wow, nee, nicht. Oh, ja, denk mal drüber nach. Ja, doch, jetzt zugegeben, aber ich glaube, ich würde es durchgehen lassen. Nee. Ja, es gibt andere Sachen, die ich glaube, es ist eine andere Nummer, da kann man genau. Also, das ist ein anderes Universum. Es gibt schon Vergleiche, die man finden könnte. Ja, aber das sind andere Regeln. Natürlich, der könnte am besten nochmal zurückreisen, bevor Anakin geboren wurde und alles nochmal neu machen. Es gibt doch keine Midichlorians, klar. Aber das hoffe ich doch. Ich meine, es ist für uns eine unfassbare Erleichterung, dass man auch Filme in diesem Universum gucken kann von Star Trek, ohne sich dafür total schämen zu müssen. Ja. Und selber, nicht mal nur als Nerd schämen zu müssen, weil man es überhaupt guckt, sondern auch schämen zu müssen, weil es einfach echt schlecht ist. Es ist wie wahrscheinlich, als ob man ein Gericht nimmt, was man, oder Kinder essen es nicht gerne, und die verstecken den Brokkoli unter irgendetwas Leckererem für die sozusagen. Und hier kriegst du fast wie so bei einem trojanischen Pferd, du verpackst es in diese echt leckere, cool dargestellte, schön geschauspielert, auch gute Schauspieler dann, hier Chris Pine als Kirk ist echt gut, auch hier der Zachary Quinto als Nimoy und die ist anderen Rollen gut besetzt. Kennt ihr diesen Werbespot irgendwie mit Quinto und Leonard Nimoy? Nimoy und Quinto, die dann mit dem Auto zum Golfclub fahren. Ja, Alter, das ist so gut, ey. Zum Country Club. So, die ist auch schon sehr, sehr gut geworden. Gibt gut das mal. Nimoy und Quinto, das ist richtig geil. Das ist für BMW oder was ist das? Für Audi? Nee, Mercedes. Mercedes ist es, glaube ich, dann gewesen. Kann man sich auch dann gerne anschauen. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es so realisiert wurde. Und auch Into Darkness jetzt selbst finde ich persönlich nicht ganz so stark wie den ersten. Also bei mir war das so, ich habe den mit Gunnar geguckt im Studio-Kino, was ich nicht hundertprozentig empfehlen kann in Hamburg, weil das einen sehr schlechten Ton hat. Und fand es total toll und war wieder total glücklich, dass es nichts versaut hat. Und es hat aber sehr viel Zeug, was du nur verstehst als Fan. Was mir dann aufgefallen ist, weil ich habe das mit meiner Freundin geguckt, die den ersten Film geguckt hatte, Star Trek überhaupt nicht kannte, den ersten Film eigentlich ganz geil fand, den auch so begriffen hat, dann den zweiten Film auch gucken wollte, weil ja auch Benedict Cumberbatch da drin ist und dann einfach nichts begriffen hat. Okay. Und dann habe ich das versucht, mit ihren Augen zu gucken und dann habe ich auch gemerkt, nee, wenn du das jetzt nicht weißt, diese Szene am Ende, dass die jetzt umgekehrt ist mit the needs of the many way heavier than the needs of the, nee, andersrum, so, dann begreifst du viel einfach nicht, dann siehst du einfach nur ein komisches Geflasche nach dem anderen und eine geile Szene nach dem anderen und eine, also die Szenen funktionieren ja für sich an sich, aber die sind dann einfach nur so zack, zack, zack. Das finde ich aber interessant, ich hätte eigentlich gedacht, also da finde ich es fast schon ein bisschen hinderlich, wenn man schon so enorm in dieser Geschichte verbandelt ist, dass du es jetzt sofort siehst, dass es das Umgekehrte ist, weil ich hätte gedacht, das funktioniert auch für jemanden, der jetzt nicht so tief in der Thematik drin ist, das ist eben klar, ein Zitat an den alten Film, dass du jetzt die umgekehrten Rollen hast, dass Kirk sich opfert und Spock dann seine Gefühle Herr werden muss und auch. Ja, hätte ich auch gedacht. Samantha hat nichts begriffen und hat auch ihr Missfallen auch offen raushängen lassen. Sagst du da doof? Ja, in etwa so. Und hat angefangen, irgendwie, keine Ahnung, wieder nach Klamotten zu suchen. Online. Oder ich weiß nicht, ja, irgendwie sowas. Dann so geguckt. Also ich hab ihn mit Bardet damals geschaut. Wir hatten da tatsächlich sogar den Star Trek TV-Beitrag geschnitten. Das war zur 250. Folge dann und ich hatte den Beitrag dann dazu gemacht. Wo du das falsche Lied gesungen hast. Ja, genau. Das falsche Lied mit der falschen Enterprise und den falschen Clips, falsch, die mit dabei gewesen sind. Ja, aber auch als Insider. Wir haben den gemeinsam geguckt und der war zum Beispiel nicht so verbandelt, wie ich dann dort drin. Und ich hatte mich nicht vorab gespoilert, was jetzt hier die Rolle von Cumberbatch war. Ich auch nicht. Ich hatte meine... Cumberbatch. Ja, okay, das war dann auch klar. ich finde auch der Cumberbatch als Neuinterpretation des Khan. War fantastisch. Also allein, wo die Szene, okay, sprich es aus, sprich deinen Namen aus. Und da ging eben dieser kleine fucking Schauer über den Rücken, als es dann rausgekommen ist. Aber weißt du, was ich daran faszinierend fand? J.J. Abrams ist ja bekannt für seine komischen Rätsel, die er immer macht. Ne? Seine Mystery Box und Lost und überall seine Mysterien und Alternate Reality Games und Rätsel einbauen. Die Tatsache, dass der Charakter ja wie ich nur George Harrison heißt, was ja im Film John dann... John Harrison, glaube ich. Okay, George Harrison war ist ja einer von den Beatles. John Harrison heißt, was ja im Film... Ich fange den Satz nochmal an, weil ich jetzt verwirrt war. Die Tatsache, dass der Charakter, dass Khan in Wirklichkeit im Film nur John Harrison heißt, damit er es außerhalb des Films verbergen kann, dass es wirklich um Khan geht und da ein Riesenrätsel draus machen kann, dass es aber innerhalb der Story von dem Film eigentlich völlig irrelevant ist. So, ne? Weil das ja einfach nur ein Tarnname ist. Das finde ich ganz interessant und sowas habe ich noch nicht gesehen. Dass die Story eines Films von etwas beeinflusst ist, was eigentlich nur eine Marketingmaßnahme für den Film ist. Ja doch, gab es wahrscheinlich in Star Wars, aber General Grievous, den man nur kurz sieht und dann sich erst die Serie die Dings anguckt. Klar, aber das fand ich schon ganz schön hart. Project. Ja, richtig, aber da gab es trotzdem auch einen Film und dann hast du eine Marketingkampagne dazu gemacht, wie ich hier diesen Charakter geschaffen und schon überlegt, ey, wie können wir den geil verpacken, dass die Leute total rätseln und oh Gott, das ist ja ganz alleine. Mit seinem kleinen Peniswerkzeug vorne. Deine wird sich, glaube ich, jetzt opfern für die anderen beiden. So war es, er hat sich geopfert. Ja, oh und Gott, dieser Leben. Roboter hat keinen Schwanz. Ach nee, das war ein Zitat aus Ghostbusters. Dieser Roboter hat keinen Schwanz. Toll. Leute, ich gehe, es war schön. Wohin? Jetzt noch zur Arbeit. Wir sind Into Darkness. Spielen. Na, ich ziehe um. Ja, Into Darkness gehe ich jetzt. Das ist mein Name für die Redaktion. Dann mach das doch. Ist okay. Das ist alles kann man. Vielen Dank, Simon, dass Titanfall du... Titanfall spielen? Ja, ein bisschen Titanfall spielen. Wie schon den ganzen Tag. Wir haben kein Internet gehabt. Titanfall spielst du nicht von alleine, muss ich sagen. Irgendeiner muss tun. Wie viel waren es jetzt schon? 100 Stunden? 130. Okay, ja, dann muss ich nur noch 120 Stunden spielen. Das und dann muss kann so ich ein toller Job sein, den du hast. Nur arbeiten, nur spielen, spielen. Ich versuche gerade zu streamen. Ist nicht so einfach. Auf das der Xbox One dann direkt? Nee, PC, Twitch. Ach so, über Twitch. Okay. Aktuell in 360. Dann sag doch noch mal, wenn, je nachdem, ich hoffe, dass dieser bald hier ausgestrahlt wird, wenn ich fertig bin mit dem Schnitt. Wo könnte man dich eventuell streamen sehen? Unter welchem Nick? Ich habe auf Hitbox, habe ich Budimon. Und auf Twitch habe ich Guy with Gun. Guy with Gun? Ja, das war der einzige Name, der noch da war. Echt? Sonst niemand mehr? Ey, alles. Ich glaube, es war wirklich alles weg. Nicht Cool with Gun? Es war sogar Gay with Gun, glaube ich, schon weg. Julio 52. Ich muss gleich nochmal ganz kurz auf dem Klo da hinten streamen. So, weil ich hab da komm, da bin ich Stream. Hier zuvor gekommen. Ja. Nee, ich habe vielleicht ein bisschen vorbeigestreamt, aber müssen wir gucken. Dann du streamst auf dem Klo, dann bring ich Simon zu Tür. Nee, warte, Simon kann nochmal ganz kurz wir können nochmal ganz kurz, du holst mir noch ein Bier und Simon macht nochmal ganz kurz den Namen. Ich glaube, wir sind biertechnisch durch. Du hast ja keinen Gang, der 12 Meter geht. Ich mach dir noch einen Tee. Ja, okay, gut, bis gleich. Ja, dann können wir gerne drüber reden. Und zwar, jetzt sehe ich hier die Enterprise. Und ich sehe sie close up und es ist der Abbinder der Show. Und ich frage mich gerade, all diese kleinen Fensterchen, gibt es da eigentlich Gardinen? Oder haben die da was anderes? Können die ihr Fenster einfach... Ich meine, das ist ja auch ziemlich, wenn man jetzt mal überlegt, da kommt so ein Raumschiff, die haben ja ständig Treffen mit anderen Raumschiffen und mit anderen Aliens. Und dann können die einen Aliens von ihrem Raumschiff, vielleicht haben die ja auch ein höher gelegenes Raumschiff, und können dann durch die Fenster in dein Schlafzimmer gucken. Das ist ja schon ein bisschen, also haben die da Gardinen? Weißt du, was oder? Der Twist ist? Dass ich extra die Gardinen offen lasse, damit die Aliens reingucken können. Ja, deswegen bist du ja auch auf vielen Alien-Planeten verboten. So ein Silhouette von mir mit einem X. So drüber, so das Ghostbuster-Symbol, wo ich deine dann mit Silhouette drauf bin. Deine Silhouette würde ich unter 8 Milliarden Menschen erkennen. Aber Simon, danke nochmal, dass du dich die ganze Zeit mit uns nochmal hingesetzt hast und geklönt hast. Ey, gerne, ich würde auch länger, aber ihr wollt ja immer zu lange. Ihr wollt ja einfach, ihr habt ja nie genug. Es ist sehr merkwürdig, dass Star Trek immer so ein Ultra... Okay, wie viele Stunden haben wir jetzt? Sind es ungefähr 10 mehr, gell? Nein, 10? Es sind 2 Stunden 47 gerade. Nein, ich meinte mit den anderen zwei Teilen. Achso, mit den anderen zwei Teilen sind es 20 insgesamt. Der, 20 der, Stunden? Du spinnst doch! Ja, der erste war 3,5 und der zweite war 14 bis 15 Stunden. Und jetzt haben wir noch fast, da war ich nicht dabei, gell? Was? Doch, da warst du dabei. Da war ich dabei? Den haben wir direkt im Anschluss, den zweiten Star Trek Podcast. Da war ich dabei? Ja, da, natürlich warst du dabei. Da kann ich mich ja komplett nicht dran erinnern. Alter, du warst aber ganz schön besoffen am Schluss. Ja, aber weil die Dinge auch 7 Stunden gehen. Aber wir was willst du denn machen in 7 Stunden Alter, reden? Du hast gelabert, du hast erzählt. Aber ich weiß aber auch, weißt du, woran das lag? Auf. Wir haben doch das Riker-Trinkspiel gespielt. Jedes Mal, wenn er irgendein Alien angeilt, dann einen Shot nehmen. Alter, wir haben, glaube ich, 3 DVDs durchgeguckt. Ja. Nee, ich war nicht dabei. Wir haben den Audiokommentar noch gemacht für, du weißt doch, für Farpoint Station. Du hast auf dem Stuhl aber gesessen. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin unglaublich. Ich muss mir das nochmal anhören, ob jetzt gerade das hier die Wahrheit ist oder ob ich hinters Licht geführt werde. Du kannst dir gerne anhören, der liegt ja da rum. Moment. Wie viele Lichter siehst du? Ja. Wie viele waren es denn eigentlich? 4 Lichter waren es. Da sind 3 Lichter. Nee, 4, gell? Nein, es waren 4 Lichter und er musste 5 sagen. Er sollte 5 sagen. Ja, nachdem er fand Sinnlos im Weltall, hätte sich das mal. Das wäre noch eine gute Folge gewesen für Sinnlos im Weltall. Ich kann nicht zählen. Ja, ich kann es mir direkt vorstellen. Wer sind sie? Du Schisser, zähl die Lichter, du Schisser. Ja, aber danke nochmal, Simon. Wir werden uns dann nochmal. Es hat mich wieder sehr gefreut, Simon. Mich auch. Mach's gut, viel Spaß mit Teil der Folge. Ich sehe den Luke nur, wenn ich ihn auf der Arbeit zufällig treffe. Ja, oder wenn du im Fernsehen einschaltest. Ich habe ihn vor Jahren nicht mehr gesehen. Ja, wir können gerne wieder trinken gehen demnächst. Ja, und wenn du nicht nach London willst. Ja, dann kommen wir in London. Okay, machen wir. Ja, mach ich nochmal kurz die Tür zu. Ja, sonst kommt er wieder rein. Sag noch mal, wie sexy Cumberbatch ist, bis ich zurück bin. Nein, das gehört ja gar nicht hierher, weil das gehört ja in den Sherlock-Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann. Da hatten wir auch sehr viel Spaß. Nein, was kann man abschließend nur sagen? Also, wir sind... man kann überhaupt nichts abschließend sagen. Es ist alles auf einem Niveau und einem Level angekommen inzwischen, wo man über das Star-Trek-Universum reden muss, als ob es eine seltsame eigene Dynamik angenommen hat, die, wenn man sie von Anfang bis Ende beobachtet, man muss davon ausgehen, dass es ein ganzes Universum gibt, das gegen Ende hin immer dümmer wird, dann sich seiner selbst aber bewusst wird und sich selber rettet. Geht es gerade um den Podcast hier oder um Star Trek? Nein, ich finde es sehr gut, dass Simon tatsächlich nachher der Ansicht war, wir hätten einen zweiten Podcast aufgenommen. Das hat schon sehr gut geklappt. Es ist aber auch ein bisschen beängstigend. Er hat es dafür für realistisch gehalten, weil das eben solche Ausmaße hier wieder nimmt. Wieso, wie lang ist denn das jetzt? Wir sind bei 2 Stunden 50 Minuten angekommen. Wir wären länger, wenn er nicht irgendwie noch 1 Stunde verschwunden wäre, weil er nicht gewusst hat, dass der Laden der Edeka einfach 5 Minuten entfernt ist und nicht zum Penny gelaufen ist. Der ist einfach 3/4 Stunde zum anderen Laden hingegangen für die Pizza und ich habe den Ofen zu lang vorgewärmt. Das tut uns jetzt sehr leid, liebe Zuhörer, die ihr lieber gerne noch mehr gehört habt. Da könnt ihr euch bei Simon bedanken, der einfach nicht weiß, wo er ist. Hey, aber das ist sowieso auch in dem Umfang, wo wir es hier gemacht haben, ich denke, ausführlicher, als wir uns auf dem Punkt und ohne extra drumherum gelabert, hat nie jemand das zusammengefasst. Ich bin mir nicht... Ja, genau, vor allem ohne drumherum gelabert. Wir, also auf dem Punkt, konkret, Infos, Bonmots, und interessante Anekdoten. Ja, auf jeden Fall, lass mich mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas aufgeschrieben habe. Schau doch da nochmal vorbei. Firefly Enterprise, Janeway, nur der Doktor war Voyager gut. Ich fand's komisch, dass es diesen Geheimdienst nachher gab. Sektion 31? Hießen die so? Ja. Gab's nicht, aber wir haben überhaupt nicht über die Spiele geredet, weißt du? Haben wir das nicht im letzten Mal dort gemacht, aber das können wir gerne hier nochmal ein bisschen... Ich glaube nicht, weil ich habe es mir nochmal angehört, obwohl es erst letzte Woche war. Ich hätte gedacht, dass wir beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gequatscht haben. Die Adventures fand ich ganz cool. Die Interplay-Sachen, die waren richtig geil. 20th Anniversary, wo die alten Star Trek-Geschichten dann gewesen sind, plus Final Unity hat mir sehr gefallen, das Star Trek TNG Adventure. Also wo du Picard und Borg und sowas dort mit dabei hast. Das hatten wir das in der Sendung? Das war aber so ein First-Person-Shooter, oder nicht? Nee, das war... der First-Person-Shooter war das klingonische Ding doch auch, ne? Warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. Also ich weiß, lass mich mal kurz checken. Es gab diese Interplay-Dinger und die waren richtig cool. Genau, das erste war rausgekommen zum 20-jährigen Jubiläum. Genau. Und dann gab es eben 2 Teile, die mit den Kirk und Spock und so gespielt haben. Und es gab eines auch in dem Stil, aber mit Picard und Data namens Final... Von Spectrum Holobyte war das damals sogar. Ernsthaft? Ne? Gut, an das erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, gab es nicht auch so geile Sprachaufnahmen für das Ding? So, das war doch echt vom Feinsten. So, das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber hier, ich zeige dir mal Bilder von... Und du konntest alles scannen. und den ganzen Krams. Das konntest du machen, ja. Das wäre so eine Sache, die hätten gerne so was Metroid-mäßiges machen können, wo man Sachen dann scannt und macht. Also so sah Final Unity aus. Ah, ich erinnere mich vage, aber das sind natürlich die alten hier. Oh, da spielt jemand gerade auf einem Handy da so drauf. Aber das war auch mit so, dass man auf Planeten runtergehen musste. Ja, Spectrum okay. Holobyte noch gemacht, die normalerweise eher Simulationen angestellt haben. Wie ist doch mal, die hatten so komische Namen, die Interplay-Titel, so Untertitel, Star Trek, Videogames. Ich weiß, dass es jede Menge Shooter in den 90ern gegeben hat. Das Spiel, was so diese TNG- und Voyager-Kontinuität hatte. Star Trek, wie hieß es nochmal? Aber die waren ganz gut. Der zweite Teil war ein echt guter Ego-Shooter. Der hat mir Spaß gemacht. Doch, wir hatten mal so einen. Und ich weiß auch, dass alle überrascht davon waren, wie gut das Ding eigentlich war. Da Star Trek-Spiele. Ich sag dir gleich den Namen. Star Trek, also 25th Anniversary Judgment Rights waren ja, die ja, alten. Ja, das war, ja. Und wo ist es denn hier? Elite Force. Das war's. Star Trek Voyager Elite Force, wo du auch gegen Borg und so weiter gekämpft hast, Ego-Shooter. Ja. Und es gab das Deep Space Nine The Fallen und Klingon Honor Guard. Das The Fallen war ein Ego-Shooter mit Buttlets, glaube ich. Dass du dann, das kann ja nur gut sein. Es kann nur gut sein. Da wäre es toll gewesen, wenn du sowas für die PS3 gehabt hättest und dann für Move dann so ein Buttlet. Das wäre ein Buttlet-Controller. Also ganz ehrlich, diese Buttlet-Kämpfe sehen auch alle ziemlich dumm aus, muss man ehrlich gesagt mal sagen. So, weil ich, ja, ist schon ein geiles Ding, aber so wie Worf damit kämpft, das soll ja wahrscheinlich irgendwie so eine exotische Kampfart und Weise sein. Aber ja, das gute Buttlet-Kämpfe sieht man auch allerhöchstens bei DS9 gegen Ende hin, wo es dann diese großen Schlachten, die Jem'Hadar gegen die Klingonen in so riesigen Massenkämpfen dann gibt. Mhm. Da gibt es auch diese eine tolle Folge, die dann quasi so die Ruhe vor dem Sturm sozusagen ist, wo, da war ja Nock, der Neffe von Quark, in die Föderation eingetreten, wo er sein Bein verliert. Ja, ja. Ja, ja. Na, wo dann es diesen Sturm auf diese Station gibt. Wo sie eine Leber nachwachsen lassen können, aber kein Bein. Das stimmt, das nicht mit dem künstlichen Bein. Aber da gibt es diese eine Diskussion dann, oh, die Klingonen werden uns angreifen im Außenposten und die unterhalten sich dann zwei, was ist besser? Sollte man geköpft werden von dem Buttlet, sieht man dann vielleicht das Letzte in seinem Kopf noch, sein kopfloser Körper, weil da noch das Blut durchfließt und alles und so weiter. Und die haben sich über die besten, so ironiemäßig über die Todesmöglichkeiten unterhalten, sehr viele coolen Sachen. Da kommt das Videospiel bestimmt nicht ansatzweise ran. Star Trek Online, das läuft noch, ne? Ja. Da hast du doch hier auf den Schirm und dann den Bird of Prey. Das war online, ach ja, richtig. Schöner Beitrag. Da hatten wir nicht viel Spaß mit. Der Dreh zumindest. Das war ein Beitrag von Nils. Ja, da habt ihr... Da das habt ist ihr sein auch erster, glaube ich. Da habt ihr, er hat ja, glaube ich, so ganz komplette TV-Beiträge, nicht mehr so viele gebastelt, aber das Star Trek-Ding, da habt ihr euch ja schön ausgetobt. Nicht mehr so viel gebastelt. Nee, also der hat ja mehr Online-Sachen gemacht. Ach so, und dann vor der Kamera. Ja, ja, aber ich meine so richtig TV-Beiträge von Anfang bis Ende. Ja, das war sein erster auf jeden Fall, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Star Trek Armada steht hier, Strategiespiele, da war ich leider nie wirklich drin. Birth of the Federation. Das war, also ich glaube, dass die Tatsache, dass wir das beides alles nicht wissen, sagt irgendwie viel über die Qualität dieser Spiele aus, würde ja. ich jetzt einfach mal also sagen. Also ich bin Adventure-Fuzzi und ich hatte mehr als genug mit 25th Anniversary die und waren richtig Judgment gut. Rides. So, die haben also sehr viel Spaß gemacht. Die haben auch den Ton irgendwie sehr geil getroffen. Ich glaube, da waren auch sehr viel so Witze und Pille und dann Spock haben sich irgendwie verarscht. Ja, auch war es nicht auch so, dass du musstest schon aufpassen, ist ja ein altes Adventure-Interplay gewesen, du könntest doch relativ leicht sterben. Ja, oder? Ja? Und ich glaube, es war auch, also du hattest auch immer, wenn du so runtergeblieben bist, hattest natürlich auch deine Redshirts dabei. Natürlich, und klar. Die sind dann auch gut und ordentlich gestorben. Das gehört auch mit dazu. Wo man sich noch ein bisschen austoben kann, es gab ja diese Spiele, die quasi so als interaktive DVD gedacht waren. Da gab es noch Star Trek Q, wo dann hier John Delancey so über, ha, du bist der Neue hier. Und da musstest du bei der Videokassette immer wählen, links oder rechts. Ja, und mit Gauron mit doch auch. Mit Gauron, wo der davor steht und dann irgendwelche klingonischen Sätze sagt. Mok Chothra. Oh Gott. Ja. Bish. Ha. Zach. Ich glaube, das fand ich immer faszinierend, aber nie so faszinierend, dass ich mir tatsächlich gekauft hätte. Ja, das gehört so zu, das waren wahrscheinlich so Kassetten, die man bei Brettspielen dann dazu geguckt hat. Ja, ne? Natürlich, das waren gesagt, so VHS-Kassetten. Ich habe gerade so eine Folge von Community gesehen, wo es darum ging. VHS-Kassetten reingesteckt und dann lief dann das Spiel eine du Stunde. Und dann vor, wenn du auf diesem Feld gelandet bist, alle, und die, das an. Ja, alle, die auf einem roten Feld stehen, geht 5 Felder zurück. Der arme Gauron, also nicht arme Gauron-Schauspieler, weil er wahrscheinlich sehr viel Geld dann dafür bekommen hat, in Anführungsstrichen viel Geld, aber hat Geld dafür bekommen, da zu stehen und dummes Zeug in eine Kamera zu labern. Wo du das gerade sagst, also da stellt sich mir natürlich die Frage, wo sind sie denn alle jetzt? Ich denke, da sie für viele Rollen, es wurden ja nicht jetzt keine großen TV-Stars geholt oder entweder es wurden TV-Stars dran gemacht. Ne? Ich weiß, dass ja Patrick Stewart, der ist ja, hat viel, also Filme gemacht vorher, Großteil. Da war hier John Boorman, hier, wie heißt es nochmal, Excalibur, aufgetreten. Oder da gab es doch diesen Film mit Mel Gibson, der sich um so Spionage und so gedreht hat. Dune hat er gemacht. Bei Dune war er dort mit dabei. Patrick Stewart, wie viele andere, wieder zurück ans Theater. Macht viel Theater, das stimmt. Der hat ja gerade einen Broadway-Run gehabt, Patrick Stewart. Der ist also in New York dann viel gewesen. Der trägt ja auch regelmäßig bei der Daily Show und Colbert Report auf. Es war fantastisch. Hast du die Geschichte mitbekommen, wo die Chinesen auf den Mond so eine Art Rover geschickt haben, wieder Mars-Rover dann gewesen ist, haben die Chinesen eben ihr eigenes Gerät dorthin geschickt. Und das Tolle war, die Chinesen haben das so anthropomorphisiert. Also die haben dem eine eigene Stimme gegeben. Und nachdem das Ding auf dem Mond gelandet ist und dann so kurz davor war, kaputt zu gehen, haben sie quasi so einen Abschiedsbrief formuliert. Oh, ich merke langsam, dass das Licht ausgeht, aber zumindest habe ich meinem Volk gedient. Ich werde jetzt noch einen Blick auf den Mond werfen und dann sterben und so weiter. Also wirklich, die Chinesen haben das so als Pressetext rausgegeben. Und dann hat Patrick Stewart in so einer Verballhornung, hat er sich als dieser Mondrover angezogen und diesen Text rezitiert. Fantastisch. Also solche Sachen machen die heutzutage. Ich weiß, Patrick Stewart, Jonathan Frakes ist Regisseur, hauptsächlich viel TV-Sachen gedreht. Auch hier. Was denn inzwischen? Der hat, wenn du dann guckst, der hat für alles mögliche TV-Folgen dann gemacht. Den wirst du dann bei 24 und Lost und bei solchen Geschichten da gesehen haben. Auch hier Tom Paris, der Darsteller, ist auch großer in Anführungsstrichen, aber viel TV-Regisseur. Ernsthaft, kann ja jeder scheinbar, ne? In Anführungsstrichen. Also Alexander Siddig war ja bei 24 dann als Terroristenführer. Syriana auch mit dabei gewesen in der Rolle von George Clooney. Der spielt viele Terroristen inzwischen. So. Ja. Mir fällt jetzt keiner ein, der ist dann richtig, sagen wir, so groß rausgestattet, dass er jetzt der richtig große Filmstar ist. Entweder waren die danach schon zu alt. Will Wheaton hat ja, also hat er eine gewisse Nerd-Präsenz, der hat ja dann angefangen zu bloggen und so weiter. Und seine beste Rolle bei Big Bang Theory als Antagonist, der liest Bücher. Ja, also bei dem würde ich sagen, der hat, wie ich, aus dem Ding, was er da gemacht hat, eine Karriere gemacht. Das stimmt, ne? Also praktisch, ich bin ein Nerd und ich bin der geilere Nerd als du, weil ich habe Wesley Crusher gespielt. Und er ist der Proto-Nerd dann eben auch. Also alles, was jetzt, jeder hat schon mal bei irgendeiner TV-Serie mitgespielt und jetzt kommst du und willst der Nerd sein. Will Wheaton hat's erfunden. Ja, im Grunde so, ja. Im Grunde ist es. Ich fand's immer schade, dass nicht so viel aus Brent Spiner danach geworden ist. Da gab's ja eine kleine Rolle hier bei Independence Day, weiß ich noch, als verrückter Wissenschaftler. Ja, das stimmt. Ne? Und war nicht mehr viel, außer sich selbst als Parodie spielen, auch bei Big Bang Theory, aus seinem Truck dann Figuren verkauft. Ich habe ihn, glaube ich, mal bei Twitter, habe ich ihm mal kurzfristig gefolgt, bis mir das zu deprimierend wurde, weil er irgendwie sagte, ich habe gerade ein Casting gehabt, aber ich habe es nicht mal geschafft, eine Leiche bei CSI zu spielen. Oh. Und dann denkst du so, oh Gott, okay, ja, scheiße. Das ist schade. Also in Einzelfällen, das ist ja schon gesagt, Kate Mulgrew jetzt bei Orange is the New Black. Genau. Viele sind am Theater und das Problem in Anführungsstrichen ist hierbei, dass das für jemanden, der nicht in der Szene da dabei ist, und viele Sachen werden ja auch nicht aufgenommen und dann gezeigt, dass du quasi denkst, wo sind die denn von der Erde runtergefallen? Ja, klar. Ich meine, natürlich viele Serien-Schauspieler siehst du ja nicht unbedingt überall immer, aber so, man denkt ja, das waren ja Leute, die wir für eine Weile richtig geil fanden. Eigentlich quasi als extensives Familienmitglied. Du hast, hast die Leute besser gekannt als manchen vierten Cousin bei dir in der Familie. Genau. Ja. Du hast wahrscheinlich sehr viele vierte Cousins gehabt. Ja. Wie das bei euch Griechen so ist. Man weiß ja, wie das alles da alles die gleichen abgeht. Eltern dann. Genau. aber das stimmt schon. Also, und deshalb frage ich mich das jetzt gerade einfach, was aus so vielen von diesen Leuten geworden ist. Vor allem bei solchen Leuten, jetzt wie Quark, haben wir gerade gesagt, der hat ja noch den bei Buffy gespielt. Genau. Und der taucht bestimmt auch in vielen anderen Sachen. Und bei dem funktioniert es ja, weil du weißt ja gar nicht, wie er aussieht. Also, LeVar Burton war jetzt auch gerade ein paar Mal bei Community. Mhm. Irgendwo habe ich auch hier René Auberjonois dann gesehen, also den Odo. Stimmt. Der hat da auch früher, also als er noch relativ jung war, bei MASH, dem Kinofilm, mitgespielt zum Beispiel. Ja, genau. Ja, war, das stimmt. Da war Father McKay, glaube ich, dort, in der Kinorolle zumindest. Und das geht ja bei dem. Der macht einfach seine Schminke ab und fertig. Dann ist er wieder jemand anders. Oder Worf, ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, diese Folge, wo die alle auftauchen, dann irgendwann mal ohne Schminke. Viele machen auch Voice-Acting zum Beispiel. Ich glaube, speziell jemand wie Michael Dorn ist ja ein sehr großer Voice-Actor, hat auch eine tiefe, sonore Stimme, der passt ja auch bei sehr vielen Sachen gut rein. Das kannst du lange Jahre weitermachen. Nimm Mark Hamill als Beispiel, wenn jetzt nicht die neuen, also dass er wieder beim neuen Star Wars dabei ist, aber den kennen vielleicht eine andere Generation. 30 Jahre gewartet, bis er wieder eine Rolle kriegt. Ja, ja. Aber ey, der ist für manche, glaube ich, genauso ikonisch als Joker in seiner Sprechrolle, als Fall. Er für viele als Luke Skywalker Auf ist. Auf jeden Fall, das ist völlig richtig. Der mit dabei kommt. Bin sehr gespannt, ob Carrie Fisher jetzt Jabba the Hutt spielt im neuen. Nein, sie hat ja wieder abgenommen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hat sie Jabba ist ja tot gewesen, aber vielleicht hat er es ja auch überlegt wie Boba Fett. Und irgendwie, dann haben sie doch noch zueinander gefunden, Slave Leia und Jabba, und dann vielleicht ein Kind gehabt und sie spielt das Kind. Ach, dafür, dass ich so entmutigt wurde vor, es sind mittlerweile auch schon 15 Jahre her knapp, ne? Also sogar noch länger, 97 waren die Special Editions. 99. Ach so, die Special Edition, 99 war Episode 1. Die Special Editions und 99 war Episode 1, ja. Also auch so lange zwischen den Remakes und hier, wie ja, es bei zwischen den Remakes und den Originalen ja, dann gewesen ist. Das stimmt. Krasser Shit und so weiter, aber ich glaube, ja. Der Geschmack für mich, dass Star Wars dann quasi für mich gekillt wurde. Na, ich freue mich doch auf den Abrams-Film. Hast du Clone Wars geguckt? Nee, habe ich nicht geguckt. Das kann man tatsächlich über weite Strecken sehr gut gucken. Habe ich öfters mal gehört. Es ist wirklich so. Also gerade jetzt, die haben das Ende ist jetzt ja gerade gelaufen. Da sind wie ich, also das ist 10-mal besser als die Filme. Also die haben den Original Spirit, so von Abenteuer. Mhm. Auf jeden Fall auf viel, viel, viel besser und viel, viel gutes Zeug dabei. Auch hin und wieder mal Quatsch, aber viel gutes Zeug. Ja, ich muss einfach mal gucken. Zum Glück gibt es dann auch vernünftige Optionen, wenn man sich in TV-Serien, in Büchern findet man bestimmt viele cool geschrieben. Ich glaube, wir haben auch nicht so über Star Trek-Bücher und so weiter dort geredet. Es gibt ja einige interessante weiterführende Geschichten, die man auch als Audiobuch bekommen hat für die Leute, die keinen Bock aufs Lesen. Dann haben Q, wo dann die Verbindung zwischen Trelane und Q dann hergestellt wird. Ja. Trelane aus der alten Star Trek-Serie. Oder ich habe hier noch ein Kindle-Buch über die Titan dann bekommen, was ja auch... Ja, da will ich nichts mit zu tun haben. Nee? Nee, ich habe gerade noch mal geguckt. Das ist doch dann, wo Riker der Chef ist. Schiff hat, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss man aufpassen. Also ein paar Sachen wurden mir empfohlen, was so, ich glaube, da findet man auch erweiternde Geschichten, was jetzt so Bücher und so weiter bei Star Trek angeht. Wir haben überhaupt über einen meiner Lieblingscharaktere nicht gesprochen und auch ein sehr schönes Buch, das ich schon gelesen habe, über Garak aus Deep Space Nine. Stimmt, ja. Garak, ja, ist, der war cool. Ist er ein Schneider oder ein Assassin, man weiß es nicht. Es gab das fantastische Buch Stitch in Time, hieß es. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das hat sogar der Schauspieler von Garak selbst geschrieben, dann der die Vorgeschichte dann zeigt, wie aus Garak dann eben diese Person geworden ist als Jugendlicher in den Straflagern, der Cardassianer und so weiter. Toller Charakter, toller Schauspieler. Das Buch kann ich sehr empfehlen, auch wenn es wirklich schon 10, 15 Jahre her ist, dass ich es gelesen habe. Also ich habe früher viel von diesen Star Trek Tie-In-Sachen gelesen. So. Mhm. Und ich glaube, nur in den wenigsten Fällen war das etwas, was jetzt wirklich haften geblieben ist. Ich habe, glaube ich, mal, es gab ja nicht nur Christopher Pike, sondern es gab ja auch noch diesen, hieß der Robert April? Oh ja, da war doch was, ja. Es gab noch einen, bekannt vor. Ja, es gab nämlich noch einen Kapitän, der Kapitän der Enterprise war vor dem Pike. Und da war nämlich der Vater von Kirk eigentlich an Bord. Ah, so, das war in diesem Buch drin. Das war das, was dann der Abrams-Film nochmal ein bisschen umgebogen hat. Ja, genau. So, und das habe ich mal gelesen. Und letztendlich für mich... Eric Banner ist der Bösewicht bei Star Trek, beim J.J. Abrams Remake, der den Hulk mal gespielt hat. Eric Banner. Nee, das ist Bruce Banner. Bruce Banner ist B-A-N-A. Eric Banner. Ach so, wieso? Ich dachte, das sollte der Typ werden von Girls. Ich habe Girls jetzt nicht geschaut. Ich weiß nicht, wer da mit dabei ist. Der Freund von Lena Dunham, der erste. Ist ja also, egal. Der erste Hulk war er. Im Angli-Film. Furchtbarer, ja, genau. Ja. Ist das nicht... Ist Eric Banner nicht der Klingone, der Romulaner? Doch, das meine ich ja, das ist der Böse. Ach so, ich dachte, du redest das von Star Wars. Nein, mir ist das gerade nur eingefallen. Ah, jetzt, weil das, alles klar, gut. Entschuldige, nein, das meine ich nicht. Ja, Eric Banner, ja, richtig, vollkommen richtig. Nee, das Problem, was ich habe mit vielen von diesen Tie-In-Sachen ist genau dasselbe Problem, was ich mit Traumsequenzen in Filmen und Büchern habe, ist, dass es keine Regeln gibt und du einfach überall hin kannst und einfach alles machen kannst und damit hat das für mich keinen Bestand. Ja, ey, du musst es unter den Aspekten sehen, du bekommst jetzt nicht Kanon sozusagen zugeschrieben. Nee, und damit ist es so, also wenn es alles sein kann, kann es eben auch alles sein und damit hat es keine Relevanz für mich. Also manche Sachen sind legitimiert, glaube ich, also man kann sich immer drüber streiten, was gilt jetzt so als Kanon, was ist dann wirklich in der Geschichte verwandelt einer Serie. Ich glaube, Enterprise hat ein paar Sachen in den Büchern, die festgelegt wurden, mit reingebracht in einige der Folgen, ja, um das da so zu legitimieren. Und auch, nimm als Beispiel mal die animierte Serie von dem alten Star Trek. Da gab es noch ein, zwei Staffeln von diesen Filmation-Leuten, die ja, Real Ghostbusters und alles gemacht haben. Eine relativ schlecht anzusehende, aber ich glaube teilweise lustige Geschichten, die auf Scripts basiert haben, die nicht verfilmt werden konnten, weil die Serie abgesetzt wurde, die Originale. Dass da einige Fakten auch dann später mit in die Serie und in die Filme reingeflossen sind. Ja, klar. Also letztendlich, warum auch nicht? Also für mich ist nur dieser fehlende Rahmen und dieses, also wenn ich wollte, könnte ich da jetzt auch sonst was einbauen. Und dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit habe, ist für mich einfach, da macht es einfach keinen Sinn mehr. Dann kann ich mir genauso gut selber irgendwelche Geschichten ausdenken. Die haben dann genauso Gültigkeit wie alles das, was ich irgendwo lesen kann. Ich habe gerade dein Wasser gekocht und es vergessen. Ist okay, ich habe auch gar nicht mehr so Durst. Da ist noch ein bisschen Schokomilch da. Ja, lecker Schokomilch. Ich wollte auch nur, dass jemand wieder alleine was machen muss. Ja. kann ich absolut nachvollziehen. Man wird sich bestimmt mittlerweile bei Amazon oder sonst wo dann durch die Empfehlungen mal durchgucken können, wenn man denn noch Lesestoff brauchen würde. Ja, also wenn man das wie ich brauchen würde. Also dieses Titan, ich habe wie ich das Gefühl, also ich habe es nicht gelesen und da werden wahrscheinlich einige aufschreien, wenn ich das jetzt so behaupte, ohne dass ich es je gelesen hätte. Mein Bauchgefühl sagt mir, das ist Quatsch. Ich habe vorher nochmal geguckt, was es so gibt und es gibt ja wie ich einiges. So, hier tut sich DS9 nochmal zusammen mit den Jungs und sie fliegen dahin und die von Voyager sind nochmal. Ich glaube, das muss echt nicht sein. So, also wenn man es jetzt wirklich wollen würde, dann ja, aber warum? Ich belasse es bei der einen Empfehlung auch. Ich hoffe, dass da der Zahn der Zeit nicht sozusagen meine Erinnerung da getrübt hat, aber A Stitch in Time ist echt gut gewesen. Nee, es gibt garantiert Ausnahmen. Also ja, ich erinnere mich auch noch an ein so ein komisches, so ein bisschen Comedy-mäßiges Buch, was ich damals auch gelesen habe, was geil war. Aber ey, wenn man gute Science-Fiction lesen wollen würde, kann man auch wie ich andere Sachen lesen, als nochmal die Sachen, die man im Fernsehen gelesen hat. Also das bringt es echt nicht. Dann lass uns das doch mal abschließen mit so einer kleinen Spontanrunde, eine Richtung, was dir als erstes in den Kopf kommt, ohne jetzt tiefer drüber nachzudenken. Aber deine liebste Star Trek TV-Serie? Mein Lieblings ist TNG. TNG, ja, muss ich auch sagen. Auch wenn es manchmal schwankt ein bisschen, aber TNG ist eigentlich, ich bin aufgewachsen mit TNG. Ja, eben, das ist, hat ja auch immer was mit persönlichen Gefühlen und Vorlieben zu tun. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, das kann man jetzt nicht sagen, objektive Qualität, aber da hatte ich, glaube ich, letztendlich am meisten Spaß und Gedöns mit dir. Schlechteste Serie? Ja, Gott, also Enterprise und Voyager sind beide furchtbar. Ja, Enterprise deutlich für mich. Also, da gibt es noch mehr bei Voyager, woran ich mich dran heften kann. Ja, es ist so. Also ich würde persönlich sagen, also weil ich auch von Voyager tatsächlich da noch mehr gesehen habe und dass ich Voyager noch schlimmer finde aufgrund von K. Mulgrew und Enterprise einfach dann so, ja, es war schon für mich nicht mehr so hart. Und verschleudertes Potenzial ist wahrscheinlich schlimmer, als wenn nie Potenzial dann da gewesen ist. Völlig richtig, ja. Ja. Lieblingscaptain? Schwer, die Frage hatten wir uns schon am Anfang vom letzten gestellt und wollten wir dann beantworten. Ja, ich glaube, es ist auch Picard. Also ich mag Kirk auch, aber ich find Picard einfach noch ein bisschen, habe ich länger geguckt. Also hat er aber mehr Staffeln gehabt als Kirk. Es ist so sackschwer. Ne? Und also irgendwann ist es auch schwer, Kirk von Shatner zu unterscheiden. Ich würde Picard in der Hinsicht sagen, dass ich würde Picard, wenn man ihn auf die Serie beschränkt, weil ich fand so, was er in den Filmen durchgemacht hat, da und da, das war cool bei First Contact, aber der Rest war ein bisschen so dahingeplätschert und ihn in Rollen reingedrängt, wo es nicht unbedingt hinten hingehen hätte sollen. Mir gefällt der Denker Picard, der auch wirklich mal Hand anpackt, wenn es nötig ist, aber wirklich, das war mal ein Hauptcharakter, der eben nicht auf Archetypen so richtig basiert hat, sondern für sich seine eigenen Archetypen dann geschaffen hat. Oh, und der Serien-Picard ist eigentlich, da kommt wenig daran. Ja. Habe ich mit dazu gehört. Lieblingskinofilm? Lieblingskinofilm. Also ich mochte, wie gesagt, Star Trek 4. Ich glaube, First Contact. Wieso nimmst du mir meine Antworten vorweg? Was soll denn das? Ja, ich habe ihn vorhin vergessen, First Contact, dass es den gab. Aber ich glaube, es war First Contact, da war ich so richtig begeistert. Das ist voll böse. Ja, als Kind Star Trek 4, heutzutage Star Trek 8 bei dir. Ja, ja. Würde ich auch dabei bleiben. Obwohl, ich muss ein bisschen Zeit vergehen lassen, was jetzt Star Trek, den 2009er angeht. Achso, die habe ich jetzt rausgenommen. Der könnte irgendwo dann da nochmal mit reinfließen. Die fand ich beide auch toll, so, aber die von den alten, ja, First Contact. Ja, Top-Antagonist, hast du da irgendwas für dich? was ins Gehirn, was ins Gehirn springt, was nicht unbedingt gleich Kahn ist. Nee, generell fand ich, als die Borg damals aufkamen, fand ich die Borg, also Locutus. Mhm. Würde ich sagen, Locutus war absolut großartig. Q. Mhm. Ja, ich würde sagen. Ach, Q ist schwierig. Man sollte ihn eigentlich als Antagonisten dann klassifizieren. Er war ja der Bösewicht des Ersten, ja. Aber eigentlich war er mehr... Ach, das ist schon schwierig. So der Trickster, so, ne? Aber Q ist schon, ist natürlich ein Gegenspieler, ein bisschen anderer Gegenspieler als jetzt einfach nur ein rein böser Gegenspieler. Ja. Unabhängig, was mit ihm am Ende passiert ist, aber Garak habe ich sehr gern gemocht oder zumindest ihn verfolgt. Mhm. Ne? Und mit dem allen, was da drumherum gewesen ist und hier und da. Wenn der ganze Shit am Ende nicht gewesen wäre, ach, egal, Garak. Ja, ja, ja. Würde ich dann jetzt dann zusammen. Wieso, wie hatten sich das aufgelöst bei Garak? Ist er gestorben, jemand? Ich glaube, die Paargeister, es gab ja auch dann nicht die guten Wurmlochwesen, sondern auch die bösen. Diese komischen Paargeister haben ihn dann gekrallt und ihn dann vaporisiert oder in die... Wieso muss ich an Herr der Ringe denken? Haben sie ihn in so eine Vulkanhöhle reingeworfen? Das war doch, ne? Die haben wie Frodo und Gimli, wollte ich schon sagen. Wer ist er nochmal? Der Kleine. Samwise. Nicht Samwise, der Gollum. Mein Schatz Gollum. Die haben, glaube ich, also Picard und er haben in solchen Feuerhöhlen miteinander gekämpft und dann kamen die Paargeister und haben ihn in die Lava geworfen. Den also Ringgeister Gollum, da ist schon, wie ich ne, ich sag's ja. Also J.R. Tolkien und Gene Roddenberry, die haben sich da haben schon ein bisschen voran abgeschrieben. Die haben bei dir jetzt gesagt, scheißen wir drauf, wir verfilmen einfach jetzt das Ende von Herr der Ringe. Ja. Das ist uns scheißegal. Ja. So ist zu Ende gegangen, leider auch mit, oh, Kai Winn hätte man auch reinnehmen können, aber da auch ein beschissenes. Ja. Ende, was es angeht. Würdest du dich auf eine neue Star Trek-Serie freuen, wenn jetzt noch eine TV-mäßig angekündigt ist, oder sind wir gut mit den Filmen? Nein, ich würde mich freuen. Also es gibt ja eine Comic-Serie, die bei IDW heißen sie, glaube ich, die praktisch die alte Serie nacherzählt mit den Charakteren der neuen Filme. Ah, okay. Habe ich dir schon mal erzählt gehabt. Also ich weiß nicht, wie gut das ist, weil die haben schon damit angefangen. Kann sein, dass du es mal fallen gelassen hast, also die haben damit schon angefangen, bevor es Into Darkness gab. Ja, Into Darkness ist ja gerade eigentlich der Beginn der 5-Jahres-Mission. Also die haben davor schon mit angefangen, also weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie gut das zusammenpasst. Ich habe es auch selber nicht gelesen. Ich fand die Idee ganz gut. Also dass man die alten Folgen nimmt und sich dann, wie ich, genauso überlegt, okay, wie wäre das jetzt mit dieser neuen Konstellation und das nochmal so nachzuerzählen. Das ist ja eigentlich das, was die Filme dann auch machen. Ja, genau. Sie haben diese große Leinwand, die sie bespielen können und verschiedene Farben durch Charaktere, Begebenheiten und so weiter. Wie mischen wir die zusammen? Wie kommt das? Was für Sachen lassen wir draußen stehen und lassen wir uns dadurch für neue Dinge inspirieren. Ja, und das hängt natürlich auch immer zusammen von dem Talent, was so ein Autor und so ein Zeichner da in dem Fall besitzen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was man aus der Tribbles-Folge jetzt macht oder so, aber das finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz. Aber also wenn es eine neue Serie geben würde, müsste es eben das sein, was wir vorhin auch so ein bisschen angedeutet haben. Es muss einfach du musst es neu erfinden. Du kannst dieses alte 60er Jahre Format kannst du nicht mehr nehmen, es muss Konflikte geben und dann musst du gleichzeitig aber es auch noch schaffen, das Star Trek Gefühl rüberzubringen. Es muss noch Star Trek dann dort sein, also speziell die Serienlandschaft hat sich ja durch die Breaking Bads und Mad Men und so weiter, und ich meine nicht, dass die Serie so werden sollte wie das dann hier, aber alleine was die Qualität, was eine TV-Serie sein kann, ist so hochgegangen damit gegenüber dem, was noch zur Zeit, wo Enterprise dann da gewesen ist. Dass ich Vertrauen darauf hätte, dass du clevere Leute findest, die Leidenschaft da wirklich auch für haben und aber auch wissen, wie sie sowas umsetzen können. Dass mittlerweile auch dann Hollywood und die ganze TV- und Filmproduktionsschiene merkt, hey, wir können zwar Schund verkaufen, der irgendwelchen Demografien und Fokustesting entspricht, aber was ist, wenn wir das Produkt auch gut machen? Ja, also ich weiß nicht, ob ich das nicht irgendwann schon mal erwähnt habe, es gibt ja so ein gewisses Gefühl, was rübergebracht werden muss. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, vor Jahren, das ist jetzt ein Nerd-Beispiel, hatte ich mal irgendwie dieses, das war bestimmt in den 90ern noch oder so, hatte ein Kollege von mir hatte dieses Star Wars Rollenspiel, was die Prämisse dir gegeben hat, du kannst jetzt Star Wars nachspielen und du spielst es selber, aber es ist genauso geil wie ein Star Wars Film. Mhm. Und was es aber nur gemacht hat, es hat dir die Regeln gegeben, es hat dir irgendwelche Stats für irgendwelche Roboter und so weiter gegeben, es hat dir ein paar Charakterklassen gegeben, wie Schmuggler oder Jedi oder so, aber was du dann gespielt hast, auf welchem Planeten, das war dann irgendeine Geschichte. Und es hat dir nicht die Regeln gegeben, wie du es hinkriegst, dass es sich so anfühlt wie ein Star-Wars-Film, also diese Epik drin hat und diese Elemente, die in einen Star-Wars-Film reingehören, damit es sich anfühlt wie ein Star-Wars-Film, was die Clone-Wars-Serie total schafft. gab es auch bei Star Trek gab es auch irgendwelche Rollenspiele, die sind dann Prime Directive und so, wo du dann, keine Ahnung, diverse Sachen gemacht hast. Was ich damit sagen will, ist, wenn du eine neue Star Trek-Serie machen würdest, das müsste eine Space Opera-Serie sein, die du jetzt updaten müsstest, dass sie sich so geil anfühlt wie Breaking Bad oder Game of Thrones oder irgendwie sowas in der Richtung, die sich aber trotzdem immer noch irgendwie anfühlt wie Star Trek. Was die Filme für mich total geschafft haben. Mhm. Du hast die Uniformen gesehen, du hast so die Figurenkonstellationen gehabt, du hast die Geschichte gehabt, aber du hast dieses Drama reingesteckt, dass sich Leute gestritten haben und das war neu, dass da eine Dynamik war, dass da Action war, dass da was passiert ist. Wenn du das schaffen würdest, und es gibt keinen Grund, warum man das nicht schaffen könnte in einer Serie, ich habe jetzt keine Ahnung von Budgets oder was man da machen müsste, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, da hätte ich auch absolut Bock drauf. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es dann je nachdem, was für eine Kontinuität da ist, oder ich glaube nicht, dass sie dann eins zu eins die Filmcharaktere jetzt nehmen können, weil die existieren in ihrem Filmuniversum. Aber zum Beispiel, vielleicht ist es cool, da neue Leute zu schaffen oder neue Geschichten mit neuen Charakteren zu erzählen. Aber ich bin mittlerweile auch offen, mal hier einen Picard oder einen Riker zu recasten, weil ich finde, die sind mittlerweile auch eigentlich Archetypen geworden. Ne? Dass man, oder ein Data zu recasten oder sowas und da vielleicht mal interessant, nicht nur Geschichten, sondern auch Performances und Ideen, wie diese Charaktere funktionieren sich dann. Also da muss man jetzt, da gibt es natürlich zwei Gedankenhintergründe, also einerseits könntest du auch sagen, okay, warum sollst du das machen? Wenn du jetzt Gregor Katsios bist und sagst, hey, mir hat gerade HBO gesagt, mach mal eine Space-Serie. Sag ich dem? Ich habe keine Ahnung von der Rede. Nee, das sagst du natürlich nicht, weil du sagst, ja, alles klar, darf ich dann selber auch das Titellied singen? Und die sagen, oh, muss das sein? Du sagst, das ist meine Bedingung. Die sagen, ah, scheiße, na gut. Und dann sagst du, Entschuldigung, im Duett mit Bryan Adams. Aber das würdest du dann sagen, okay, dann mache ich eine Star Trek-Serie und tu mir den ganzen Ballast an, den es in dieser Serie gibt, mit ich muss also, ja, es muss Klingonen geben und Romulaner. Oder sage ich, ey, dann mache ich was komplett Neues, wie Firefly oder Gregorfly oder weiß der Geil. So, das ist das Ding. Also es muss ja erstmal ein Produzent sagen, oder Paramount, ey, wir wollen eine neue Star Trek-Serie, weil die Filme funktionieren so gut. Wir brauchen erstmal ein Konzept, was funktioniert, wo wir neue Abenteuer bringen können, die dieses Star Trek-Gefühl rüberbringen, ohne dass der Ballast der Serie uns total runterdrückt. Mhm. Also das, worüber wir vorhin auch geredet haben, weswegen für mich ein Sprung zurück zu den Anfängen ganz gut funktioniert, weil du ein unerforschtes Universum hast mit total vielen Abenteuern, wo es auch noch Gefahren gibt und nicht irgendwie diesen komplett bürokratisch durchorganisierten Universumraum, wo man weiß, okay, jetzt ist das hier und da sind die und alle haben die. Du wirst nicht nur durch Bürokratie erdrückt, sondern auch durch die sehr festgelegte Geschichte, wo du eigentlich keinen Freiraum hast. Da ist der Nasenplanet, da ist der Ohrenplanet. Also im Grunde müsstest du jetzt wieder 200 Jahre in die Zukunft springen und sagen, okay, die Klingonen-Allianz ist implodiert und Romulaner sind hier und im Borg haben alles übernommen und Tabula Rasa und wir fangen komplett von vorne an. Aber es ist Star Trek und der 10. Nachfolger von Picard findet den alten Kommunikator von seinem Urgroßvater und wird dadurch inspiriert. Irgendwie, weißt du, so. Und dann fängst du nochmal von vorne an. Keine Ahnung. Und sowas in der, das funktioniert schon nicht. Das ist zu episch. Das wäre Star Wars. So. Das wäre fast schon Star Wars, ja. Ich bin offen dann da wieder. Also ich hätte nicht gedacht, einerseits, dass die Star Trek Kinofilme wieder. Minias. Wir gucken gerade hier irgendeine Folge und alle sind schwarz gekleidet. Es ist eine sehr tolle Folge. Es gibt 5 Lichterfolge. Es gibt 4 Lichter. Das ist die. Echt? Aber die brauchen sehr lange, bis sie zu den Lichtern kommen und alle sind in schwarz gekleidet. Naja, es ist eine Doppelfolge gewesen, wo Picard auf eine Geheimmission geschickt wird. Stimmt. Mit, warum auch immer, der Kapitän der Enterprise zusammen mit Worf und mit Dr. Crusher als Ninjas verkleidet. Das ist aber ganz gut, weil vorm Sternenhimmel so heben sie sich nicht so ab. Genau. Wenn jemand reinguckt, durch das Fenster, können sie den Kopf verdecken oder denkt man, da ist nichts, weil es schwarz ist. Oh Gott, ey. Was sie da haben. Das hat so eine angenehme Naivität hier alles. Ja, ich habe meinen Punkt jetzt auch längst vergessen, aber es ist auch irrelevant. Uke, ja. Ich bedanke mich sehr. Du willst mich rausschmeißen? Ich will dich nicht rausschmeißen, aber ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterklönen, was es angeht. Wir haben schon so viel über Star Trek fabuliert, spekuliert, gequatscht, zusammengefasst und so weiter, dass es auch ein ganz guter Punkt ist, hier mal auszusteigen. Auf jeden Fall. Dann das zu machen. Auch nochmal bedanken wir uns posthum, weiß niemand. Der jetzt wahrscheinlich noch nach dem zweiten Teil sucht und nicht mehr weiß, wann er damit gemacht hat und die 7 Stunden, die wir da aufgenommen haben. Irgendwann wird das rausfinden und auch drüber. Wir werden es rausfinden. Dann auch großen Dank nochmal alle, dass ihr uns überhaupt beim ersten Star Trek Teil dann zugehört habt. Letzte Woche dann dazu gehört. Der Zuspruch bisher war echt positiv gewesen und das ist auch der Grund, warum wir gleich den hier da nachschieben. Das Schneiden kriege ich bestimmt relativ fix hin. Ich denke mal in so ein, zwei Tagen. Wir haben keine Schweinereien gesagt. Hoffe ich. Die du rausschneiden müsstest. Das stimmt, ja. Also als ob ich die jemals rausgeschnitten hätte, ja. Ich musste das relativ häufig in letzter Zeit. Also bei unserem Reloadcast. Beim Reloadcast? Ja, da waren, also... Hast du den TÜS mal wieder dann dazu geholt, oder? Nee, aber ich habe ihn häufig... Ja, also das Problem war nicht das, was er gesagt hat, sondern das, was ich dann zu ihm gesagt habe. Und das, das war mir dann ein bisschen unangenehm. Das musste ich dann... Weißt du, von Angesicht zu Angesicht ist es lustig. Und dann nochmal zurückgehört, ohne wenn du nicht abstrahieren kannst und sagen kannst, ich höre nur das, meine Stimme, und das ist nicht besonders angenehm. Genau. Also, aber ganz ehrlich, er hat erzählt, dass er in den 80ern die Klamotten von seiner Mutter getragen hat. Oh Mann. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Da bist du so... Da kannst du so... So. Jetzt sagst du, okay, Marc, ich habe jetzt 10 Sachen, die ich sagen kann. Ja? Darf ich die schnell hintereinander ab? Naja. Gut, Gregor, bis zum nächsten Mal beim Keine-Ahnung-was-Cast. Das wird der beste Cast aller Zeiten sein. Man weiß es auch nicht. Man weiß es nicht. Gut. Dann sagen wir... Tschüss. Kapla! Live long and tschüss, Kapla. Live long und tschüss. Kannst du das machen? Warte, hin und wieder kann ich. Ja? Warte. Ich kann sogar wechseln. Nee, also heute nicht. Ja, es ist relativ easy. Ich bin auch gefallen von einem Trittroller. Ich habe gehört, dass Kids mittlerweile den Live Long and Prosper Gruß dann anstatt hier mit dem Mittelfinger zeigen machen, weil es einfach keine. In den USA ist es ja verboten als obszöne Geste, da machen sie hier. Echt? Ja. Ist das nicht Westside? Oder nee, so? das ist doch Westside irgendwie. Ist das nicht die neue Westside oder ist es nicht? Oh, hier! Das ist doch. Ah! Das super. Ist doch hier, ist das nicht? West Coast? Ah, das ist West Coast. Westside. Ja. West und Coast. Hier McDonald's. McDonald's, West Coast. Live long and prosper. Okay. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.

getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind, 'cause I've got faith of the heart. Been a long road, getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally. And I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind. Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.